Scharen Verzweifelter, die sich nach einem Führer des deutschen Volkes sehnten, blickten immer erwartungsvoller auf den Mann in München. Wir können schon heute sagen, dass der Name Hitler nicht nur für uns mystischen Klang angenommen hat. Unter diesem Namen wird das deutsche Volk einmal geschieden werden in Spreu und Weizen. Die eigentümliche Wechselwirkung zwischen Hitlers Selbstverständnis als nationaler Heilsbringer und den messianischen Hoffnungen und Erwartungen, die seine Anhänger auf ihn projizierten, spiegelte sich auch in den zahlreichen Glückwunschschreiben, die Hitler zugingen. So hieß es in dem Brief eines Postsekretärs aus Breslau: »Sie sind für uns der Träger der Morgenröte und der einzige Hoffnungsstrahl im Jammer der Gegenwart. Die Augen aller gepeinigter Deutschen richten sich heute auf Ihre Führergestalt.« In die Schlange der Gratulanten reihte sich auch ein ehemaliger Kriegskamerad aus dem List-Regiment. Er schickte Hitler einige Fotos aus gemeinsamen Kriegstagen und schloss daran die Bemerkung: »Mein lieber Hitler, wer Gelegenheit hatte, dich seit der Gründung der Bewegung bis heute zu verfolgen, kann sich einer Verehrung deiner Person nicht verschließen. Du hast geleistet, was wohl kein zweiter deutscher Mann hatte leisten können, und wir Frontkameraden stehen zur Verfügung nach deinem Willen.« Trotz zahlreicher Provokationen übte die bayerische Staatsregierung eine bemerkenswerte Nachsicht gegenüber dem Treiben der Nationalsozialisten. Der Faszismus, der in München Nationalsozialistische Arbeiterpartei heißt, blüht, wächst und gedeiht unter dem Schutze der Obrigkeit, kritisierte die Weltbühne. Offensichtlich befürchtete man, an Rückhalt in der Bevölkerung zu verlieren, wenn man entschieden gegen Hitler vorging, der sich wachsender Popularität auch in konservativen Kreisen erfreute. Die Folge war, dass seine Anhänger weitgehend ungehindert die öffentlichen Räume in München besetzen und immer dreister auftreten konnten. Ihre Aktionen richteten sich nicht nur gegen die politische Linke, sondern zunehmend auch gegen die Juden in der Landeshauptstadt. Jüdische Passanten wurden auf offener Straße angepöbelt und auch tätlich angegriffen, jüdische Geschäftsleute bedroht. Aber selbst Münchner, die mit der Hitlerbewegung sympathisierten, bekamen gelegentlich die Gewaltbereitschaft der jungen SA-Männer zu spüren. Einer von diesen Rabauken zwang im Mai 1923 einen Buchhändler in der Brienner Straße, einen ihm nicht genehmen Buchtitel aus dem Schaufenster zu nehmen. Der Besitzer des Ladens beschwerte sich daraufhin in einem erbosten Brief an den Parteiführer über die Lausbubendiktatur. Als ein Mann von alter germanischer Abstammung, der noch mit 42 Jahren als Kriegsfreiwilliger ins Feld gezogen sei, nehme er sich das Recht, Hitler darauf aufmerksam zu machen, dass ein Teil seiner jugendlichen Anhänger durch ihr unverschämtes Betragen dabei sei, die ihnen entgegengebrachten Sympathien in das Gegenteil zu verkehren. Im Anschluss an eine Hitlerversammlung im Zirkus Krone Ende April 1923 wurde eine ältere Dame, die sich während der Rede Notizen gemacht hatte, von mehreren jugendlichen Saalordnern umringt, in einen Raum abgeführt und einer entwürdigenden Leibesvisitation unterzogen. Ihre Begleiterin, eine praktische Ärztin, empörte sich in einem Schreiben an den sehr geehrten Herrn Hitler: »Was uns da begegnet ist, das ist der nackte Terror, schlimmer als er zur Eisners Zeit gewesen ist. Wenn das Geist ist von Ihrem Geist, dann sind Sie nicht berufen, Deutschland die letzte Rettung zu bringen, sondern den Todesstoß.« Im Klima antisemitischer Hetze und Gewalt fühlten sich nicht wenige Menschen in Bayerns Hauptstadt berufen, mit eigenen Ideen und Initiativen vorzupreschen, um den vermeintlichen Willen des Führers zu erfüllen. So wandte sich ein Kaufmann im Mai 1923 mit der Anregung an Hitler, unauffällig praktisch gegen das Judentum vorzugehen, indem man die vaterländisch gesinnte Bevölkerung veranlasst, weder von Judenfirmen etwas zu kaufen noch an sie zu verkaufen. Da es nicht in allen Fällen möglich sei, jüdische von deutschvölkischen Firmen zu unterscheiden, schlug er vor, ein arisches Adressbuch herauszubringen. Auch Denunziationen waren an der Tagesordnung. Ein Anonymus, der sich als ein treuer Anhänger der Nationalsozialisten ausgab, forderte dazu auf, gegen die Gebrüder Goldschmidt und gegen einen Herrn Rosenzweig, den Inhaber eines Lederwarengeschäfts, vorzugehen, da sie in unerhörtester Weise gegen die Hitler-Sache hetzen. »Da ich nicht mit Sicherheit feststellen kann, ob diese Zuschrift direkt in ihre Hände gelangt«, schrieb der Denunziant an Hitler, »vermeide ich es, meinen Namen und Stand darunter zu setzen. Sie dürfen aber versichert sein, dass ich obige Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe. im Gedanken daran, ihrem großen vaterländischen Werk auch kleine Wühler fernzuhalten. Im Frühjahr und Sommer 1923 war die politische Atmosphäre Münchens erfüllt von Putschgerüchten. In seinen öffentlichen Auftritten heizte Hitler die Stimmung an. Was Deutschland retten kann, ist die Diktatur des nationalen Willens und der nationalen Entschlossenheit, verkündete er Anfang Mai im Zirkus Krone. Unsere Aufgabe ist es, dem Diktator, wenn er kommt, ein Volk zu geben, das reif ist für ihn. Deutsches Volk, wach auf, es nahet der Tag. Das Unheil wird von Tag zu Tag größer, erklärte er einen Monat später am selben Ort. Das Volk wünscht heute keine Minister mehr, sondern Führer. Es hat keine Sehnsucht nach Parlamentariern, sondern nach Menschen, die bereit sind, sich an die Spitze der Befreiung zu setzen. Dass er selbst dazu bereit war, daran ließ Hitler keinen Zweifel. Als Führer der Nationalsozialistischen Partei erblicke ich meine Aufgabe in der Übernahme der Verantwortung, ließ er Anfang Juli in einer Rede in der Augsburger Sängerhalle verlauten. Am 21. August, wenige Tage nach dem Ende der Regierung Kuno und der Bildung der Großen Koalition unter Stresemann, rief er im Zirkus Krone unter großem Beifall aus: »Wir wollen die Diktatur! Wir kommen der Stunde der Entscheidung immer näher!« Einer der begeisterten Zuhörer schrieb Hitler anschließend: »Jetzt gilt es, die Massen im Fluss zu halten, denn die Entscheidung in der einen oder anderen Weise kann nicht mehr länger auf sich warten lassen.« Ende August 1923 reiste Hitler in Begleitung eines früheren Förderers, des bei den Siemenswerken in Berlin tätigen Chemikers Dr. Emil Ganzer, in die Schweiz. Zweck der Reise war, unter den deutschfreundlichen Kreisen im Alpenland neue Geldquellen für die in akute Finanznot geratene NSDAP zu erschließen. Die Exkursion erwies sich als großer Erfolg. Rund 30.000 Schweizer Franken soll Hitler eingeworben haben, eine in Zeiten der deutschen Hyperinflation riesige Summe. In der Zürcher Villa der mit den Nationalsozialisten sympathisierenden Familie des Generals Ulrich Wille hielt Hitler am 30. August vor einem kleinen Kreis ausgewählter Gäste einen Vortrag, in dem er mit ungewöhnlicher Offenheit darlegte, wie er sich den kommenden Umsturz vorstellte. »Die Lage in Deutschland treibt unwiderstehlich der Katastrophe entgegen«, hob er an. »Stresemann werde sich nicht so lange halten können wie Kuno, er werde schon an der Ernährungsfrage scheitern. Denn die Bauern würden ihre Erzeugnisse nicht mehr für die wertlos gewordene Papiermark abgeben. In den großen Städten würden Hungerunruhen ausbrechen, gegen die die Regierung machtlos sein werde. Diese Situation würden die Kommunisten ausnutzen, um eine zweite Revolution ins Werk zu setzen, und der Erfolg in Norddeutschland sei ihnen so gut wie sicher. Das aber würde Bayern auf den Plan rufen, wo eine beachtliche Streitmacht von 20.000 Mann bereitstünde, um nach Berlin zu marschieren, die bolschewistische Gefahr zu beseitigen und eine Diktatur von rechts zu etablieren. Wie Stinnes dachte also auch Hitler noch daran, dass ein kommunistischer Aufstandsversuch dem eigenen Griff nach der Macht vorausgehen müsse. Und wie der Industrielle und dessen Anhang war auch er davon überzeugt, dass auf parlamentarischem Wege keine Gesundung Deutschlands möglich sei. Eine solche Umwälzung kann nie von einer parlamentarischen Regierung durchgeführt werden, sondern nur von einem Diktator, der sich auf eine entschlossene, wenn auch kleine Minderheit stützt. Eine Angehörige der Familie Wille, die an der Veranstaltung teilnahm, notierte anschließend in ihr Tagebuch: »Hitler äußerst sympathisch. Der ganze Mensch bebt, wenn er spricht. Er spricht wunderbar.« Im September 1923 verschärfte sich die Krisenstimmung. Der Druck der wirtschaftlichen Not nimmt täglich zu. Er wirkt zurück auf die Stimmung der Massen, die täglich reizbarer und geneigter werden, den Kampf aller gegen alle auszutragen, meldete der Regierungspräsident von Oberbayern. Am 1. und 2. September kam die gesamte bayerische Rechte zu einem Deutschen Tag in Nürnberg zusammen. Es war eine Demonstration der Stärke. Der Vorbeimarsch der vaterländischen Verbände, der Kriegervereine und Offiziersbünde dauerte 2 Stunden. Die Straßenzüge waren in ein Meer von schwarz-weiß-roten und weiß-blauen Farben gehüllt, brausende Heilrufe umtosten Ehrengäste und Zug, hieß es in einem Bericht des örtlichen Polizeiamts. Es war wie ein Aufschrei hunderttausender Verzagter, Verschüchterter, Getretener, Verzweifelter, denen sich ein Hoffnungsstrahl auf Befreiung aus Knechtschaft und Not offenbarte. Viele Männer und Frauen standen und weinten, überwältigt von seelischer Erregung. In Nürnberg kam es zum Schulterschluss zwischen Hitler und Ludendorff. Der Ex-General war nach dem Scheitern des Kapp-Putsches, bei dem er im Hintergrund die Fäden gezogen hatte, nach Bayern übergesiedelt. Seine Villa in Münchens Süden wurde zu einem Sammelpunkt antidemokratischer Bestrebungen. Für Hitler war die Verbindung zum Feldherrn des Ersten Weltkriegs, der immer noch viel Autorität in militärischen und nationalkonservativen Kreisen besaß, von besonderem Wert, konnte er doch hoffen, mit ihm im Bunde die Zustimmung der Reichswehr zu seinen Umsturzplänen zu bekommen. Dass der großartige Ludendorff sich offen ihnen anschließt und sich zu der Bewegung bekennt, die von ihnen ausgeht, welche herrliche Bestätigung, schrieb der greise Houston Stuart Chamberlain, der Schwiegersohn Richard Wagners und Verfasser des antisemitischen Bestsellers »Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts« an Hitler, nachdem dieser ihm Ende September 1923 in Bayreuth einen Besuch abgestattet hatte. Ein weiteres wichtiges Ergebnis von Nürnberg war die Gründung eines Deutschen Kampfbundes, in dem sich SA, Bund Oberland und Reichsflagge, der aktivistische Kern der Wehrverbände, enger zusammenschlossen. Mit der militärischen Führung wurde der Ludendorff-Vertraute und frühere Stabschef der Einwohnerwehren, Oberleutnant A.D. Hermann Kriebel, betraut, mit der Geschäftsführung der Baltendeutsche Max Erwin von Schäubner-Richter. Am 25. September übernahm Hitler die politische Leitung des Kampfbundes. Über das Ziel hieß es in dem einen Tag zuvor verabschiedeten geheimen Aktionsprogramm: Ihre eigentliche Aufgabe, die Niederkämpfung des Marxismus und die Proklamation der nationalen Revolution, könnten die Kampfverbände erst dann mit Erfolg betreiben, wenn sie in Bayern im Besitz der staatlichen Machtmittel sind. Deshalb sollte versucht werden, die Polizeigewalt des Staates auf einem wenigstens nach außen hin legalen Weg in die Hand zu bekommen. Im September und Oktober gingen in der Geschäftsstelle der NSDAP in der Corneliusstraße und der Redaktion des Völkischen Beobachters in der Schellingstraße zahlreiche Briefe aus allen Teilen Deutschlands ein, in denen Hitler immer dringender zum Handeln aufgefordert wurde. »Das Eisen muss man schmieden, solange es warm ist«, schrieb ihm ein Hauptmann der Reserve. »Lassen Sie es nicht kalt werden. Werden Sie nicht zum Claudius Cunctator.« Durch eine wirklich energische, wenn auch ungewöhnliche Tat könne Hitler Deutschland einen ungeheuren Dienst erweisen. Alle Hoffnungen ruhten auf ihm, dem Retter aus Bayern, der mit eisernem Besen den Augiasstall reinigt, hieß es in anderen Zuschriften. Auch in Norddeutschland wurde Hitler Unterstützung signalisiert. Der Chef einer Hamburger Firma versprach ihm: »Sie werden im Norden, wenn endlich einmal die ganze faule Geschichte zusammenfällt und das große Reinemachen kommt, viele Freunde und wirksame Hilfe finden.« In seinen Reden im Zirkus Krone schürte Hitler die Erwartungen auf ein baldiges Losschlagen. »Lange könne es nicht mehr so weitergehen«, verkündete er am 5. September. »Es gäbe nur zwei Möglichkeiten. Entweder marschiert Berlin und endet in München, oder München marschiert und endet in Berlin.« 7 Tage später versprach er: »In wenigen Monaten, vielleicht schon Wochen, werden nun auch in Deutschland die Würfel rollen. Wir nehmen den Kampf auf und sind überzeugt, der Sieg, der muss unser sein.« Doch im Kreis seiner engen Gefolgsleute zeigte sich Hitler weniger siegesgewiss. Noch zögerte er, aufs Ganze zu gehen. Rudolf Hess fand ihn Mitte September ernst wie selten. Der Tribun tue sich schwer mit dem Entschluss, das Feuer aufs Pulverfass zu werfen. Für den 27. September plante der NSDAP-Vorsitzende, allein in München 14 Massenversammlungen einzuberufen. Ob er damit bereits den Auftakt setzen wollte für seinen Putsch, wie später behauptet wurde, ist unwahrscheinlich. Eher ging es ihm wohl darum, die Kampfbereitschaft seiner Anhänger weiter anzustacheln. Die Ernennung Gustav von Kahrs zum Generalstaatskommissar am 26. September machte den Nationalsozialisten einen Strich durch die Rechnung. Sie sei, hieß es in einer Stellungnahme, ein schwerer Schlag und geeignet, im völkischen Lager verwirrend und lähmend zu wirken. Als eine der ersten Maßnahmen verbot Kahr die für den 27. September geplanten 14 Versammlungen der NSDAP. Hitler legte sofort schärfsten Protest ein, ohne K. umstimmen zu können. Für den Münchner Korrespondenten der Vossischen Zeitung war Hitlers Prestige angeschlagen. »Vielleicht gehen nun doch endlich auch den Münchnern die Augen auf über ihren Helden, über diesen Mann, der seit 4 Jahren mit den kleinen Mitteln des Volksverhetzers, mit volkstümlicher Rednergabe und der Kühnheit des Unverantwortlichen es verstanden hat, Bayern und zumal München in dauernder Verwirrung zu halten und dem unkritischen Publikum in Deutschland vorzuspiegeln, dass in seiner Person geistige Kräfte dem geknechteten Land den Retter gesandt hätten. Andererseits nutzte K. die ihm übertragenen, sehr weitreichenden Vollmachten, um sich bei der völkischen Rechten in Bayern beliebt zu machen. Auf seinen Befehl hin wurden in der zweiten Oktoberhälfte rund 30 jüdische Familien aus München ausgewiesen. Als häufige Begründung wurde angeführt, dass die Betroffenen, die in ärmlichen Verhältnissen eingewandert seien, es zu Wohlstand gebracht, sich also an der Not des Volkes bereichert hätten. Hart ging K. auch gegen die Bayerische Linke vor, vor allem gegen die KPD. Er verfügte die Auflösung ihrer paramilitärischen Verbände, verbot kommunistische Publikationen und Versammlungen und ließ Aktivisten in Schutzhaft nehmen. Das Verhältnis zwischen K. und dem NSDAP-Vorsitzenden blieb gespannt. Hitler wollte einerseits die Brücken nicht vollständig abbrechen, andererseits war er bemüht, öffentlich zu K. auf Distanz zu gehen. Der sei nur ein braver Beamter und nicht der geeignete Mann, um den Entscheidungskampf zu führen, erklärte er am 7. Oktober auf einem Deutschen Tag in Bamberg. Eine Woche später beantwortete er die Frage, warum sich die NSDAP nicht auf K. stütze. Ein wahrer Staatsmann, ein wahrhaftiger Diktator stützt sich auf niemand, sondern er stützt die Nation, richtet sie auf und führt sie dann zu den von ihm als richtig erkannten Weg. Nicht K., sondern nur er selbst habe das Zeug dazu, Wegbereiter zu sein der großen deutschen Freiheitsbewegung. Während des ganzen Monats Oktober herrschte in München ein explosiver Schwebezustand. K. und Hitler glichen zwei Raubtieren in einem Käfig, die vor dem Ansprung sich genau beobachtend umschleichen. Lockendes Werben und unverhülltes Drohen wechselten einander ab. In dem wirren Durcheinander der politischen Ränkespiele war es auch für den Vertreter der Reichsregierung in München, Edgar von Haniel von Heimhausen, schwer, den Überblick zu behalten, so dass Ebert gelegentlich scherzte: »In München habe sich Wichtiges ereignet, ob man Haniel schon informiert habe?« Zusätzlich kompliziert wurde die undurchsichtige Lage durch den bereits geschilderten Konflikt zwischen Bayern und dem Reich. In dessen Verlauf bildete sich an der Spitze Bayerns ein Triumvirat heraus, das faktisch die Macht auf sich vereinigte. Dazu gehörten neben Generalstaatskommissar K., der Landeskommandant der bayerischen Reichswehrtruppen, General Otto von Lossow, und der Chef der bayerischen Landespolizei, Oberst Hans Ritter von Seisser. Die Frontstellung gegen die Reichsregierung in Berlin überdeckte vorübergehend die Rivalität zwischen dem Triumvirat und den putschbereiten Kräften um Hitler und dem Deutschen Kampfbund. Doch hinter den Kulissen ging das Ringen weiter. Einig war man sich im Ziel, Deutschland vom Marxismus zu befreien und eine nationale Diktatur zu errichten, wie Lossow in einer Besprechung mit Vertretern der vaterländischen Verbände, einschließlich des Deutschen Kampfbundes, am 24. Oktober versicherte. Doch über den geeigneten Zeitpunkt und über die Methoden war man sich nicht einig. Nach den Vorstellungen des Triumvirats sollte die Initiative von Berlin ausgehen. Den drei Männern war bekannt, dass in der Reichshauptstadt unter Seegs Führung Pläne für die Bildung eines Direktoriums ausgeheckt wurden. Diesen Bestrebungen wollten sie sich anschließen. Darum, so sagte K. im März 1924 im Hitlerprozess aus, sei es darauf angekommen, die nationalen Kräfte zu sammeln und ein starkes Bayern zu schaffen, das auch in der Lage wäre, dem Streben nach einem Direktorium zur Seite zu treten und ein solches Direktorium zu unterstützen. Dem Ziel der Sammlung aller vaterländischen Kräfte sollten sich auch die Mitglieder des Kampfbunds unterordnen. Ihre Mitarbeit, hielt der Generalstaatskommissar in einer Aufzeichnung vom 1. Oktober fest, sei willkommen, doch müssten sie sich in das große Ganze einfügen. Extratouren werden nicht geduldet. Nach den Vorstellungen Hitlers und des Kampfbundes sollte die nationale Diktatur zunächst in Bayern ausgerufen und von hier aus der Marsch auf Berlin angetreten werden. Aufrollen der deutschen Frage in letzter Stunde von Bayern aus. Aufruf einer deutschen Freiheitsarmee unter einer deutschen Regierung in München. So beschrieb Hitler in einer Versammlung der SA-Führer am 23. Oktober die erste Etappe des geplanten Unternehmens. In einer Rede im Zirkus Krone am 30. Oktober wurde er noch deutlicher. Bayern hat heute eine große Mission. Wir müssen den Kampf hinaustragen, den Stoß ins Herz hineinführen. Für mich ist die deutsche Frage erst dann gelöst, wenn die schwarz-weiß-rote Hakenkreuzfahne vom Berliner Schloss weht. Dabei waren die Rollen klar verteilt. Ludendorff sollte die militärische Führung übernehmen. Sein Nimbus als Weltkriegsgeneral schien eine Gewähr dafür zu bieten, dass die Reichswehrtruppen unter Lossow mitzogen. Die politische Führung beanspruchte Hitler für sich. Wenn jemand glaubt, zu einer Sache berufen zu sein, dann hat er die Pflicht, das zu tun, wozu er sich berufen fühlt, gab er im Prozess vor dem Münchner Volksgericht zu Protokoll. Durch die Beschwörung der unmittelbar bevorstehenden, befreienden Tat hatte Hitler die Erwartungen seiner Anhänger bis zu einem Punkt hochgetrieben, hinter den zurückzugehen, ohne Gesichtsverlust kaum noch möglich war. Von Tag zu Tag fürchte er mehr, dass K. seiner Aufgabe nicht gewachsen sei, teilte ihm ein katholischer Pfarrer am 14. Oktober mit. »Sie sind die letzte, hoffentlich aber auch tatkräftigste und erfolgreichste Reserve.« »Man ist ja fieberhaft erwartungsvoll«, vertraute Winifred Wagner, die Prinzipalin der Bayreuther Festspiele, am 26. Oktober einer Freundin an. Sie habe das sichere Gefühl, dass alles anders und besser wird. Nie habe sie eine seiner Reden so gepackt und erschüttert, schrieb eine Münchnerin aus dem Nobelstadtteil Bogenhausen an Hitler nach seinem Auftritt im Zirkus Krone am 30. Oktober. »Nur so darf der Mann sein, der das große Befreiungswerk vollbringen kann. Und nun möge der Allmächtige Ihren Arm so stark machen, wie Ihr Wort heute schon ist, auf dass endlich der Tag der Befreiung käme.« Allerdings hatten sich die Erfolgsaussichten für einen Putsch Ende Oktober, Anfang November 1923 deutlich verringert. Durch das Eingreifen der Reichswehr gegen die linken Regierungen von Sachsen und Thüringen war der Vorwand für den Aufmarsch der bayerischen Kampfverbände an der Grenze zu Mitteldeutschland entfallen. Eine der Vorbedingungen, ein der eigenen Aktion vorausgehender kommunistischer Aufstand, war mit dem Scheitern des deutschen Oktober nicht mehr gegeben. Überdies war mit der Gründung der Rentenbank Mitte Oktober ein wichtiger Schritt zur Sanierung der Währung und damit zur Stabilisierung der innenpolitischen Verhältnisse unternommen worden. Den bayerischen Verschwörern lief die Zeit davon. In einer Unterredung mit Seisser am 1. November wiederholte Hitler ein schon früher gegebenes Versprechen, nichts ohne die Reichswehr und die Landespolizei unternehmen zu wollen. »Halten Sie mich nicht für so dumm, ich mache keinen Putsch.« Zugleich aber drängte er darauf, endlich gemeinsam vorzugehen. »Die wirtschaftliche Not treibt unsere Leute, so dass wir entweder handeln müssen oder unsere Kreise zu den Kommunisten abschwenken.« Am 3. November reiste Seisser als Vertreter des Triumvirats nach Berlin und besprach sich dort unter anderem mit Minou, Seegt und Vertretern des Landbundes. Im Auftrag von Stinnes warnte Minou vor einem vorzeitigen Losschlagen in Bayern. Die Zeit sei noch nicht reif. Hunger und Kälte müsste man noch mehr wirken lassen, bis die darüber ausbrechenden Unruhen für eine grundlegende Änderung der Verhältnisse genutzt werden könnten. In der Unterredung mit Seegt machte Seisser auf den starken Druck aufmerksam, den alle vaterländischen Kräfte in Bayern auf K. ausübten, um ihn zum Eingreifen gegen Berlin zu veranlassen, mit dem Ziel der Schaffung einer nationalen Diktatur. Seegt entgegnete, dies sei auch sein Ziel, es müsse aber in jedem Fall der legale Weg eingehalten werden. Damit war klargestellt, dass ein von Bayern ausgehender Putsch nicht die Unterstützung der Reichswehrführung in Berlin finden würde. Beim Landbund hingegen lief Seisser offene Türen ein. Allerdings zweifelte man hier, ob der General sich jemals zum Bruch mit Ebert und Stresemann würde entschließen können. Eine gewaltsame Lösung sei aber nur mit der Reichswehr möglich. Deshalb wollte man noch einmal Druck machen, um den Chef der Heeresleitung zum Absprung zu bringen. Das Misstrauen gegen Seegt war nur zum Teil berechtigt. Denn gleich nach dem Ausscheiden der Sozialdemokraten aus der Großen Koalition am 2. November hatte er einen neuen Anlauf genommen, um seine Pläne für die Errichtung eines Direktoriums zu verwirklichen. Am selben Tag entwarf er einen Brief an K. Darin teilte er ihm mit, dass er das Kabinett Stresemann auch nach einer Umbildung nicht für lebensfähig halte. Ohne einen Umschwung in der Reichsregierung sähe er einen Bürgerkrieg voraus. Die Reichswehr dürfe nicht in die Lage gebracht werden, sich gegen Gesinnungsgenossen für eine ihr wesensfremde Regierung einzusetzen. Andererseits könne er es aber auch nicht dulden, dass mit Gewalt eine Änderung herbeigeführt werde. Wie im Gespräch mit Seisser einen Tag später sprach sich Seeg dafür aus, an den verfassungsmäßigen Formen und Wegen festzuhalten. Sie aufzugeben berge große Gefahren in sich und käme daher nur im Fall äußerster Not in Frage. Im Entwurf des Briefes folgte hier ein Zusatz, der dann in der ausgefertigten Fassung, die am 5. November abging, fallen gelassen wurde, offenbar weil sie ein allzu enthüllendes Licht auf die politische Einstellung des Reichswehrchefs warf. Die Weimarer Verfassung ist für mich an sich kein Noli me tangere. Ich habe sie nicht mitgemacht und sie widerspricht in den grundlegenden Prinzipien meinem politischen Denken. Am 3. November überbrachte der bayerische Gesandte in Berlin, Konrad Ritter von Preger, die Nachricht, Bayern wolle mit der 7. Reichswehrdivision gegen Norden marschieren, wenn nicht innerhalb von 48 Stunden eine nationale Regierung gebildet werde. Die Meldung, die sich bald als falsch herausstellte, sorgte in Berlin für einige Aufregung. Der Reichspräsident verlangte von Seeg den sofortigen Aufmarsch gegen Bayern. Der Chef der Heeresleitung lehnte dies ab mit der Bemerkung, dazu sei das Reichsheer sowohl nach seiner Zahl als auch nach der Stimmung in der Truppe nicht in der Lage. Nach der Erinnerung Gesslers soll Ebert in der hochdramatischen Aussprache sogar die Kabinettsfrage gestellt haben. Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Reichswehr nicht imstande ist, verfassungsmäßige Zustände im Reich zu schützen, dass sie das nicht kann oder nicht will, müssen Sie das jetzt erklären. Dann werde ich dieses Haus verlassen. Daraufhin, so fährt der Bericht fort, habe Seeg eingelenkt, zugleich aber deutlich gemacht, dass der Reichskanzler kein Vertrauen mehr in der Truppe genieße. Offensichtlich fühlte sich Ebert an die Tage des Kapp-Putsches vom März 1920 erinnert, als Seeg, damals Chef des Truppenamtes, schon einmal seine Illoyalität unter Beweis gestellt und den Einsatz der Reichswehr gegen die Putschisten mit den Worten abgelehnt hatte, »Truppe schießt nicht auf Truppe.« Doch eine nachhaltige Verstimmung scheint beim Reichspräsidenten auch diesmal nicht zurückgeblieben zu sein, denn schon einen Tag später beauftragte er Seeg, beim Botschafter in Washington, Otto Wiedfeld, anzufragen, ob der das Kanzleramt übernehmen wolle. Der Name Wiedfelds war schon Anfang Oktober im Zusammenhang mit den damals diskutierten Plänen eines Direktoriums ins Gespräch gebracht worden. Ebert schätzte den ehemaligen Krupp-Direktor, der Wirtschaftskompetenz mit diplomatischer Erfahrung verband. Er schreibe ihm nicht nur mit Wissen, sondern auf Wunsch des Reichspräsidenten, teilte Seeg am 4. November Wiedfeld mit. Kurz zusammengefasst gehe man von folgender Lagebeurteilung aus. Das Kabinett Stresemann wird sich kaum halten können. Eine erfolgreiche Regierung mit dem Parlament ist nach dem Ausscheiden der Sozialdemokratie ausgeschlossen. Es muss dann ein kleines Kabinett mit Direktoriumscharakter und Ausnahmevollmachten folgen. Für diesen Fall, der durch unvorhergesehene Ereignisse beschleunigt, auch vielleicht gestört werden könne, solle sich Wiedfeld bereithalten. Welche Rolle er in einem solchen Direktorium spielen würde, ließ Seeg offen. Ihn selbst mit der Kanzlerschaft zu betrauen, hatte Ebert abgelehnt, mit Rücksicht auf unerwünschte außenpolitische Rückwirkungen, aber auch, weil er Seeg als Führer des Heeres nicht entbehren könne. Dass sich der Reichspräsident aber überhaupt für den Gedanken eines Direktoriums erwärmte und damit scheinbar Seeg in die Hände spielte, lässt sich wohl nur mit der tiefen Enttäuschung über seine eigene Partei erklären, die, wie er meinte, den Bruch der Großen Koalition zu leichtfertig in Kauf genommen hatte. Offenbar rechnete Ebert damit, dass das Rumpfkabinett Stresemann keine parlamentarische Mehrheit mehr finden würde, und für diesen Fall glaubte er, nach alternativen Lösungen Ausschau halten zu müssen, um einem drohenden Machtvakuum vorzubeugen. Ein vom Parlament unabhängiges, auf die Reichswehr gestütztes und von ihm mit außerordentlichen Vollmachten ausgestattetes Kabinett schien ihm für eine Übergangszeit eine zwar problematische, aber immer noch vertretbare Option zu sein. Gegenüber Gessler erklärte er, er erstrebe zwar legale Wege zur Gesundung Deutschlands, er werde aber nicht zögern, sich auf andere Weise für die Rettung Deutschlands einzusetzen, wenn die Verfassung oder Deutschlands Zukunft auf dem Spiele stehe. Irritierend bleibt dennoch, dass der Reichspräsident hinter dem Rücken des Reichskanzlers den Chef der Heeresleitung zu seiner brisanten Anfrage nach Washington autorisierte. Wie es scheint, hatte Stresemann von der Intrige Wind bekommen. Jedenfalls beauftragte er am Abend des 4. November seinen persönlichen Referenten Heinrich Ehlers, sich ins Reichswehrministerium zu begeben, um die Lage zu erkunden. Unverblümt sprach sich Seeckt gegen ein Verbleiben des Kanzlers im Amt aus, weil er ihn für unfähig halte, die verfahrene Regierungskarre aus dem Dreck zu ziehen. Als Ehlers dem Reichskanzler nach Mitternacht Bericht erstattete, zeigte sich Stresemann tief erschüttert. Das bedeutet also die Absetzung des Reichskanzlers durch die Reichswehr. Noch in der Nacht um 2.30 Uhr rief er den Reichspräsidenten an und teilte ihm mit, dass Seeckt seinen sofortigen Rücktritt verlangt habe. Ebert, dem es offensichtlich unangenehm war, dass der Reichswehrchef die Karten so offen auf den Tisch gelegt hatte, versuchte den Kanzler zu beruhigen und ihn davon abzuhalten, nun seinerseits die Konsequenzen zu ziehen und sein Amt zur Verfügung zu stellen. Am nächsten Vormittag kam es zu einer klärenden Aussprache zwischen Stresemann und Seeckt, an der auch der Reichswehrminister teilnahm. Dabei soll Seeckt, den Erinnerungen Gesslers zufolge, erneut erklärt haben: »Herr Reichskanzler, mit Ihnen ist der Kampf nicht zu führen. Sie haben das Vertrauen der Truppe nicht.« Als Stresemann daraufhin den Chef der Heeresleitung mit der Gegenfrage »Sie kündigen mir damit den Gehorsam der Reichswehr?« aus der Deckung zu locken versuchte, blieb Seeckt stumm. Stattdessen antwortete Gessler: »Herr Reichskanzler, das kann nur ich.« »Wir gingen in verständlicher Erregung auseinander«, schließt der Bericht. Seeckt musste erkennen, dass er den Bogen überspannt hatte, da Ebert noch am Kanzler festhielt. So verzichtete er vorerst auf eine weitere Kraftprobe. Gegen den Willen des Reichspräsidenten, Stresemann die Regierungsgewalt zu entwinden und ein Direktorium zu installieren, davor scheute der General zurück. Nicht nur gegen Seeckt, sondern auch gegen die Opposition in seiner eigenen Partei musste sich Stresemann in diesen Tagen zur Wehr setzen. In der DVP-Fraktionssitzung am 5. November verlangte Scholz einen energischen Ruck nach rechts. Der Kanzler sollte bei den Deutschnationalen offiziell anfragen, ob sie bereit seien, in das Kabinett einzutreten. Stresemann wies dies als Zumutung zurück. Eine Mehrheit im Reichstag sei mit der DNVP nicht zu erreichen, da Zentrum und DDP nicht zustimmen würden. Im Blick auf die fortgesetzten Querschüsse in den eigenen Reihen sprach der Kanzler den viel zitierten Satz: »Ich bin das Hundeleben satt.« Und auf die Gerüchte eingehend, wonach sich die Kampfverbände in Bayern zum Marsch auf Berlin rüsteten, erklärte er: »Wenn die Banden in Berlin eindringen sollten, dann sollen sie mich niederschießen an dem Platze, an dem zu sitzen ich das Recht habe.« Mit seinem leidenschaftlichen Plädoyer hatte der DVP-Vorsitzende seine Kritiker zum Verstummen gebracht. Bereits am nächsten Tag aber setzten sie ihre Attacken fort. Seeckt habe, so teilte der Abgeordnete Oskar Marecki der Fraktion mit, Stresemann am Vortag wörtlich gesagt: »Sie sind als Kanzler nicht mehr möglich, bitte treten Sie zurück, bringen Sie dem Vaterland das Opfer.« Die Nachricht löste unter den Abgeordneten erhebliche Unruhe aus, doch der eilends herbeigerufene Kanzler verstand es, die Wogen zu glätten, indem er der Pression Seeckts eine weniger verfängliche Interpretation gab. Der Reichswehrchef habe lediglich seine persönliche Ansicht geäußert, dass es mit einer anderen Regierung eher möglich sei, die radikale Rechte abzufangen. Mit der Stellung der Reichswehr an sich habe das, wie auch von Gessler festgestellt, nichts zu tun. Im innerparteilichen Machtkampf hatte sich Stresemann vorübergehend eine Atempause verschafft. Doch schon in den folgenden Tagen sollten die Ereignisse in Bayern seine ganze Aufmerksamkeit erfordern. Am Nachmittag des 6. November 1923 rief Generalstaatskommissar Gustav von Kahr die Führer aller vaterländischen Verbände, unter ihnen auch Hermann Kriebel als Vertreter des Deutschen Kampfbundes und Friedrich Weber vom Bund Oberland, zu einer wichtigen Besprechung zusammen. Eindringlich warnte er sie davor, auf eigene Faust einen Putsch zu unternehmen. Auch er strebe die Bildung einer nationalen Reichsregierung an, frei von parlamentarischen Hemmungen. Doch könne dieses große nationale Ziel nur erreicht werden, wenn alle Disziplin übten und sich seiner Führung unterordneten. Er und niemand sonst werde zur gegebenen Zeit das Signal zum Handeln geben. Phantastereien würden nicht geduldet. Nach K. ergriff Otto von Lossow das Wort und bekannte seine Entschlossenheit, jeden eigenmächtigen Putschversuch durch die Reichswehr niederschlagen zu lassen. Auch er sei bereit, die Etablierung einer Rechtsdiktatur zu unterstützen, aber nur, wenn das Unternehmen eine Aussicht auf Erfolg habe. das Beispiel des Kapp-Putsches vor Augen, erklärte er, wenn wir nur in einen Putsch gehetzt werden sollen, der in 5, 6 Tagen ein klägliches Ende finden muss, tue ich nicht mit. Damit stand fest, dass das Triumvirat auf Zeit spielte. Es wollte erst einmal abwarten, wie sich die Dinge in Berlin entwickelten, um sich dann, wenn dort der Umsturz doch noch ins Werk gesetzt werden sollte, auf die Seite des zu errichtenden Direktoriums zu schlagen. Hitler aber konnte nach den großsprecherischen Ankündigungen der vorangegangenen Wochen nicht mehr warten, wollte er nicht die auf Aktion drängenden Kräfte seiner Bewegung brüskieren. »Wir konnten die Leute nicht immer auf die Sache vorbereiten und sie dann wieder zurückrufen. Wir konnten sie nicht ununterbrochen aufflammen. Wir mussten also zu einer klaren Entscheidung kommen«, hat er im späteren Prozess die von ihm selbst geschaffene Zwangslage beschrieben. Noch am Abend des 6. November fasste Hitler den Entschluss zum Losschlagen. Tags darauf wurden die Führer des Kampfbundes, neben Kriebel, Weber, Scheubner-Richter, auch Hermann Göring, der Chef der SA, eingeweiht. Als Termin für die Aktion fassten die Verschwörer zunächst den 11. November, den 5. Jahrestag des Waffenstillstands, ins Auge. Diese Absicht wurde zugunsten des 8. November fallen gelassen, nachdem bekannt geworden war, dass K. am Abend dieses Tages im Bürgerbräukeller eine Rede halten wollte, zu der sich alles, was Rang und Namen in München besaß, einfinden würde. Eine handstreichartige Besetzung des Bürgerbräukellers, dies war der Plan, bot die einmalige Chance, die gesamte politische Prominenz der Landeshauptstadt als Geiseln zu nehmen und gleichzeitig die Initialzündung zum Putsch zu geben. K., Losse und Seisser sollten vor vollendete Tatsachen gestellt und zum Mitmachen gezwungen werden. Man habe, führte Hitler im späteren Prozess aus, den drei Zauderern einen kleinen Schubs geben wollen, damit sie endlich in das ihnen anscheinend zu kalt erscheinende Wasser sprangen. Am Abend des 7. und Vormittag des 8. November gingen die Befehle an die militärischen Führer des Kampfbundes in Bayern hinaus. Zum Teil wurden sie auf telefonischem Wege, zum Teil auch durch Kuriere überbracht. In Landshut zum Beispiel versammelte sich am Abend des 8. November, nachdem der Befehl eingetroffen war, die SA vor dem Parteilokal und der Kommandeur, der Apotheker Gregor Strasser, später Organisationsleiter der NSDAP, gab bekannt, er brauche 100 Mann für eine ernste Sache. Worum genau es sich handelte, sagte er nicht. Er forderte alle diejenigen auf, zurückzubleiben, die irgendwelche Rücksichten auf Familie und so weiter nehmen müssten oder die aus Alters- oder aus Gesundheitsgründen Bedenken hätten, erinnerte sich ein Teilnehmer Jahre später. Der Kreis der Mitwisser wurde bewusst klein gehalten, um den Überraschungseffekt des Coups nicht zu gefährden. Es könne keinem Zweifel unterliegen, stellte die Münchner Polizeidirektion rückblickend fest, dass die Kenntnis von Hitlers Vorhaben bis unmittelbar vor dem Putsch über die engsten Kreise nicht hinausdrang. Selbst einige von Hitlers engsten Vertrauten wurden nicht eingeweiht. So verbrachte etwa Dietrich Eckart den Abend des 8. November mit einigen Zechkumpanen in einer Münchner Bar, wo ihn erst gegen 23 Uhr unbestimmte Gerüchte vom stattgefundenen Putsch erreichten. Am frühen Morgen des 8. November suchte Hitler Ernst Pöhner auf, den ehemaligen Münchner Polizeipräsidenten und wohlwollenden Förderer der NSDAP, und trug ihm das Amt eines bayerischen Ministerpräsidenten in der Putschregierung an. Da die Herren K., Losse und Seisser immer noch vor einer Aktion zurückschreckten, solle die Versammlung im Bürgerbräukeller genutzt werden, um ihnen den Absprung zu erleichtern. Sei erst einmal der Stein ins Rollen gekommen, werde die nationale Erhebung in ganz Deutschland Platz greifen. Hitlers Vorschlag sei ihm ganz unerwartet gekommen, sagte Pöhner im Prozess aus, doch habe er eine innere Genugtuung empfunden bei dem Gedanken, dass endlich jemand die Kraft zum Handeln gefunden habe. Als Hitler mich daher fragte, habe ich ohne Zögern geantwortet, ja, ich gehe mit. Um 9 Uhr bestellte Hitler Rudolf Hess telefonisch zu sich. Sein eifrigster Gefolgsmann hatte sich in den Wochen zuvor bei seiner Mutter in Reichholzgrün im Fichtelgebirge aufgehalten, um sich seinem Studium zu widmen. Er denke vorläufig noch nicht daran, nach München zurückzukehren, schrieb er Anfang Oktober an seinen väterlichen Freund, Professor Karl Haushofer. »Ich warte auf den Ruf.« Dass Hitler im Begriff war, K. zu überspielen und zur Tat zu schreiten, das wusste er, und er war voll und ganz damit einverstanden. Von Bayern aus soll und muss die Gesundung fürs Ganze ausgehen. Auch Hess wurde erst am Morgen des 8. November, Tage nach seiner Rückkehr in die Landeshauptstadt, mit den Details des geplanten Unternehmens bekannt gemacht. Hitler übertrug ihm die Aufgabe, die im Bürgerbräukeller versammelten Mitglieder der bayerischen Regierung, an ihrer Spitze Ministerpräsident Knilling, zu verhaften. Das Haus, in dem die hohen Herrschaften untergebracht und bewacht werden sollten, werde ihm noch mitgeteilt. »Ich versprach mit Handschlag unbedingtes Schweigen, und wir schieden bis zum Abend.« Um die Mittagszeit stürmte Hitler, bleich vor Erregung, die Reitpeitsche in der Hand, in die Redaktion des Völkischen Beobachters und erklärte dem überraschten Chefredakteur Alfred Rosenberg und dem ebenfalls anwesenden Ernst Hanfstengel, dass er sich zum Putsch entschlossen habe. »Schwören Sie keiner lebenden Seele, etwas davon zu sprechen«, rief er aus. »Die Stunde zum Handeln ist gekommen. Sie, Parteigenosse Rosenberg, und Sie, Herr Hanfstengel, gehören zu meiner unmittelbaren Begleitung.« Beide sollten sich am Abend vor dem Bürgerbräukeller einfinden. »Bringen Sie Ihre Pistolen mit.« So wurden nach und nach die Hauptakteure instruiert und die Aufgaben verteilt. Aufgrund der Vorverlegung des Termins war das ganze Unternehmen schlecht vorbereitet, und das sollte die Chancen für ein Gelingen, wenn sie überhaupt gegeben waren, noch einmal deutlich herabsetzen. Vielleicht wäre es besser gewesen, die Operation so lange hinauszuschieben, dass man sie nicht überhastet, bemerkte Rudolf Hess einige Monate später. Doch hinterher ist natürlich leicht festzustellen, es war noch Zeit. Freilich hatten weder Hess noch einer der anderen Mitverschwörer irgendwelche Anstalten gemacht, Hitler von seinem riskanten Schritt abzuhalten. Obwohl erst spät eingeweiht, folgten sie seinem Ruf ohne Zögern. Der Bürgerbräukeller war bereits vor Beginn der Veranstaltung bis auf den letzten Platz gefüllt. Vor dem Eingang drängten sich noch Hunderte, die keinen Einlass fanden. Kurz nach 20 Uhr traf K. in Begleitung von Lossow und Seisser ein. Seine Rede wurde mit großer Spannung erwartet. Würde er nun endlich aus der Reserve heraustreten und bekannt geben, wie er sich Bayerns Rolle in der so oft beschworenen nationalen Erhebung vorstellte? Doch das Publikum wurde enttäuscht. K. hielt keine Rede für eine Volksversammlung, sondern einen akademischen Vortrag, ja eine Vorlesung über den Marxismus, erinnerte sich der anwesende Historiker Karl Alexander von Müller. Ein paar gute Sätze am Anfang, dann ohne Salz, langstielig und langweilig. Kurz nachdem K. seine Rede begonnen hatte, fuhr Hitler mit seinem Benzwagen vor, begleitet von Alfred Rosenberg, seinem Leibwächter Ulrich Graf und dem Geschäftsführer des parteieigenen Eher-Verlages, Max Amann. Angesichts der unerwartet großen Menschenmenge vor dem Versammlungslokal befürchtete Hitler, dass die nachfolgenden SA-Truppen gar nicht bis zum Eingang gelangen könnten. Kurz entschlossen forderte er den diensthabenden Polizeibeamten auf, die Straße räumen zu lassen. Und so geschah es. »Die Polizei hat auf Hitlers Befehl den Weg für Hitlers Putsch freigemacht«, kommentierte Konrad Heiden, Hitlers erster Biograf. Bald darauf kamen die ersten Lastwagen mit SA-Leuten an und der Stoßtrupp Hitler, ein Vorläufer der späteren Schutzstaffel SS, riegelte den Bürgerbräukeller nach allen Seiten ab. Hitler, der an diesem Abend einen dunklen Anzug trug, begab sich in die Vorhalle und wanderte ruhelos auf und ab, hin und wieder an einem Bierglas nippend, das Hanfstengel ihm besorgt hatte. Schließlich, gegen 20.45 Uhr, warf er das Bierglas zu Boden, zog seine Pistole und stürmte mit drei ebenfalls bewaffneten Begleitern in den Saal, während ein SA-Trupp unter Görings Anleitung am Saaleingang ein Maschinengewehr in Stellung brachte. »Es ist doch selbstverständlich, dass man da nicht mit einem Palmwedel hineingehen kann«, hat er später vor dem Münchner Volksgericht seinen Auftritt gerechtfertigt. Nur mit Mühe bahnte sich die Gruppe durch die dicht gedrängte Menge den Weg zur Rednertribüne. Einem Offizier, der ihm mit einer Hand in der Tasche entgegentrat, hielt Hitler die Pistole an die Stirn und herrschte ihn an: »Nehmen Sie die Hand heraus!« Wenige Schritte von K. entfernt, stieg er auf einen Stuhl und feuerte, da sich die Unruhe im Saal nicht legen wollte, einen Schuss gegen die Decke. Dann sprang er vom Stuhl, kletterte aufs Podium und rief in höchster Erregung: »Die nationale Revolution ist ausgebrochen. Der Saal ist von 600 Schwerbewaffneten besetzt. Niemand darf den Saal verlassen. Wenn nicht sofort Ruhe ist, werde ich ein Maschinengewehr auf die Galerie stellen lassen. Die bayerische Regierung ist abgesetzt. Die Reichsregierung ist abgesetzt. Eine provisorische Reichsregierung wird gebildet.« Danach forderte Hitler K., Losse und Seisser in barschem Befehlston auf, mit ihm in ein Nebenzimmer zu gehen. Er garantiere für ihre Sicherheit. Im späteren Prozess hat Lossow ausgesagt, er habe seinen Partnern beim Hinausgehen zugeraunt: »Komödie spielen«, und alle drei hätten sich durch Blicke verständigt, sich zum Schein auf Hitlers Manöver einzulassen. Ob sich das Triumvirat aber tatsächlich schon in diesem Moment darin einig war, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, um so bald wie möglich die Freiheit des Handelns zurückzugewinnen, ist wenig wahrscheinlich. Denn in den Verhandlungen im Nebenzimmer verhielten sie sich zunächst schroff abweisend, obwohl Hitler alle seine Überredungskunst aufbot. Er bat um Entschuldigung für sein Verhalten, ihm sei keine andere Wahl geblieben. In knappen Worten erläuterte er, wie er sich die Regierung in Bayern und im Reich dachte. Pöhner wird Ministerpräsident mit diktatorischen Vollmachten. Sie, an K. gewandt, werden Landesverweser, Reichsregierung Hitler, Nationalarmee Ludendorff, Seisser Polizeiminister. Er wisse, wie schwer den Herren der Schritt falle, aber er wolle ihnen erleichtern, den Absprung zu finden. Den lockenden Worten ließ Hitler sogleich die Drohung folgen. 4 Schuss habe ich in meiner Pistole, 3 für meine Mitarbeiter, wenn sie mich verlassen, die letzte Kugel für mich. Dabei machte er mit seiner Pistole eine Bewegung zum Kopf. K. zeigte sich wenig beeindruckt. »Sie können mich festnehmen, können mich totschießen. Sterben oder nicht sterben ist bedeutungslos.« So verstrichen etwa 10 Minuten, ohne dass Hitler irgendetwas erreicht hätte. Unterdessen herrschte im großen Saal ein ungeheurer Tumult. Viele der Anwesenden waren schockiert über das gewalttätige Vorgehen der Nationalsozialisten und brachten ihre Entrüstung durch Rufe wie »Theater, Südamerika, Mexiko« zum Ausdruck. Um die Gemüter zu beruhigen, stieg Göring aufs Podium und erklärte mit schneidiger Stimme, die ganze Aktion richte sich nicht gegen K., im Gegenteil, man hoffe, dass er mitmachen werde. Im Übrigen könnten Sie doch ganz zufrieden sein, Sie hätten doch Ihr Bier. Diese nassforsche Bemerkung war eher dazu angetan, die Versammlung noch mehr aufzubringen. Dann aber kehrte Hitler in den Saal zurück, und was sich nun ereignete, grenzte für manchen Beobachter an ein Wunder. Denn derselbe Mann, der bei seinem Eindringen den Eindruck eines halbwahnsinnigen Hysterikers gemacht hatte, war plötzlich ganz kontrolliert und auf der Höhe der Situation. In einer kurzen Ansprache, ein Meisterstück massenpsychologischer Beredsamkeit, drehte er die Stimmung in der Versammlung um. Er könne sich nicht erinnern, schrieb Karl Alexander von Müller in seinen Memoiren, je in seinem Leben einen solchen Umschwung der Massenstimmung in wenigen Minuten, fast Sekunden erlebt zu haben. Es hatte etwas von einem Hokuspokus, von einer Zauberei. Als sich Hitler sicher war, das Publikum für sich eingenommen zu haben, stellte er die suggestive Frage: »Draußen sind die Herren K., Losse und Seisser. Sie ringen schwer mit dem Entschluss. Kann ich Ihnen sagen, dass Sie hinter Ihnen stehen werden?« »Ja, ja«, scholl es sturmartig anschwellend von allen Seiten. Mit triumphaler Geste beendete Hitler den theatralischen Auftritt. »Der Morgen findet entweder in Deutschland eine deutsche nationale Regierung oder uns tot.« Nachdem Hitler ins Nebenzimmer zurückgekehrt war, erklangen am Eingang Kommandos und Heilrufe. General AD Erich Ludendorff betrat in Uniform die Szenerie. Er war kurz nach 20 Uhr angerufen worden. Seine Anwesenheit im Bürgerbräukeller sei dringend erwünscht, er solle sich bereithalten. Schäubner Richter holte ihn mit dem Auto ab. Im späteren Prozess sagte Ludendorff aus, erst jetzt sei ihm mitgeteilt worden, worum es sich eigentlich handelte. Doch das ist wenig glaubhaft. Noch am Nachmittag war er unangemeldet bei K. aufgekreuzt und hatte im Beisein von Losse und Seisser erklärt, es dränge nun alles nach einer Entscheidung. Als K. wiederum den Gedanken an eine von Bayern ausgehende Rechtsdiktatur verwarf, verabschiedete sich Ludendorff mit der kaum verhüllten Drohung, dass die Kampfbünde schließlich losschlagen könnten. Als Ludendorff aus dem Zimmer war, bemerkte K. in seinen unveröffentlichten Erinnerungen, fragten wir drei uns, was er eigentlich mit dieser Unterredung gewollt habe. Da sei irgendetwas im Schrein des Herzens verborgen geblieben. Doch am Abend tat Ludendorff so, als sei auch er vor vollendete Tatsachen gestellt worden. »Meine Herren, ich bin ebenso überrascht wie Sie«, begrüßte er das im Nebenzimmer ausharrende Triumvirat. »Aber der Schritt ist getan. Es handelt sich um das Vaterland und die große nationale, völkische Sache, und ich kann Ihnen nur raten, gehen Sie mit uns, tun Sie das Gleiche.« Mit dem Erscheinen Ludendorffs veränderte sich die Atmosphäre schlagartig. Die Pistolen verschwanden. Man versuchte, das Triumvirat auf gütlichem Wege zum Mittun zu bewegen. Als erster gab Losso, von Ludendorff als alter Kriegskamerad angesprochen, seine Zustimmung, danach fiel auch Seisser um. Nur K. sträubte sich noch. Schließlich gab aber auch er nach. »Ich bin bereit, die Leitung der Geschicke Bayerns als Statthalter der Monarchie zu übernehmen.« Hitler, dem nichts ferner lag als der Gedanke an eine Restauration der Monarchie, entgegnete, dem stehe gar nichts im Wege. Er selbst werde umgehend seine königliche Hoheit, Kronprinz Ruprecht, davon unterrichten, dass sich der Coup im Bürgerbräukeller nicht gegen ihn richte, sondern allein der Abrechnung mit den Novemberverbrechern diene, also das Unrecht wiedergutmachen solle, das dem Haus Wittelsbach seinerzeit widerfahren sei. Einmal mehr bewies der Verstellungskünstler sein Talent, wenn er K. in gespielter Unterwürfigkeit gelobte, »Exzellenz, ich versichere Ihnen, dass ich ab jetzt treu wie ein Hund hinter Ihnen stehen werde.« Hitler bestand nun darauf, dass sich die Herren gemeinsam in die Versammlung begeben sollten, um die erzielte Einigung öffentlich zu besiegeln. Abermals sträubte sich K. Er könne doch nicht in den Saal zurückkehren, aus dem er gerade so schmählich herausgeführt worden sei. Doch Hitler ließ das nicht gelten. Man werde K. mit dem größten Jubel empfangen, ja, die Leute würden vor ihm niederknien. So kehrten alle gemeinsam auf das Podium zurück. K., das Gesicht wie zur Maske erstarrt, wiederholte unter rauschendem Beifall, dass er künftig als Statthalter der Monarchie amtieren wolle, sich allerdings nur schweren Herzens zum Mitmachen habe durchringen können. Zum Segen unserer lieben bayerischen Heimat und unseres großen deutschen Vaterlandes. Hitler drückte ihm daraufhin die Hand und hielt sie lange fest, mit einem Ausdruck leuchtender, fast kindlicher, völlig offener Freude, wie Karl Alexander von Müller beobachtete. Die Szene erinnerte den Historiker an eine Art Rütli-Schwur vor versammeltem Volk. Tatsächlich befand sich Hitler, nachdem sich die Spannung gelöst hatte, in einer euphorischen Verfassung. Noch einmal ergriff er das Wort, um mit geradezu religiöser Inbrunst das Versprechen abzulegen: »Ich will jetzt in den kommenden Wochen und Monaten das erfüllen, was ich vor 5 Jahren, als ich als blinder Krüppel im Lazarett lag, gelobte. Nicht zu ruhen und nicht zu rasten, bis die Verbrecher des November 1918 zu Boden geworfen sind. Bis auf den Trümmern des heutigen jammervollen Deutschlands wieder auferstanden sein wird ein Deutschland der Macht und der Größe, der Freiheit und der Herrlichkeit. Amen.« Nach Hitler sprach Ludendorff. Hoch aufgerichtet, seine Erregung nur mühsam zügelnd, erklärte er, sich Kraft eigenen Rechtes der deutschen Nationalregierung zur Verfügung stellen zu wollen. »Diese Stunde bedeutet einen Wendepunkt in unserer Geschichte. Gehen wir in sie hinein mit tiefem sittlichen Ernst, überzeugt von der ungeheuren Schwere unserer Aufgabe, überzeugt und durchdrungen von unserer schweren Verantwortung.« Auch Lossow, Seisser und Pöhner bekundeten, von Hitler ans Rednerpult dirigiert, ihr Einverständnis. Einigen Augenzeugen fiel allerdings auf, dass Lossow, im Unterschied zu Ludendorff, eine lässige Haltung einnahm und sich auf seinem Fuchsgesicht ein spöttisches Lächeln zeigte, so als wolle er andeuten, dass noch nicht aller Tage Abend sei. Hitler schüttelte jedem Einzelnen die Hand. Er war der Regisseur, der die Bühne beherrschte. Die anderen hatten sich, so schien es, seinem Willen unterworfen. Kaum einer der Anwesenden konnte sich der Suggestion des Augenblicks entziehen. Der Gedanke, dass das Ganze nicht ernst gemeint sein könnte, das Triumvirat also nur eine berechnende Komödie aufführte, sei ihm zu keinem Zeitpunkt gekommen, schrieb Karl Alexander von Müller. Viele teilten mit ihm das Gefühl, einer historischen Stunde beigewohnt zu haben. Als zum Schluss das Deutschlandlied angestimmt wurde, konnte manch einer vor Rührung nicht mitsingen. Noch bevor die Versammlung auseinanderging, nahm ein SA-Kommando unter Leitung von Rudolf Hess nach einer vorbereiteten Liste die anwesenden bayerischen Staatsminister fest, darüber hinaus auch den Münchner Polizeipräsidenten und den Kabinettschef des bayerischen Kronprinzen, Graf von Soden. Sie wurden in die Villa des alldeutschen Verlegers Julius F. Lehmann gebracht und kamen erst im Laufe des nächsten Tages frei. Nachdem die erste Hürde erfolgreich genommen war, machte Hitler einen schweren Fehler. Auf die Nachricht, dass es bei der Besetzung der Pionierkaserne zu Schwierigkeiten gekommen war, beschloss er, mit Friedrich Weber vom Bund Oberland dorthin zu fahren und übergab K., Losse und Seisser der Obhut Ludendorffs. Als sie zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass der General das Triumvirat gegen 22.30 Uhr hatte entkommen lassen, auf das bloße Versprechen hin, dass sie sich weiter an die gegebene Zusage gebunden fühlten. Alle Vorhaltungen wies Ludendorff brüsk zurück, Lossow habe ihm sein Ehrenwort gegeben und ein deutscher Offizier bräche sein Wort nicht. Doch kaum hatten Karl, Lossow und Seisser den Bürgerbräukeller verlassen, wandten sie sich von Hitler und Ludendorff ab. Damit zeichnete sich bereits das Scheitern des Putsches ab. Denn das gesamte Unternehmen war auf die Überrumpelung des Triumvirats gestellt. Für eine weitergehende Planung war kaum Vorsorge getroffen worden. Es war überraschend, stellte Kahr in seinem abschließenden Bericht über den Putsch im Dezember 1923 fest, dass Hitler während der ganzen Nacht kaum einen ernsten Versuch machte, die wichtigen öffentlichen Gebäude wie Telegrafenamt, Telefonamt, Regierungsgebäude, Hauptbahnhof in die Hand zu bekommen. Nach seinen großartigen Ankündigungen hätte man eigentlich ein ganz anderes Vorgehen erwartet. Jetzt rächte sich die hektische Eile, mit der die Putschisten vorgegangen waren. Der Versuch, die Pionierkaserne und die Kaserne des 1. Bataillons des Infanterieregiments 19 unter ihre Kontrolle zu bringen, scheiterte. Der einzige größere Erfolg gelang Hauptmann Ernst Röhm mit der Einnahme des Wehrkreiskommandos des Sitzes von General Lossow. Hier errichteten Hitler und seine Mitverschwörer in der Nacht ihr Hauptquartier, bevor sie am frühen Morgen in den Bürgerbräukeller zurückkehrten. Unterdessen hatte das Triumvirat Gegenmaßnahmen eingeleitet. Lossow fuhr, da seine Dienststelle besetzt war, zur Stadtkommandantur, wo ihn seine Mitarbeiter mit der Frage empfingen: »Exzellenz, das war doch alles nur Bluff?« Mochte der Chef der Bayerischen Reichswehr in den Stunden zuvor noch geschwankt haben, jetzt versicherte er, dass er seine Erklärung im Bürgerbräukeller nur zum Schein und unter dem Zwang der Gewalt abgegeben habe. Gemeinsam begaben sich die Offiziere in die Infanteriekaserne, wo eine Stunde nach Mitternacht auch K. und Seisse eintrafen. Man verständigte sich auf den Text eines Telegramms, der um 2.50 Uhr an alle deutschen Funkstationen durchgegeben wurde. Generalstaatskommissar von K., Oberst von Seisse und General von Lossow lehnen Hitlerputsch ab. Mit Waffengewalt erpresste Stellungnahme im Bürgerbräukeller ungültig. Vorsicht gegen Missbrauch obiger Namen geboten. Ein zweiter Funkspruch folgte um 5.30 Uhr. Kasernen und wichtigste Gebäude sind fest in der Hand der Reichswehr und Landespolizei. Verstärkung im Anmarsch. Stadt ruhig. Über diese Wendung der Dinge blieben die Verschwörer lange Zeit im Unklaren. Ein Abgesandter Hitlers und Kriebels, der sich in den frühen Morgenstunden zur Infanteriekaserne begab, um sich Gewissheit über die Haltung des Triumvirats zu verschaffen, wurde auf der Stelle verhaftet. »Mit Rebellen wird nicht verhandelt«, fertigte ihn Lossow ab. In seinem Roman »Erfolg – Drei Jahre Geschichte einer Provinz« von 1930, in dem er Hitler in der Gestalt des Rupert Kutzner auftreten lässt, hat Leon Feuchtwanger das Geschehen im Bürgerbräukeller als eine folkloristische Groteske geschildert. Doch so leichtfertig der Putsch vom Zaun gebrochen war und so schmierend theatralische Züge ertrug, so ernst zu nehmen war doch das, was sich in der Nacht zum 9. November in München zutrug. Für einige Stunden glaubten sich die Sturmtruppen im Besitz der Macht, und sofort begannen sie, Angehörige der politischen Linken und jüdische Bürger der Stadt zu terrorisieren. Mitglieder des Stoßtrupps Hitler marschierten zum Redaktionsgebäude der SPD-Zeitung Münchner Post und richteten hier erhebliche Zerstörungen an. Kurz nach Mitternacht drangen sie in die Wohnung des prominenten SPD-Politikers und Chefredakteurs des Blattes Erhard Auer ein, um ihn zu verhaften. Sie trafen aber nur seine Ehefrau und seinen Schwiegersohn an, den sie an Auers Stelle mitnahmen und in einen Raum im Bürgerbräukeller einsperrten. Hier saß auch schon der Vorsitzende des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens in München, Ludwig Wassermann, den die Putschisten beim Verlassen des Saals identifiziert und festgenommen hatten. SA-Trupps schwärmten aus, um Juden als Geiseln zu nehmen. Einige der bekannten jüdischen Familien hatten die bayerische Hauptstadt bereits verlassen oder hielten sich versteckt. Im Laufe des Vormittags fuhren Stoßtrupp-Leute zum Rathaus und verhafteten den ersten Bürgermeister, den SPD-Politiker Eduard Schmid und die Stadträte der Linksparteien. Auch sie wurden als Geiseln in den Bürgerbräukeller eingeliefert. Der rasche Zusammenbruch des Putsches verhinderte Schlimmeres. Doch warfen die Vorgänge bereits ein Schlaglicht auf das, was sich 10 Jahre später, nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, in ganz Deutschland ereignen sollte. Noch in der Nacht hatten die Verschwörer eine Proklamation an das deutsche Volk an Litfaßsäulen und Hauswände kleben lassen, in der verkündet wurde, dass die Regierung der Novemberverbrecher abgesetzt und eine provisorische deutsche Nationalregierung gebildet worden sei. Am Morgen des 9. November erschien der Völkische Beobachter mit der Schlagzeile »Proklamation einer deutschen Nationalregierung in München«. In einem Kommentar, überschrieben »Der Sieg des Hakenkreuzes«, hieß es: »Die völkische Revolution ist auf siegreichem Vormarsch. Deutschland erwacht aus seinem wüsten Fiebertraum und eine neue große Zeit bricht in strahlendem Glanze durch die Wolken. Die Nacht lichtet sich, es wird Tag und stolz erhebt sich wieder das Symbol deutscher Macht und Größe, der A.« Die Parteipostille pries das Wirken Adolf Hitlers, der die völkische Bewegung so groß gemacht habe, dass sie endlich den vernichtenden Schlag gegen die inneren Feinde unseres geliebten Vaterlandes führen konnte, und schloss mit dem Appell: »Nun auf zum Marsch nach Berlin!« Zu dem Zeitpunkt, als diese Siegesmeldung verkündet wurde, war den Verschwörern bereits klar geworden, dass mit dem Triumvirat nicht mehr zu rechnen war. Und jede neu eintreffende Meldung bestätigte, dass Reichswehr und Landespolizei sich gegen den Putsch stellten. Im Bürgerbräukeller machten sich, nach dem rauschhaften Erlebnis des vergangenen Abends, Ernüchterung und Ratlosigkeit breit. Stundenlang beratschlagte man, wie es nun weitergehen sollte. Kriebel schlug vor, einen geordneten Rückzug nach Rosenheim, einer NSDAP-Hochburg, anzutreten. Doch Ludendorff widersprach. Er wolle nicht, dass die ganze Bewegung im Straßenschmutz ende. Stattdessen schlug er vor, einen Demonstrationszug ins Stadtzentrum zu unternehmen und befahl, als der plötzlich sehr kleinlaut gewordene Hitler zu bedenken gab, ob man hier möglicherweise niedergeschossen werden könne, in barschem Ton: »Wir marschieren!« Mehr als eine vage Hoffnung, mit dem Marsch die öffentliche Meinung gewinnen und vielleicht doch noch das Blatt wenden zu können, bestand allerdings nicht. Gegen Mittag formierte sich der Zug. An der Spitze Hitler, Ludendorff und die anderen Führer des Kampfbundes, dahinter rund 2000 Mann, feldmarschmäßig ausgerüstet. An der Ludwigsbrücke stellte sich eine Abteilung Landespolizei in den Weg, ließ die Kolonnen aber nach einigen Scharmützeln passieren. Weiter ging es durch das Isartor und das Tal hinauf zum Marienplatz. Tausende von Passanten säumten die Straßen und jubelten den Demonstranten zu. »Die Begeisterung war unerhört«, sagte Hitler später aus, »und ich musste mir auf diesem Marsche sagen, das Volk ist hinter uns.« Andererseits konnte den Zugteilnehmern nicht verborgen bleiben, dass viele Plakate mit der Proklamation der neuen Regierung bereits abgerissen oder durch den Gegenaufruf Kahrs überklebt worden waren. Der Zug zog vom Marienplatz weiter durch die Weinstraße, schwenkte nach rechts ein in die Perusastraße und von dieser nach links in die Residenzstraße. Kurz bevor er den Odeonsplatz an der Feldherrnhalle erreichte, stieß er auf eine zweite Postenkette der Landespolizei. Es entspann sich ein Handgemenge, dann löste sich ein Schuss. Wer ihn abgegeben hat, ist nie geklärt worden. Es folgte ein 30 Sekunden dauerndes Feuergefecht. Am Ende waren 14 Putschisten und 4 Polizisten tot. Einer der ersten Toten war Schäubner Richter. Er riss Hitler, der sich bei ihm eingehakt hatte, mit zu Boden, wobei dieser sich den linken Arm auskugelte. Hätte die Kugel, die Schäubner Richter tötete, 30 Zentimeter weiter rechts getroffen, wäre die Weltgeschichte anders verlaufen, hat der britische Historiker Ian Kershaw treffend angemerkt. Göring wurde durch einen Schuss schwer verletzt, ebenso Hitlers Leibwächter Ulrich Graf, der sich schützend vor seinen Chef gestellt hatte. Während der Zug in wilder Panik auseinanderstob, marschierte Ludendorff kerzengerade durch die Reihen der Polizisten und ließ sich widerstandslos auf dem Odeonsplatz festnehmen. Im allgemeinen Durcheinander hatte sich Hitler aufgerafft und zum Max-Josefs-Platz geschleppt, wo Dr. Walter Schulze, der Chef des SA-Sanitätswesens, ein Auto bereitgestellt hatte. In schneller Fahrt ging es zum Ferienhaus von Ernst Hanfstengel in Uffing am Staffelsee. Hier wurde Hitler am Nachmittag des 11. November verhaftet und noch am gleichen Tag in die Festung Landsberg am Lech eingeliefert. Eine dunkle Haarsträhne fiel in das bleiche, von Aufregungen und schlaflosen Nächten verfallene Gesicht, aus dem ein paar harte Augen in die Leere starrten, erinnerte sich ein Gefängnisbeamter. Der schwerverletzte Göring wurde zunächst in einer Münchner Privatklinik behandelt und konnte später über die Grenze nach Österreich entkommen. Ihm folgte eine Reihe weiterer Putschisten, darunter Hermann Esser, Ernst Hanfstengel und Rudolf Hess. Pöhner und sein Komplize in der Münchner Polizeidirektion, Wilhelm Frick, waren noch in der Nacht vom 8. auf den 9. November verhaftet worden. Röhm wurde nach der Kapitulation des Wehrkreiskommandos am Nachmittag des 9. November festgesetzt. Ludendorff wurde entlassen. Er hatte sein Ehrenwort gegeben, sich bis auf Weiteres der politischen Betätigung zu enthalten. In den ersten Stunden nach der Niederschlagung des Putsches glich die Lage in München einem Tollhaus. Große Teile der Bevölkerung ergriffen Partei für die Putschisten. »Die Erregung gegen den wortbrüchigen K. ist allgemein«, beobachtete Hedwig Pringsheim. »Die Reichswehr, die Ordnung zu halten versucht, wird mit Pfeifen, Zischen, Pfui-Rufen begrüßt. Man beschimpft sie als Judensöldlinge, eidbrüchige Helfer der Judenregierung K., spuckt aus, ist renitent und namentlich auf dem Odeonsplatz und Brienner Straße kam es zu wilden, aufregenden Szenen zwischen Publikum, entwaffneten Hitlerleuten und Reichswehr. Die Judenhetze ist fürchterlich.« Auch in den folgenden Tagen kam es in München und in anderen bayerischen Städten immer wieder zu Kundgebungen gegen die Verräterklicke K., Lossow und Seisser. Besonders unter den Studenten waren die Sympathien für Hitler und seine Mitverschwörer weit verbreitet. Auf einer Versammlung in der Münchner Universität am 12. November wurden die Redner fortwährend durch Rufe wie »Hoch Hitler, nieder mit K.« unterbrochen. Als der Rektor am Ende dazu aufforderte, das Deutschlandlied zu singen, stimmten die Studenten das Lied des Kapp-Putschisten Hermann Erhard »Hakenkreuz am Stahlhelm« an. Erst allmählich sollte sich die Stimmung beruhigen. Zu Beginn seiner Landsberger Haft war Hitler völlig demoralisiert und trug sich mit Selbstmordgedanken. Dem Anstaltspsychologen bekannte er: »Ich habe genug, ich bin fertig. Wenn ich einen Revolver hätte, würde ich ihn nehmen.« Stattdessen trat er in einen Hungerstreik, den er nach 10 Tagen auf Zureden der Anstaltsleitung und seines Rechtsanwalts Lorenz Roder beendete. Mitte Dezember 1923 fand ihn seine Halbschwester Angela Raubal schon wieder geistig und seelisch auf der Höhe. Der prominente Gefangene bereitete sich auf seinen Prozess vor, der im Februar 1924 vor dem Volksgericht München I beginnen sollte. Noch am 9. November hatte Generalstaatskommissar von Kahr die NSDAP und die Organisationen des Kampfbundes verboten. Der völkische Beobachter musste sein Erscheinen einstellen, die Geschäftsstelle wurde besetzt und das Parteieigentum beschlagnahmt. Nach 4 Jahren eines scheinbar unaufhaltsamen Aufstiegs als rechtspopulistischer Politiker drohte Hitler nun der Absturz in die Bedeutungslosigkeit. »Der Münchner Putsch markiert das sichere Ende für Hitler und seine Anhänger«, prophezeite die New York Times. Auch die Frankfurter Zeitung widmete Hitler und seiner Bewegung in der Ausgabe vom 10. November einen Nachruf. »Der Nationalsozialismus hat, das richtet ihn für alle Zeiten, beim ersten Schritt aus der Volksversammlung mit ihren billigen Triumphen in die Wirklichkeit und zur Tat versagt.« Rudolf Hess hingegen schrieb einige Tage vor Weihnachten 1923 aus seinem Versteck in Österreich an seine Eltern: »Die Rolle Hitlers und Ludendorffs ist noch nicht zu Ende gespielt in der deutschen Geschichte.« Zumindest was Hitler betraf, sollte Hess Recht behalten. Obwohl immer wieder alarmierende Berichte über die sich zuspitzende Lage in Bayern eingetroffen waren, kam die Meldung vom Hitlerputsch im Bürgerbräukeller für die Regierung in Berlin einigermaßen überraschend. Noch am Abend des 8. November hatte der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Argo von Malzahn, auf die besorgte Frage des britischen Botschafters Debernon eine beruhigende Antwort gegeben. Die Lage beginne sich zu entspannen. Kanzler Stresemann saß bei einem Abendessen mit dem späteren Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht zusammen, als ihn kurz vor Mitternacht die ersten Nachrichten erreichten. Sofort berief er eine Kabinettssitzung in der Reichskanzlei ein, zu der sich neben den Ministern auch Ebert und Seegt sowie der preußische Ministerpräsident Braun und der preußische Innenminister Severing einfanden. Alle Teilnehmer standen unter dem Eindruck, dass sich K., Lossow und Seisser dem Putsch angeschlossen hatten. In seinem Tagebuch hielt Oberstleutnant von Selchow, Seegts Adjutant, fest, Ebert habe am ruhigsten gewirkt, während Stresemann ganz aus dem Häuschen gewesen sei. Die entscheidende Frage war, wie sich die Reichswehr verhalten würde, wenn die bayerische Division im Verein mit den Kampfbünden auf Berlin marschieren sollte. Da kein Protokoll der Sitzung existiert, lässt sich die Diskussion nicht im Detail nachzeichnen. Seegt scheint sich zunächst bedeckt gehalten zu haben und auf die Frage Eberts, für wen die Streitkräfte im Konfliktfall optieren würden, nur vieldeutig erklärt haben, die Reichswehr halte zu ihm. Erst als die Meldung kam, dass Lossow, sein Intimfeind, als Reichswehrminister in der neuen Nationalregierung vorgesehen war, soll er sich erhoben und erklärt haben: Herr Reichspräsident, meine Herren, jetzt müssen wir handeln. Nach kurzer Aussprache trat Ebert gemäß Artikel 48 der Reichsverfassung die Ausübung des Oberbefehls über die Wehrmacht an Seeckt ab und er übertrug ihm darüber hinaus die vollziehende Gewalt, die seit dem 26. September der Reichswehrminister innegehabt hatte, mit dem ausdrücklichen Auftrag, alle zur Sicherung des Reiches erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Der Vorschlag soll von Geßler selbst gekommen sein, doch waren offenbar nicht alle Minister damit einverstanden. Finanzminister Luther, der erst dazu stieß, als der Beschluss bereits gefasst war, warf die ironische Frage in die Runde: Und wer ist Reichsfinanzminister geworden? Was, wie er in seinen Erinnerungen bemerkte, zu einer gewissen Entspannung der reichlich gedrückten Stimmung geführt habe. Angesichts der zwielichtigen Rolle, die der Chef der Heeresleitung in den Wochen zuvor gespielt hatte, war die Übertragung der vollziehenden Gewalt auf ihn zweifellos ein riskanter Schritt. »Nun ist er also zur Macht auf legalem Wege gelangt«, frohlockte sein Adjutant Selchow. Die Gefahr, dass er die ihm zugefallene Machtfülle missbrauchen könnte, um eine verdeckte Militärdiktatur in Gestalt eines Direktoriums zu errichten, war nicht von der Hand zu weisen. Andererseits hatte Ebert, indem er Seeckt direkt seiner Weisungsbefugnis unterstellte, ihn zugleich an sich gebunden und auf die Verteidigung der bestehenden Verfassungsordnung verpflichtet. Insofern hatte der Reichspräsident einen klugen Schachzug getan, der die auf den General gesetzten Hoffnungen der Republik Gegner durchkreuzte. Deshalb, so erinnerte sich Geßler, habe sich Seeckt in einer galligen Stimmung befunden und ganz und gar nicht als Sieger gefühlt. Statt freie Hand für die Verwirklichung seiner Direktoriumspläne zu bekommen, sei er nun der verfassungsmäßige Schützer Stresemanns geworden. So hatte er es nicht gemeint und nicht gewünscht. In der Nachtsitzung verabschiedete das Kabinett auch einen gemeinsamen Aufruf von Reichspräsident und Reichsregierung, in dem die Beschlüsse von München für null und nichtig erklärt wurden und versprochen wurde, die zur Niederschlagung des Putsches erforderlichen Maßnahmen mit rücksichtsloser Energie durchzuführen. In einem Telegramm bat der Kanzler die Länderregierungen, die Reichsregierung mit allen Kräften zu unterstützen. Als Stresemann um 4.30 Uhr in der Frühe in die Privaträume der Reichskanzlei zurückkehrte, sagte er: »Wir wissen nicht, was der nächste Tag bringt. Ich werde nicht zurückweichen.« Der 9. November brachte eine rasche Klärung der Lage. Um 9.30 Uhr suchte Staatssekretär von Malzahn den britischen Botschafter auf und teilte ihm mit, dass die Regierung aus Nürnberg und Bamberg beruhigende Nachrichten erhalten habe. Kahr und Lossow hätten ihre Zusagen nur unter Zwang gegeben und seien jetzt vollkommen von Hitler und Ludendorff abgerückt. Harry Graf Kessler, der sich in Den Haag aufhielt, erfuhr vom dortigen deutschen Gesandten, Helmut Freiherrn Lucius von Stöten, dass man in Berlin hoffe, noch am selben Tag mit den bayerischen Aufrührern fertig zu werden. Kahr und Lossow hätten beide erklärt, dass sie mit dem verrückten Kerl Hitler nichts zu tun haben wollten. In der Kabinettssitzung am Mittag des 9. November verlas Seeckt die neuesten Nachrichten aus München. Sie bestätigten, dass Hitlers Versuch, das Triumvirat für den Putsch zu gewinnen, gescheitert war. Die Reichswehr in Bayern stünde geschlossen hinter General Lossow. Deshalb könne man davon ausgehen, dass die Erhebung in München bald niedergeschlagen werde. Unter diesen Umständen beantragte Seeckt die Aufhebung der über Bayern verhängten Bahn- und Postsperre. Ein Bericht des Vertreters der Reichsregierung in München vom Nachmittag beseitigte die letzten Zweifel. Er schilderte den Zusammenstoß der hitlerschen Hauptmacht mit Landespolizei und Reichswehr an der Feldherrnhalle, der mit der Zersprengung und Entwaffnung der Nationalsozialisten und mit der Gefangennahme Ludendorffs sowie mit der Flucht des verwundeten Hitler geendet hatte. Zwar fänden zurzeit noch gewaltige Massendemonstrationen für Hitler statt, doch hätten Kahr und Lossow die Macht fest in Händen. Am Nachmittag unterrichtete Stresemann das Kabinett über eine Unterredung, die er kurz zuvor mit dem französischen Botschafter gehabt hatte. Im Auftrag von Poincaré hatte de Margerie die Beunruhigung der französischen Regierung über die Vorgänge in München zum Ausdruck gebracht. Man befürchte, dass bei der Errichtung einer Rechtsdiktatur der Versailler Vertrag aufgekündigt und ein Revanchekrieg gegen Frankreich vorbereitet werde. Dem Frieden sei am besten gedient, wenn die demokratische Regierungsform in Deutschland sich konsolidiere. Stresemann entgegnete, dass das Erstarken der rechtsradikalen Bewegung auch auf die verzweifelte Lage zurückzuführen sei, in die die Besetzung des Ruhrgebiets Deutschland gebracht habe. Im Übrigen beweise der Ausgang des Putsches in München, dass die Regierung Kraft und Autorität genug besessen habe, um dieser Bewegung Herr zu werden. Durch die Übertragung der vollziehenden Gewalt auf Seegt sah sich die oppositionelle Gruppe in der DVP-Reichstagsfraktion ermutigt, ihre Angriffe auf den Kanzler wieder aufzunehmen. Ein von ihr am 9. November erneut eingebrachter Antrag, der die Regierung zu Verhandlungen mit den Deutschnationalen zwecks Schaffung eines Bürgerblocks aufforderte, wurde mit 31 gegen 15 Stimmen angenommen. Ein Zusatzantrag, der sich dafür aussprach, dass Stresemann die Verhandlungen führen sollte, wurde mit 22 gegen 20 Stimmen, bei 2 Enthaltungen, abgelehnt. Im Gefühl, nun endlich am Ziel zu sein, lancierte Alfred Gildemeister, einer der heftigsten Stresemann-Gegner, die Mitteilung an die Nachrichtenagenturen, dass die Fraktion dem Reichskanzler das Misstrauen ausgesprochen habe. Dieser grob illoyale Akt war nun selbst dem Fraktionsvorsitzenden Ernst Scholz zu viel. In einer noch am Abend über Wolfs Telegrafenbüro verbreitete Meldung stellte er klar, dass die Fraktion zwar Verhandlungen mit der DNVP befürworte, gleichzeitig aber auch am Kanzler festhalte. Da die Deutschnationalen aber ihrerseits auf den Rücktritt Stresemanns bestanden, sei der zuvor gefasste Beschluss hinfällig. Am folgenden Tag stellte sich eine große Mehrheit der Fraktion hinter diesen Standpunkt. Stresemann ging nun zum Gegenangriff über. Auf einer großen öffentlichen Kundgebung in Halle im Anschluss an den Parteitag der Sächsischen Landesorganisation am 11. November rechnete er mit denen ab, die ständig das Wort »nationale Diktatur« im Munde führten, aber nichts zur Lösung der drängenden Probleme beizutragen hätten. Damit, dass man in einem Bürgerbräukeller Herrn Adolf Hitler zum neuen Lenker der politischen Geschicke Deutschlands ausruft, kann man dem deutschen Volke nicht die Hilfe bringen. Den Vorwurf, jemals nicht national gehandelt zu haben, wies er als schamlose Verleumdung zurück und er verlangte einmal mehr den Mut zur Unpopularität, auch gegenüber der eigenen Partei. Die Ovationen, die ihm dargebracht wurden, empfand Stresemann, wie er in seinen Kalender notierte, als stärkste seelische Stärkung. Nicht nur die innerparteiliche Front, sondern auch Seegt intrigierte weiter gegen den Kanzler. Da er von Wiedfeld noch keine Antwort auf sein Schreiben vom 4. November erhalten hatte, schickte er ihm am 10. November, wiederum mit Billigung Eberts, ein Telegramm mit der Anfrage, ob er bereit sei, das Kanzleramt und zugleich die Leitung des Auswärtigen Amtes zu übernehmen. Der Botschafter in Washington zögerte immer noch mit seiner Antwort. Erst am 24. November sollte die definitive Absage eintreffen. Ihm fehle der Rückhalt bei den Parteien und den relevanten gesellschaftlichen Kräften, ließ Wiedfeld Seegt wissen, und er sei nach fast zweijähriger Abwesenheit mit den innenpolitischen Verhältnissen in Deutschland nicht mehr vertraut. In der Reichswehrführung zerbrach man sich den Kopf, wer an seine Stelle treten könnte. Er sehe keinen anderen Weg ins Freie als den einer gewissen Diktatorschaft, vertraute Seegt in diesen Tagen seiner Schwester an, und er würde es begrüßen, wenn sich ein Mann dazu findet. Ihn selbst gelüste es nicht nach der Herrschaft, aber nach dem Ziel. Mit ihrem vorzeitig ausgelösten und dilettantisch durchgeführten Putsch hatten Hitler und Ludendorff freilich die Diktaturpläne der radikalen Rechten nachhaltig diskreditiert. »Das Schlagwort der nationalen Diktatur ist in seiner Hohlheit entlarvt«, schrieb Ernst Feder im Berliner Tageblatt. Stinnes Deutsche Allgemeine Zeitung, die noch in ihrer Morgenausgabe vom 9. November den Sieg der nationalen Reichsdiktatur in Bayern verkündet hatte, beeilte sich, in ihrer Abendausgabe von Ludendorff abzurücken. Der habe einen bemerkenswerten Mangel an politischem Blick bewiesen. »Welche Undankbarkeit«, glossierte die Vossische Zeitung die abrupte Kehrtwende, und sie fuhr fort, »was Hitler und Ludendorff wollten, das wussten die Kreise, die hinter dem Stinnesblatt stehen, nicht erst seit gestern früh. Sie haben dasselbe Ziel verfolgt, und sie haben alles getan, um die Voraussetzungen für das Unternehmen zu schaffen.« Chefredakteur Georg Bernhardt begrüßte es besonders, dass sich Ludendorff nun endlich demaskiert habe. Er, der es bislang immer verstanden habe, sich im Hintergrund zu halten, habe sich nun gemeinsam mit dem Scharlatan Hitler offen zum Hochverrat bekannt und damit die Gemeingefährlichkeit seines Treibens, das schon vom Kapp-Putsch her datiert, vor aller Welt enthüllt. Der Götze ist gefallen, kommentierte auch Karl von Ossietzky. Dieser 9. November hat das verspätete, aber gerechte Urteil über den ärgsten Unglücksführer der deutschen Geschichte gebracht. Mit der schnellen Niederschlagung des Bürgerbräukellerputsches war die Umsturzgefahr von rechts vorerst gebannt. Auch für die scheinlegale Variante eines Direktoriums gab es keinen Rechtfertigungsgrund mehr. Ungewollt hatten Hitler und Ludendorff dazu beigetragen, den Konflikt zwischen Bayern und dem Reich zu entschärfen und die verhasste Republik zu festigen. Dass Hitlers Putsch ein so vollständiger Misserfolg war, ist ein großer Gewinn, berichtete Dorothy von Moltke Mitte November 1923 aus Kreisau. Wenn wir eine stabile Währung entwickeln können, werden wir durchkommen. Wenn nicht, gibt es Chaos. Kapitel 6 – Los von Berlin. Separatistische Bewegungen im Rheinland und in der Pfalz. Wie vorauszusehen war, haben die rheinischen Separatisten das Signal, das in München gegeben wurde, erfreut aufgenommen. Sie haben in Aachen das Rathaus erstürmt, haben sogar ihre Rheinische Republik ausgerufen und bereiten sich auch in anderen Städten zu ähnlichen Heldenstücken vor. Mit diesen Worten kommentierte Theodor Wolff in seinem Leitartikel im Berliner Tageblatt die Ausrufung einer Rheinischen Republik in Aachen am 21. Oktober 1923. Das Signal aus München, das war die offene Rebellion gegen die Amtsenthebung des Generals Lossow, mit welcher der Konflikt zwischen Bayern und dem Reich einem Höhepunkt entgegentrieb. Freilich waren die separatistischen Bestrebungen im Rheinland nicht erst eine Reaktion auf die krisenhaft zugespitzte Situation des Herbstes 1923. Sie hatten bereits unmittelbar nach dem Sturz der Hohenzollernherrschaft im November 1918 eingesetzt. Mehrere Momente kamen hier zusammen. In den Rheinprovinzen, die auf dem Wiener Kongress 1815 nach 20-jähriger Zugehörigkeit zum republikanischen, späterhin napoleonischen Frankreich, der preußischen Krone zugeschlagen worden waren, hatte sich auch ein starkes regionales Sonderbewusstsein erhalten. Dabei spielte der konfessionelle Gegensatz zwischen den protestantischen Altpreußen und den überwiegend katholischen Rheinländern eine wichtige Rolle. Die Erinnerung an den Kulturkampf Bismarcks in den 1880er Jahren war am Rhein immer noch lebendig, und sie wurde befeuert, als der Kultusminister der vorläufigen preußischen Regierung, Adolf Hoffmann, USPD, Ende November 1918 Pläne für eine radikale Entkonfessionalisierung der Schule vorlegte. Schon bald nach Beginn der Revolution wurden Stimmen laut, die unter der Parole »Los von Berlin« für eine Trennung der Rheinlande von Preußen plädierten. Sie kreuzten sich mit Überlegungen zu einer Neugliederung des Reiches, durch die die hegemoniale Stellung Preußens beseitigt werden sollte. Mit der Zertrümmerung der Monarchie habe das bisherige preußische System seine historisch-politische Berechtigung verloren, konstatierte etwa der Historiker Friedrich Meinecke an der Jahreswende 1918-19. Deutschland könne sich nicht gedeihlich entfalten, wenn Großpreußen bestehen bleibt. Die traditionelle Abneigung gegen eine preußische Dominanz verband sich mit der Furcht vor einer möglichen Annexion der linksrheinischen Gebiete durch Frankreich. Zum Zeitpunkt des Waffenstillstands vom 11. November 1918 war zwar noch nicht entschieden, was aus dem Rheinland werden sollte, aber mit der Besetzung der Rheinlinie und der Städte Mainz, Koblenz und Köln mit je einem Brückenkopf hatte sich Frankreich eine starke Ausgangsposition für die Friedensverhandlungen in Versailles geschaffen. Maßgebende französische Politiker und Militärs, allen voran Poincaré, Clemenceau und Marschall Foch, hatten keinen Zweifel daran gelassen, dass sie sich mit der Rückgabe Elsass-Lothringens nicht zufrieden geben, sondern mit der alten Forderung nach der Rheingrenze ernst machen würden, um Frankreich gegen künftige deutsche Angriffe zu schützen. Durch eine Trennung von Preußen, so hofften die Befürworter einer Rheinischen Republik, könne man nicht nur eine französische Annexion vermeiden, sondern auch die zu erwartenden Folgelasten des Krieges für die rheinische Bevölkerung mildern. Treibende Kraft war die Kölnische Volkszeitung, das führende Zentrumsblatt. Bereits am Abend des 9. November 1918 begaben sich der Chefredakteur Karl Höber und der politische Redakteur Josef Froberger in Begleitung mehrerer Zentrumspolitiker zum Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer, um ihn für die Idee einer Loslösung der Rheinlande von Preußen und der Schaffung einer westdeutschen Republik zu gewinnen. Adenauer verhielt sich zunächst reserviert, versprach aber, die Sache im Auge zu behalten und mit Politikern anderer Parteien darüber Gespräche anzuknüpfen. Am 4. Dezember 1918, zwei Tage vor dem Einmarsch britischer Besatzungstruppen in Köln, veranstaltete die Zentrumspartei im Kölner Bürgerverein eine große Kundgebung. Am Schluss wurde eine Resolution verabschiedet, in der die Vertreter aller Parteien im Rheinland aufgefordert wurden, baldigst die Proklamierung einer dem Deutschen Reiche angehörigen, selbstständigen Rheinisch-Westfälischen Republik in die Wege zu leiten. Adenauer hatte an der Versammlung nicht teilgenommen. Er sei von dem Beschluss völlig überrascht worden, hat er später bekannt. Doch am 1. Februar 1919 trat er aus der bisher beobachtenden Zurückhaltung heraus. In einer Rede vor den zur Deutschen Nationalversammlung und Preußischen Landesversammlung gewählten rheinischen Abgeordneten sowie zahlreichen Oberbürgermeistern der besetzten Städte trat er nun selbst für eine Teilung Preußens und die Gründung einer Westdeutschen Republik im Verbande des Deutschen Reiches ein. Damit würde einerseits dem Sicherheitsbedürfnis Frankreichs Rechnung getragen und andererseits die Beherrschung Deutschlands durch einen vom Geiste des Ostens, vom Militarismus beherrschten Preußen unmöglich gemacht. Der Kölner Oberbürgermeister fasste seine Überlegungen in dem Diktum zusammen: Entweder wir kommen direkt oder als Pufferstaat an Frankreich, oder wir werden eine westdeutsche Republik. Ein drittes gibt es nicht. Allerdings sollte der westdeutsche Bundesstaat nicht auf die linksrheinischen Gebiete beschränkt bleiben, sondern auch angrenzende rechtsrheinische Landesteile umfassen. Allein durch ihre Größe und wirtschaftliche Bedeutung würde eine solche westdeutsche Republik eine wichtige Rolle im neuen Deutschland spielen und dessen Außenpolitik in ihrem friedensfreundlichen Geiste beeinflussen können. Am Ende warnte Adenauer vor übereilten Schritten. Alle Maßnahmen müssten auf gesetzmäßigem Wege erfolgen, sich also im Rahmen dessen halten, was die künftige Reichsverfassung vorschreibe. Dementsprechend fiel die Entschließung aus, die die Versammlung einmütig annahm. In ihrem ersten Teil wurde feierlich Einspruch erhoben gegen alle Bestrebungen, das Rheinland vom Reich loszulösen. Der zweite Teil lautete: Da die Teilung Preußens ernstlich erwogen wird, übertragen wir dem von uns gewählten Ausschuss die weitere Bearbeitung der Pläne auf Errichtung einer westdeutschen Republik im Verbande des Deutschen Reiches und auf dem Boden der von der Deutschen Nationalversammlung zu schaffenden Reichsverfassung. Für die aktionistischen Kräfte innerhalb der Rheinlandbewegung bedeutete dieses Ergebnis eine schwere Enttäuschung. Sie hatten gehofft, dass bereits am 1. Februar 1919 die Rheinische Republik proklamiert werden würde. Das galt besonders für den Mann, der in den folgenden Monaten und Jahren als einer der exponiertesten Vertreter des rheinischen Separatismus hervortreten sollte: Hans Adam Dorten. 1880, als Sohn eines Kaufmanns in Endenich bei Bonn geboren, war er nach Abschluss eines Jurastudiums beim Düsseldorfer Amtsgericht tätig gewesen und 1914 zum Staatsanwalt ernannt worden. Der Politik wandte er sich erst nach der Entlassung aus dem Heeresdienst Ende 1918 zu. Dorten lehnte die Novemberrevolution ab. Die Furcht vor einer sozialistischen Umgestaltung Deutschlands war für ihn ein wichtiger Beweggrund, um sich der separatistischen Bewegung anzuschließen. Zu Beginn des Jahres 1919 sammelte er in zahlreichen Gemeinden im Rechtsrheinischen notarielle Vollmachten, die sich für einen Anschluss an eine westdeutsche Republik aussprachen. Durch Vermittlung des Chefredakteurs der Kölnischen Volkszeitung Höber nahm Dorten Kontakt zu Adenauer auf. Auf diesen machte er keinen schlechten, wohl aber einen unüberlegten Eindruck. Tatsächlich unterschieden sich die Auffassungen Adenauers und Dortens über den einzuschlagenen Weg fundamental. Während der Kölner Oberbürgermeister die Schaffung einer westdeutschen Republik mit verfassungsgemäßen Mitteln in Abstimmung mit der Reichsregierung, der preußischen Regierung und der Nationalversammlung anstrebte, wollte Dorten vollendete Tatsachen schaffen. Die Entscheidung über das Schicksal des Rheinlands sei lediglich Sache der Selbstbestimmung der betreffenden Volksstämme, nicht aber der preußischen Regierung oder Nationalversammlung, schrieb er Adenauer am 5. Februar. Er und seine Anhänger hielten die sofortige Errichtung der Westdeutschen Republik für das dringlichste Gebot der Stunde. Wenige Wochen später, am 28. Februar, forderte er den Kölner Oberbürgermeister geradezu ultimativ zum Handeln auf, andernfalls werde man selbst zur Tat schreiten. Unterstützung fand Dorten in Kreisen der Kölnischen Volkszeitung und bei einer Gruppe von Zentrumspolitikern. Gemeinsam verfassten sie einen Aufruf, der am 10. März in einer Versammlung im Kölner Casino zur Annahme gelangte. Kernpunkt war die Forderung nach unverzüglicher Durchführung einer Volksabstimmung am Rhein. Die Westdeutsche Republik, die danach ausgerufen werden sollte, werde eine Gewähr für den Frieden Europas bieten und zugleich einen Damm gegen bolschewistische Überflutungen bilden. Man betrachte, so hieß es, den am 1. Februar unter dem Vorsitz Adenauers gegründeten Ausschuss infolge seiner bisherigen gänzlichen Untätigkeit als erledigt. Am 10. Februar 1919 aber hatte die Weimarer Nationalversammlung im Gesetz über die vorläufige Reichsgewalt beschlossen, dass der Gebietsstand der Freistaaten nur mit ihrer Zustimmung geändert werden dürfe. Und am 13. März stimmte die Nationalversammlung einer Erklärung des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Philipp Scheidemann zu, in der festgestellt wurde, dass eine Lösung der rheinischen Frage erst nach Friedensschluss und nur auf verfassungsmäßigem Wege erfolgen könne und jede staatsrechtliche Umgestaltung vor diesem Zeitpunkt geeignet sei, die nationale Einheit unseres Vaterlandes zu bedrohen. Die Aktivisten der Rheinlandbewegung ließen sich dadurch nicht abschrecken. In Verhandlungen mit der französischen Besatzungsmacht suchten sie ihr Projekt voranzutreiben. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass die Franzosen zwar für die Bildung eines Rheinstaats Sympathien hegten, dessen Verbleib im Verband des Deutschen Reiches aber wenig abgewinnen konnten und stattdessen einen selbstständigen Pufferstaat favorisierten, der eng an Frankreich angeschlossen werden sollte. Überdies hatte das Bekanntwerden der harten Friedensbedingungen Anfang Mai 1919 die Begeisterung in Teilen der rheinischen Bevölkerung für eine Loslösung von Preußen spürbar abgekühlt. Einige Mitstreiter Dortens aus der Zentrumspartei hielten eine Weiterverfolgung ihrer Pläne nur noch für sinnvoll, wenn dadurch eine Milderung der Bedingungen erreicht werden könne. Dennoch entschloss sich Dorten, nun auf eigene Faust zu handeln. Am 1. Juni 1919 rief er an seinem Wohnort in Wiesbaden im französischen Sektor die Rheinische Republik aus. Noch in der Nacht wurden in Teilen der Region Plakate mit dem Aufruf »An das rheinische Volk« angeschlagen, auf denen dem verblüfften Publikum die sensationelle Nachricht verkündet wurde: »Es wird eine selbstständige rheinische Republik im Verbande des Deutschen Reiches als Friedensrepublik errichtet, die das Rheinland, Alt-Nassau, Rheinhessen und die Rheinpfalz umfasst. Es sollten so rasch wie möglich Wahlen zu einer rheinischen Landesversammlung stattfinden. Bis zu deren Zusammentritt in Koblenz sollte die vorläufige Regierung in Wiesbaden verbleiben.« Am Nachmittag des 2. Juni erschien Dorten in Begleitung eines französischen Offiziers im Landeshaus, dem Tagungsort des kommunalen Parlaments, und beschlagnahmte die Räumlichkeiten. Doch Dorten und seine Anhänger hatten die Stimmung in der Bevölkerung falsch eingeschätzt. Noch am 2. Juni traten die Arbeiter in einen Generalstreik, die Straßenbahnen stellten ihren Betrieb ein, die Läden blieben geschlossen. Der Befehlshaber der französischen Truppen im Rheinland, General Charles Mangin, untersagte daraufhin alle Streik- und Protestaktionen und drohte den Organisatoren mit einer Ausweisung aus dem besetzten Gebiet. Mehr als alles andere trug die offensichtliche Protektion, die Dorten durch die französische Besatzungsmacht erfuhr, dazu bei, sein Unternehmen in Misskredit zu bringen. Bereits am 4. Juni mussten er und die Mitglieder seines provisorischen Kabinetts das Wiesbadener Regierungsgebäude, das sie erst Stunden zuvor in Besitz genommen hatten, unter französischem Geleitschutz wieder verlassen. Nur 4 Tage hatte sich sein Operettenregiment halten können. Mit seinem Scheitern war der Gedanke einer rheinischen Republik im Reichsverband fürs Erste diskreditiert. Gegen Dorten wurde vom Reichsgericht in Leipzig ein Haftbefehl wegen Hoch- und Landesverrats erlassen, vor dessen Vollstreckung ihn aber der Aufenthalt in der französischen Besatzungszone schützte. Am 28. Juni 1919 wurde der Versailler Vertrag unterzeichnet. Gegen den Widerstand des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson und des britischen Premiers David Lloyd George hatten sich die Franzosen mit ihren Plänen für eine Abtrennung der linksrheinischen Gebiete von Deutschland nicht durchsetzen können. Die preußischen Rheinlande blieben beim Reich. Um dem französischen Sicherheitsbedürfnis entgegenzukommen, wurde die Entmilitarisierung einer 50 Kilometer breiten Zone rechts des Rheins vorgeschrieben. Die Besetzung des linken Rheinufers mit den rechtsrheinischen Brückenköpfen bei Köln, Mainz und Koblenz sollte in 3 Stufen nach 15 Jahren beendet werden. Als oberstes Organ des Besatzungsregimes fungierte eine hohe interalliierte Rheinlandkommission in Koblenz mit ihrem Präsidenten, dem Franzosen Paul Thérard, an der Spitze. Ende Juli 1919 nahm die Nationalversammlung die neue Reichsverfassung an. In Artikel 18 wurde die Möglichkeit einer territorialen Neuordnung der Länder prinzipiell offen gehalten. Doch im Unterschied zum ursprünglichen Entwurf von Hugo Preuß sollten die politischen Vertretungen oder Kommunen in den betreffenden Gebieten kein Initiativrecht mehr besitzen, eine Abstimmung in die Wege zu leiten. Außerdem wurde Artikel 18 durch Artikel 167 der Reichsverfassung zunächst für 2 Jahre ausgesetzt. Allen Plänen für eine Aufteilung Preußens war damit ein Riegel vorgeschoben worden. Nach dem Inkrafttreten des Versailler Vertrages und der Verabschiedung der Weimarer Reichsverfassung gaben Konrad Adenauer und die mit ihm verbundenen Zentrumskreise das Projekt einer westdeutschen Republik fürs Erste auf. In den Jahren 1920 bis 1922 fristete die separatistische Bewegung im Rheinland ein Schattendasein. Im Januar 1920 gründete Dorten in Boppard eine rheinische Volksvereinigung, die über den Status einer Sekte kaum hinaus gelangte. Das gleiche galt für die vom früheren Kölner Sozialdemokraten Josef Smets ins Leben gerufene Rheinisch-Republikanische Volkspartei, die im Unterschied zu Dortens Vereinigung von Anfang an für einen Rheinstaat außerhalb des Reiches eintrat. Eine dritte Gruppierung, der Rheinische Unabhängigkeitsbund, sammelte sich um den Redakteur Josef Friedrich Mattes. Er galt als einem Sold der Franzosen stehender politischer Abenteurer. Seine Anhänger rekrutierte er vor allem im nördlichen Rheinland, in der Gegend von Düsseldorf. Erst im Krisenjahr 1923 erhielt die Bewegung für eine Rheinische Republik neuen Auftrieb. Die gescheiterte Politik des passiven Widerstands gegen die Ruhrbesetzung und die verheerenden ökonomischen und moralischen Auswirkungen der Hyperinflation trieben nicht nur den extremen Parteien der Rechten und Linken, sondern auch den Separatisten neue Anhänger zu. Auf einer Tagung in Koblenz am 15. August 1923 schlossen sich die verschiedenen separatistischen Organisationen zur Vereinigten Rheinischen Bewegung zusammen. Bei dieser Gelegenheit bekannte sich Dorten erstmals in aller Öffentlichkeit zum Ziel einer Loslösung der Rheinlande vom Deutschen Reich und der Errichtung einer Rheinischen Republik unter französischem Protektorat. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es: »Wir sind freie Rheinländer, wir lassen uns nicht verkaufen, sondern wollen selbst unser Geschick bestimmen.« Die Unabhängigkeit von Berlin sollte unter anderem durch die Schaffung einer eigenen Währung besiegelt werden. Die nunmehr vereinigte rheinische Bewegung entfaltete eine rege Aktivität. In zahlreichen Städten, in Trier, Bonn, Duisburg, Mainz, Mönchengladbach und Wiesbaden, fanden Versammlungen statt, die einen steigenden Zulauf aufwiesen. Höhepunkt der Kampagne sollte eine Großkundgebung in Düsseldorf am 30. September sein, einem Sonntag. Die französische Eisenbahnverwaltung, die sogenannte Régie, stellte den Demonstranten, die aus dem gesamten besetzten Gebiet anreisen wollten, kostenlos Sonderzüge zur Verfügung. Die Organisationen der Gewerkschaften und der Beamten ließen Flugblätter an die gesamte Bevölkerung Düsseldorfs verteilen, in denen die Bewohner aufgerufen wurden, um 13 Uhr die Straßen zu meiden, um die Rheinbündler mit ihren Bestrebungen allein zu lassen. Es herrschte eine nervöse Spannung. Gerüchte kursierten, dass die Separatisten beabsichtigten, die Rheinische Republik zu proklamieren. Der Düsseldorfer Regierungspräsident Walter Grützner, der von den Besatzungsbehörden wegen seines unkooperativen Verhaltens ausgewiesen worden war und in Barmen eine Geschäftsstelle im Exil aufgebaut hatte, gab dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Emil Köttgen und den ihm unterstellten Polizeikräften den Befehl, eine solche hoch- und landesverräterische Aktion mit allen Mitteln rücksichtslos zu unterdrücken. Am Morgen des 30. September waren alle Beamten der Schutzpolizei in Alarmbereitschaft versetzt worden. Um die Mittagszeit trafen die Sonderzüge der Regie im Düsseldorfer Hauptbahnhof ein. Rund 8.000 bis 10.000 Menschen, darunter einige hundert Angehörige des Rheinlandschutzes, des bewaffneten Ordnungsdienstes, formierten sich zu einem Zug und marschierten in geschlossenen Reihen in die Innenstadt. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Es kam zu einem wilden Feuergefecht und danach zu regelrechten Straßenkämpfen zwischen Separatisten und Polizisten. Wer die ersten Schüsse abgegeben hatte, blieb ungeklärt. Beide Seiten gingen mit großer Brutalität vor. Die Bilanz? 10 Tote, überwiegend Separatisten, und weit über 100 Verwundete. Erst als das Schlimmste vorbei war, schritt französisches Militär ein und ergriff eindeutig Partei für die Separatisten. Die Schupo-Beamten wurden entwaffnet. Nicht wenige mussten sich später vor einem Kriegsgericht verantworten. Grützner wurde in Abwesenheit zu 20 Jahren Zuchthaus und 20 Jahren Verbannung verurteilt. Die französischen Truppen haben wehrlose Menschen gegen die Schupos beschützt, die mit den Waffen Missbrauch trieben, kommentierte die Pariser Zeitung Le Temps die Ereignisse des Düsseldorfer Blutsonntags. In jedem Land hätte die Besatzungsarmee das Gleiche getan. Diese einseitige Darstellung warf bereits ein Schlaglicht auf das Verhalten der Besatzungsbehörden in den kommenden Auseinandersetzungen. Die Separatisten konnten sich dadurch nur ermutigt fühlen, ihre Bestrebungen zur Errichtung einer rheinischen Republik zu forcieren. Ende Oktober 1923 war es soweit. Den Anfang machte Aachen in der belgischen Besatzungszone. In der Nacht zum 21. Oktober rissen bewaffnete Separatisten, rund 2000 an der Zahl, hier die Gewalt an sich. Sie besetzten die wichtigsten öffentlichen Gebäude, das Rathaus, die Oberpostdirektion, das Landratsamt und die örtliche Reichsbankfiliale und hissten die grün-weiß-rote Fahne ihrer Bewegung. Auf Plakaten, die überall angeklebt wurden, verkündeten die Wortführer, der Fabrikant Leo Deckers und der Syndikus Emil Karl Guthardt, Kommandant des Rheinlandschutzes aus Duisburg, die Gründung der Rheinischen Republik. Die Stunde der Freiheit habe geschlagen, Berlin habe bankrott gemacht, das Rheinland müsse sich selbst retten. War der Coup zunächst reibungslos vonstatten gegangen, so setzte bereits am Tag darauf die Gegenbewegung ein. In einer Versammlung, an der die Beamten aller Behörden, Vertreter der Gewerkschaften und der Parteien teilnahmen, wurde der Beschluss gefasst, den Anordnungen der Putschisten keinerlei Folge zu leisten. Verhandlungen mit denjenigen, die sich die Regierung anmaßen wollen, sind ausgeschlossen. Der Aufforderung eines Vertreters des Bürgermeisters, die städtischen Gebäude zu räumen, damit der verfassungsmäßige Zustand wiederhergestellt und Ruhe und Ordnung gewährleistet wird, ignorierten die rheinischen Republikaner. Am Abend des 21. Oktober versammelte sich eine große Menschenmenge vor dem Regierungsgebäude, wurde aber von der Polizei daran gehindert, es zu stürmen. Daraufhin zogen die Demonstranten zum Sekretariat der Separatisten und demolierten die Einrichtung. Am 23. Oktober traten die Anführer, die zu Beginn des Putsches die Straßen beherrscht hatten, kaum noch in Erscheinung. In der Nacht hatten sie die meisten Gebäude geräumt und die grün-weiß-rote Fahne eingezogen. Lediglich im ehrwürdigen Aachener Rathaus und im Regierungsgebäude hielten sie sich noch verschanzt. Gegen 11 Uhr machte eine Gruppe einen Ausfallversuch. Sie fuhr mit einem Auto durch die Stadt, wobei offenbar auch Schüsse auf Passanten abgegeben wurden. Was dann geschah, liest sich im Bericht des Sonderkorrespondenten der Vossischen Zeitung so. Nun bemächtigte sich der Menge eine ungeheure Erregung. Sie stürmte das Möbelgeschäft eines Anführers, in dem sich etwa 20 Sonderbündler verbarrikadiert hatten, holte diese heraus und lynchte sie. Einige wurden buchstäblich totgeschlagen, die übrigen so schwer verwundet, dass sie mit Automobilen fortgeschafft werden mussten. Einige andere Sonderbündler, die aus dem hinteren Teil des Gebäudes zu entfliehen versuchten, fielen ebenfalls der erregten Menge in die Hände und wurden blutig geschlagen. Einer von ihnen wurde getötet. Am 24. Oktober hielt nur noch eine kleine Zahl von Separatisten im Regierungsgebäude aus. Die belgische Besatzungsmacht verhängte den Belagerungszustand, wohl auch um ihnen den ungehinderten Abzug zu ermöglichen. Der Putsch von Aachen wirkte als Fanal. In zahlreichen Städten der französischen und belgischen Zone versuchten die rheinischen Separatisten in den folgenden Tagen, die Macht an sich zu reißen. Überall besetzten sie Rathäuser und hissten die grün-weiß-rote Flagge. Und wie in Aachen wurde ihre Herrschaft zumeist schon nach wenigen Tagen beendet. In Reit erlebte der 25-jährige arbeitslose, promovierte Germanist Josef Goebbels am 23. Oktober den versuchten Umsturz. Im Bahnhofsviertel lagen die rheinischen Republikaner, an der Tür stehen 4 Posten, Jungens von 18 bis 20 Jahren, den Revolver in der Hand, die obligate Zigarette im Mundwinkel. Wilde Gerüchte durchschwirren die Stadt, werden gerne kolportiert und noch lieber geglaubt. Auf dem Rathaus sitzt die Reiter-Jeunesse Dorée, mit Gummiknüppeln bewaffnet, um im Verein mit der Polizei die Stoßtrupps der Sonderbündler zu empfangen. Von vielen, die das große Wort führen, glaubt man zu wissen, dass sie im Kriege nicht gerade den pur Merit verdient haben. Gesindel, hier wie dort. Die Besatzungsbehörden legten gegenüber den Separatisten eine ambivalente Haltung an den Tag. Offiziell betonten sie den Grundsatz strikter Neutralität. Tatsächlich aber leisteten sie deren Bestrebungen in vielen Fällen Vorschub oder duldeten sie zumindest. Mehrfach legte die deutsche Regierung in Paris Protest ein. Die französische Regierung wies jedoch alle Vorwürfe zurück. Ihre Truppen hätten sich, erklärte sie wahrheitswidrig, in allen Fällen darauf beschränkt, die Aufrechterhaltung der Ordnung zu sichern und Metzeleien unter der friedlichen Bevölkerung zu verhindern. Offenbar war Dorten durch das Vorpreschen seiner Aachener Genossen überrascht worden. Ursprünglich war wohl geplant, die Rheinische Republik erst eine Woche später auszurufen. General Mangin, der im Oktober 1919 von seinem Posten abgelöst worden war, Dorten aber weiter freundschaftlich verbunden blieb, schrieb seinem Protégé am 22. Oktober 1923 aus Paris, er hätte sich ein weniger überstürztes Vorgehen gewünscht. Wenn Dorten aber Herr der Ereignisse bleiben wolle, sei er nun gezwungen, zur Generalattacke überzugehen, und zwar so rasch wie möglich. Der Angesprochene musste nicht lange gedrängt werden. Am 23. Oktober bildeten er und sein Mitstreiter Matthes in Koblenz eine vorläufige Regierung der Rheinischen Republik. Am Nachmittag dieses Tages besetzten Separatisten das Koblenzer Schloss, den Sitz der preußischen Provinzialregierung. Während des Aufziehens der grün-weiß-roten Fahne verhedderte sich das Seil und das Tuch blieb auf Halbmast hängen. Ein böses Omen. Tatsächlich wurden die Eindringlinge schon nach wenigen Stunden von Polizeibeamten wieder aus dem Schloss vertrieben. Noch in der Nacht aber verhängten die französischen Besatzer den Belagerungszustand und unterstellten die deutsche Polizei ihrem Kommando. Koblenz Oberbürgermeister und 40 Beamte der Stadt wurden aus ihren Betten geholt und ins unbesetzte Gebiet abgeschoben. So konnten die Separatisten am 25. Oktober ungehindert das Schloss wieder in Besitz nehmen, darüber hinaus auch Rathaus, Post und Telegrafenamt. Am 26. Oktober wurden Dorten und Matthes von Hochkommissar Thirard empfangen und als Inhaber der tatsächlichen Macht anerkannt. In ihrer ersten Verordnung vom 25. Oktober, die Matthes als Chef der Exekutive unterzeichnete, wurde die Pressefreiheit außer Kraft gesetzt. Zeitungen und andere Druckschriften sollten nur noch erscheinen dürfen, wenn sie sich bereit erklärten, die Vorschriften der Exekutive der vorläufigen Regierung genauestens zu beachten. Wie in Aachen agierte auch die vorläufige Regierung in Koblenz weitgehend im luftleeren Raum. Die Beamten versagten ihr, entsprechend einer Weisung des preußischen Innenministeriums, fast überall die Unterstützung, so dass sie eine geordnete Verwaltungstätigkeit nicht mehr aufrechterhalten konnte. Wie sehr es den Separatisten auch an Rückhalt in der Bevölkerung fehlte, machte ein Bericht des Vertreters des ausgewiesenen Koblenzer Oberbürgermeisters von Anfang November 1923 deutlich. Das Straßenbild ist allmählich durch die französischen Maßnahmen, Belagerungszustand, Straßensperren ab 7 Uhr abends, wieder ein ruhiges geworden, doch gärt es gewaltig in der Bevölkerung. Wenn die Separatisten nicht den Schutz der französischen Waffen hinter sich hätten, würden diese verwahrlost aussehenden, in grünen und zerrissenen Kleidern durch die Straßen lungernden Burschen, samt dem Ministerpräsidenten Matthes mit seinem zweifelhaften Aussehen, er trägt eine französische Alpenjägermütze, in kürzester Zeit aus der Stadt herausgeprügelt sein. Von ihren Gegnern wurden die Separatisten stereotyp als landfremdes bewaffnetes Gesindel bezeichnet, dass es darauf abgesehen hätte, die Gesinnung der rheinischen Bevölkerung zu vergewaltigen und sie vom Reich und von den Ländern zu trennen. Eine solche pauschale Stigmatisierung trifft aber nicht zu. Wohl gab es in ihren Reihen auch zwielichtige Elemente, doch der Rheinlandschutz, der bewaffnete Arm der Rheinlandbewegung, rekrutierte die Mehrheit seiner Mitglieder aus Arbeitern, die aus der Rheinprovinz stammten bzw. seit geraumer Zeit dort ansässig waren. Die meisten waren noch recht jung, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Viele von ihnen hatten im Zuge der Krise ihren Arbeitsplatz verloren. Es waren im buchstäblichen Sinne Entwurzelte, die in der separatistischen Selbstschutzorganisation Zuflucht suchten, so wie andere ihres Alters in den paramilitärischen Organisationen der Rechten und der Linken. Von Anfang an litt die vorläufige Regierung in Koblenz auch unter fehlenden finanziellen Mitteln. Die französischen und belgischen Besatzer schränkten ihre Zuwendungen in dem Maße ein, wie sie erkannten, dass es der Bewegung an Unterstützung in der Bevölkerung mangelte. Anfang November 1923 musste Matthes die Löhnung für die Angehörigen des Rheinlandschutzes herabsetzen und dessen Gesamtstärke um ein Viertel reduzieren. Die Folge war, dass Teile der militanten Anhänger dazu übergingen, wilde Requisitionen vorzunehmen. Das trug wiederum in der Bevölkerung zur Erbitterung und steigender Feindseligkeit bei. An manchen Orten bildeten die Bewohner Wehren, die den Separatisten offensiv entgegentraten. Mitte November 1923 kam es bei Egidienberg im Siebengebirge zu einer regelrechten Schlacht zwischen der örtlichen Heimwehr und einer Rheinlandschutztruppe. 14 Separatisten kamen ums Leben und wurden in einem Grab auf dem Egidienberger Friedhof verscharrt. Zur Schwächung der Koblenzer Marionettenregierung trugen schließlich auch innere Machtkämpfe bei. Die Kompetenzen zwischen den führenden Leuten waren nicht klar abgegrenzt worden. Auch als man übereinkam, dass Dorten die Gebiete des Südens und des Mittelrheins und Matthes den Norden als Generalbevollmächtigte verwalten sollten, dauerten die Rivalitäten fort. Das Kabinett spaltete sich in zwei Fraktionen, von denen jede ihre eigenen Beschlüsse fasste. Zermürbt von den ständigen Querelen erklärte Matthes am 27. November in einem Schreiben an Thirard die vorläufige Regierung der Rheinischen Republik für aufgelöst. Dorten hatte sich bereits Mitte November nach Bad Ems abgesetzt, wo er versuchte, ein eigenes Machtzentrum aufzubauen. Auch diesem Unternehmen blieb der Erfolg versagt. Die französische Besatzungsmacht zeigte zunehmend weniger Interesse an den in weiten Teilen der Bevölkerung kompromittierten Separatisten, ohne diese freilich gänzlich fallen zu lassen. Ende November 1923 war die Vossische Zeitung überzeugt, dass der seit 3 Jahren mit viel Geschrei, aber gar keinen Ideen aufgezogene rheinische Separatismus erledigt sei. Die französischen Nationalisten sind um eine Hoffnung ärmer. Neben dem Rheinland entwickelte sich die linksrheinische Pfalz nach 1918 zu einem Zentrum des Separatismus. Sie war 1816 im Zuge eines Gebietsaustausches mit Österreich an die bayerische Krone gefallen, besaß allerdings keine Landverbindung mit Bayern. In der Rheinpfalz war die Erinnerung an die republikanischen Traditionen der Franzosenzeit noch sehr lebendig. Hier hatte 1832 das berühmte Hambacher Fest stattgefunden und hier hatten die pfälzischen Demokraten im Bunde mit ihren badischen Brüdern im Mai 1849 einen letzten Kampf für die Frankfurter Reichsverfassung ausgefochten. Nach dem Ende der Wittelsbacher Monarchie und der Ausrufung des Freistaats Bayern im November 1918 regten sich auch in der von Frankreich besetzten Pfalz separatistische Bestrebungen, zumal die Bayern, die Zwockel, sich im Laufe der Zeit keine großen Sympathien erworben hatten. In Landau gründete der Chemiker Eberhard Haas einen Bund Freie Pfalz. Doch wie im Rheinland scheiterte der Versuch, Anfang Juni 1919 in Speyer eine pfälzische Republik ins Leben zu rufen, bereits im Ansatz. Vor allem die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften hatten dem Unternehmen massiven Widerstand entgegengesetzt. Unverrichteter Dinge mussten Haas und seine Mitstreiter wieder abziehen. Der Traum von einem autonomen Pfalzstaat war damit nicht ausgeträumt. Er lebte in dem Maße wieder auf, wie sich Bayern in den frühen 20er Jahren zur reaktionären Ordnungszelle und Heimstatt von Nationalisten und völkischen Rechten aus dem ganzen Reich entwickelte. »Der Pfälzer ist in erster Linie Pfälzer und Deutscher«, schrieb der Pfälzer Schriftsteller Wilhelm Michel in der Weltbühne. »Sein Bayerntum geht kaum unter die Haut. Der Geisteszustand vollends, der im heutigen Bayern herrscht, ist dem Pfälzer so fremdartig wie möglich. Das Finstere, Verbohrte und Verstockte der Hitlerei, das Tyrannische und Undifferenzierte, das Grobschlächtige und Unmenschliche, das Einfältige und Stumpfsinnige mit der nationalen Narretei muss ihn abstoßen.« Zum Exponenten der Bestrebungen, die Pfalz von Bayern zu trennen, avancierte der SPD-Reichstagsabgeordnete Johannes Hoffmann aus Kaiserslautern. Er hatte nach der Ermordung Kurt Eisners durch den Rechtsterroristen Anton Graf von Arco im Februar 1919 das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten übernommen, war aber im Zusammenhang mit dem Kapp-Putsch im März 1920 gestürzt worden und hatte sich seitdem aus der Landespolitik zurückgezogen. Die zunehmende Radikalisierung der bayerischen Politik unter Generalstaatskommissar von Kahr seit September 1923 registrierte Hoffmann mit Sorge. Zur Aktion entschloss er sich aber erst, als Bayern im Zuge der Lossow-Affäre offen auf Konfrontationskurs zur Berliner Regierung ging und dabei auch vor Verstößen gegen die Reichsverfassung nicht mehr zurückschreckte. Auf einer eiligst einberufenen Sitzung des SPD-Bezirksvorstands am Abend des 22. Oktober machte sich die Empörung über den Verfassungsbruch Bayerns und die duldsame Haltung der Reichsregierung Luft. Auf Antrag Hoffmanns beschlossen die Delegierten, einen autonomen pfälzischen Staat im Reichsverband zu gründen, lehnten aber gleichzeitig einstimmig eine solche Staatsbildung außerhalb des Reiches ab. Dieser Beschluss richtete sich nicht nur gegen die reichsfeindliche Politik von Kahrs, sondern auch gegen die Separatisten im Rheinland. Wenige Stunden zuvor hatte Hoffmann die ersten Nachrichten vom Putsch in Aachen erhalten und er befürchtete, dass die rheinische Bewegung auf die Pfalz übergreifen und diese dem Reich verloren gehen könne. Auf Drängen seiner Parteifreunde musste Hoffmann darin einwilligen, die französische Besatzungsbehörde über die bevorstehende Aktion zu informieren. Am Morgen des 23. Oktober begab er sich mit zwei Mitgliedern des Bezirksvorstands, Paul Kleefoth und Friedrich Wilhelm Wagner, zu General Adalbert-François-Alexandre de Metz nach Speyer und überreichte ihm eine Erklärung, in der die Proklamation einer autonomen Pfalz im Rahmen des Reiches angekündigt und der General als Vertreter der Interalliierten Rheinland-Kommission gebeten wurde, von dem neuen Staat wohlwollend Kenntnis zu nehmen. Der französische General gab zu verstehen, dass die Rheinland-Kommission dem Unternehmen aufgeschlossener gegenüberstehe und schon in wenigen Wochen Wahlen zu einem pfälzischen Parlament stattfinden könnten. Doch nachdem er mit seinem Vorgesetzten, Hochkommissar Thirard in Koblenz, Rücksprache genommen hatte, schränkte er in einer zweiten Unterredung am Nachmittag desselben Tages seine Zusage ein, indem er die Antragsteller darum bat, die Formel »im Rahmen des Reiches« aus ihrer Proklamation zu streichen. »Ich lehnte kurz und scharf ab, und er verzichtete darauf«, erinnerte sich Hoffmann. Spätestens jetzt musste den Führern der pfälzischen SPD klar sein, dass Frankreich sich mit einer bloßen Trennung der Pfalz von Bayern nicht zufrieden geben würde. Am Morgen des 24. Oktober setzte Hoffmann den SPD-Fraktionsvorsitzenden Hermann Müller in einem Telegramm von seiner Aktion in Kenntnis. »Unsere Geduld gegen München zu Ende. Separatistengefahr sehr groß. Gründen heute Pfalzrepublik im Reichsverband. Reichskanzler verständigen.« In der Berliner Parteiführung dürfte man über diese Mitteilung einigermaßen überrascht gewesen sein. Dennoch reagierte sie nicht grundsätzlich ablehnend, riet aber von einem Alleingang der pfälzischen SPD ab. Er suche dringend, in Pfalzfrage Einvernehmen mit Koalitionsparteien herzustellen. Jegliche Maßnahme, die auch nur indirekt französische Rheinbundpläne unterstützt, ist unbedingt zu unterlassen, telegrafierte Müller zurück. Hoffmanns Versuche, eine Übereinkunft mit den bürgerlichen Parteien zu erzielen, waren aber bereits am Tage zuvor zurückgewiesen worden. Und am Vormittag des 24. Oktober erlebte er eine weitere schwere Enttäuschung. In einer Sitzung des pfälzischen Kreisrats, an der er selbst nicht teilnahm, verlas der Vertreter von General de Metz, Major Louis, eine Proklamation, in der von einer Anbindung der Pfalz an das Reich nicht mehr die Rede war. In Anbetracht, dass der gegenwärtige Zustand nicht andauern kann, ohne schließlich die allernotwendigsten moralischen und materiellen Interessen der Bevölkerung zu gefährden, in Anbetracht ferner der höchst beunruhigenden und gefährlichen Lage in Bayern, ist von heute ab die Pfalz als autonomer Staat mit einer provisorischen Regierung bis zur weiteren Entwicklung der Ereignisse gebildet. Der entscheidende Passus »im Rahmen des Reiches« war offenbar bewusst weggelassen worden, sodass die Kreisdelegierten den Eindruck gewinnen mussten, dass mit Hoffmanns Projekt eine Lösung im Sinne der französischen Rheinbundpolitik beabsichtigt sei. Entsprechend einmütig fiel die Ablehnung aller Fraktionen, einschließlich der Sozialdemokraten, aus. Der Vorsitzende des Kreistags, der Zentrumspolitiker Michael Beiersdörfer, gab bekannt, er habe die telefonische Mitteilung bekommen, dass sich die Reichsregierung und die bayerische Regierung mit der Frage aufs Eingehendste beschäftigt hätten und die Bildung eines neuen Staates in jeglicher Form als Landesverrat betrachteten. Auch die liberale Hauptstadtpresse, allen voran das Berliner Tageblatt, verurteilte Hoffmanns Aktion, und dies nicht nur, weil sie klar im Widerspruch zu Artikel 18 der Reichsverfassung stand. Wenn auch nach allen bisher vorliegenden Meldungen die an den Vorbesprechungen beteiligten Sozialdemokraten lediglich an eine Loslösung von Bayern im Rahmen des Reiches gedacht haben, so ist es doch absolut verwerflich, dass überhaupt derartige Besprechungen mit dem französischen General hinter dem Rücken der deutschen amtlichen Stellen geführt worden sind. Wir unsererseits halten es, gerade nach dem erfreulich entschiedenen Vorgehen der Sozialdemokraten und der Gewerkschaften gegen die rheinischen Separatisten, für ganz ausgeschlossen, dass sich die Sozialdemokratische Partei an einem derartigen Unternehmen in dieser Stunde der Not beteiligen könnte. Hoffmann versuchte zu retten, was noch zu retten war. Am 25. Oktober suchte er Tirard in Koblenz auf. Dabei stellte sich endgültig heraus, dass sein Projekt einer autonomen Pfalz im Reichsverband mit den französischen Plänen für einen Rheinstaat, in dem die Pfalz und die Rheinlande miteinander vereint und eng an Frankreich angeschlossen werden sollten, nicht vereinbar war. Er könne ohne Erlaubnis von Poincaré überhaupt keine Zusicherungen über den künftigen Status der Pfalz machen, ließ Tirard seinen Besucher wissen. Der wiederum erklärte, er könne einer Loslösung der Pfalz vom Reich niemals zustimmen, wenn er sich keine Anklage auf Hochverrat zuziehen wolle. Nach seiner Rückkehr aus Koblenz rief Hoffmann den Bezirksvorstand seiner Partei zusammen und stellte den Antrag, die Aktion unverzüglich abzubrechen. In einer danach veröffentlichten Presseerklärung hieß es: Nachdem die Absicht der Sozialdemokratischen Partei in verschiedenen Kreisen der Pfalz erheblichen Widerstand gefunden hat und nachdem die Reichsregierung eine Abtretung der Pfalz von Bayern unter Verbleiben im Reichsverband nicht anerkennt, für die Sozialdemokratische Partei aber keine Abtrennung der Pfalz von Bayern außerhalb des Reichsverbands in Frage kommt, sehen wir von der Durchführung unseres Vorhabens ab. Die SPD im Reich und auch der SPD-Landesverband in München ging auf Distanz zu Hoffmann. Reichspräsident Ebert bemerkte, auf dessen Beruf als Volksschullehrer anspielend, es bestätige sich wieder einmal die alte Erfahrung, dass Schulmeister in der Regel unglückliche Politiker sind. Der bayerische Gesandte in Berlin, Konrad Ritter von Preger, hielt in einer Aufzeichnung fest, der SPD-Abgeordnete aus Kaiserslautern sei so fanatisch verbohrt, dass er unter Umständen bereit gewesen wäre, einen pfälzischen Staat außerhalb des Reichsverbandes zu bilden, was nachweislich nicht zutraf. Anfang November 1923 stellte der Oberreichsanwalt in Leipzig den Antrag auf Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Hochverrats. In einem ausführlichen Schreiben an den Reichstagsausschuss, der über die Aufhebung seiner Immunität entscheiden sollte, beanspruchte Hoffmann für sich und seine Parteifreunde in der Pfalz ein Notwehrrecht gegenüber der bayerischen Regierung, die systematisch und ohne Not und begründeten Anlass in frivoler Weise die Reichsverfassung bricht. Der bayerische Kultusminister Franz Matt verfügte noch im November die fristlose Entlassung Hoffmanns aus dem Staatsdienst und die Aberkennung seiner Pensionsbezüge. Am Ende konnte der Geschmähte sein Reichstagsmandat behalten, aber ihm haftete künftig das Stigma des Hochverräters an. Nach Abbruch seiner Aktion geschah genau das, was Hoffmann hatte verhindern wollen. Die separatistische Bewegung des Rheinlands griff auf die Pfalz über. Die Initiative ging von Franz Josef Heinz aus, nach seiner Heimatgemeinde auch Heinz Orbis genannt. Der 1884 geborene Landwirt war Vorsitzender der Freien Bauernschaft, der größten Bauernorganisation in der Pfalz. Seit 1920 gehörte er als Mitglied der Deutschen Volkspartei dem Pfälzischen Kreistag an. Am 24. Oktober 1923 hatte er seinen Austritt aus der Partei erklärt, weil er mit deren ablehnender Haltung zu Hoffmanns Aktion nicht einverstanden war. Am 5. November, drei Tage vor dem Hitlerputsch in München, schritt Heinz zur Tat. Mit einigen hundert seiner Anhänger bemächtigte er sich der öffentlichen Gebäude in Kaiserslautern. Eine Woche später, am 12. November, riefen die pfälzischen Separatisten in Speyer die Pfälzische Republik im Verbande der Rheinischen Republik aus. Die neue Regierung verkündete das Standrecht und forderte alle ordnungsliebenden Mitbürger, gleichgültig welcher Parteirichtung, zur Mitarbeit auf. Es war eine bunt gemischte Truppe, die sich hier zusammenfand. Neben dem konservativen Bauernführer Heinz Orbis war sein Stellvertreter, der Druckereibesitzer Adolf Blei aus Kirchheim-Bohlanden, die treibende Kraft. Er war durch Krieg und Revolution nach links politisiert worden, hatte der Witwe Eisners Zuflucht in seinem Haus gewährt und saß seit 1920 für die USPD im Stadtrat. Ley vertrat dezidiert pazifistische Positionen. Er wollte ein für allemal kriegerische Auseinandersetzungen auf pfälzischem Boden unmöglich machen. Die autonome Pfalz sollte sich deshalb als eine Friedensrepublik konstituieren. Noch weiter links stand der Dritte im Bunde, der Berufsrevolutionär Georg Viktor Kunz. Er war nach dem Krieg zeitweise als Agitator für die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, KAPD, eine linke Abspaltung von der KPD, tätig gewesen und Ende 1922 in die Pfalz gezogen, wo er sich als Organisator der Erwerbslosenbewegung in Ludwigshafen einen Namen gemacht hatte. In der Speyerer Regierung übernahm er das Amt eines Dezernenten für Arbeitswesen. In einer Proklamation versprach er eine völlige Umwälzung der Verhältnisse. Den Ärmsten der Armen muss und wird geholfen werden. Die Renten der Kriegsbeschädigten, Kriegerwitwen und Waisen sollten garantiert, die Pensionen für Beamte weitergezahlt, die Alters- und Invalidenversorgung ausgebaut, die sozialen Einrichtungen verbessert, die Arbeitslosenunterstützung an die Erwerbslosen weitergezahlt und die Arbeiter wieder in Lohn und Brot gebracht werden, damit sie baldmöglichst aus der schwierigen Lage, in der sie durch die Berliner Politik geraten sind, herauskommen. Die Regierung der Autonomen Pfalz in Speyer hatte mit denselben Schwierigkeiten zu kämpfen wie die der Rheinischen Republik in Koblenz. Die Beamten versagten ihr fast durchweg die Mitarbeit. Es fehlte an allen Ecken und Enden an fachlich geschultem Personal. Darüber hinaus standen ihr gar nicht genügend finanzielle Ressourcen zur Verfügung, um die vollmundigen Versprechungen einzulösen. Was die französischen Besatzer den Separatisten unter der Hand zukommen ließen, reichte hinten und vorne nicht. So ging man auch hier dazu über, lebensnotwendige Dinge zu requirieren, was der autonomen Pfalz den Spottnamen »Auto-nehmende Pfalz« eintrug. Hinzu kam, dass sich seit November 1923 mit der Einführung der Rentenmark eine allmähliche Stabilisierung der innenpolitischen Verhältnisse abzeichnete und auch in der Außenpolitik sich erste Anzeichen einer Entspannung mit Frankreich bemerkbar machten. Die Regierung der autonomen Pfalz kämpfte zusehends auf verlorenem Posten. Sie war längst gescheitert, als ihr Anführer Heinz am 9. Januar 1924 bei einem Abendessen im Wittelsbacher Hof in Speyer einem Attentat zum Opfer fiel. Der Mord wurde mit Wissen und Billigung der bayerischen Staatsregierung von einem rechtsradikalen Kommandotrupp ausgeführt. Das letzte traurige Kapitel in der kurzen Geschichte der autonomen Pfalz sollte am 12. Februar 1924 in Pirmasens geschrieben werden. Hier griff eine aufgebrachte Menge das Bezirksamt an, in dem sich Separatisten verschanzt hatten, und setzten es in Brand. 7 Angreifer und 15 Separatisten kamen ums Leben. Nicht nur die Separatisten im Rheinland und in der Pfalz knüpften in der Krise des Herbstes 1923 an ihre Pläne aus dem Jahr 1919 an. Auch der Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer sah sich ermutigt, sein Projekt einer westdeutschen Republik noch einmal aufzugreifen. Dabei trieb ihn vor allem die Sorge um, dass am Ende der Kraftprobe zwischen Deutschland und Frankreich eine dauerhafte oder zumindest vorübergehende Abtrennung der linksrheinischen Gebiete vom Reich drohen könnte. Ein Rheinstaat außerhalb des Reichsverbandes, wie ihn Dorsten und seine Gefolgsleute wollten, stand für ihn freilich nach wie vor nicht zur Debatte. Im Gegenteil, seine Westdeutsche Republik sollte ähnlich wie die autonome Pfalz Hoffmanns gerade die von Frankreich geförderten Bestrebungen des Separatismus konterkarieren und den Zusammenhalt des Reiches stärken. Deshalb trat er auch allen Überlegungen entgegen, die besetzten Gebiete gleichsam sich selbst zu überlassen und keine Gelder mehr in sie zu transferieren, mit anderen Worten, sie buchstäblich versacken zu lassen. Für diese Idee, die man als Versackungstheorie bezeichnet hat, machte sich unter anderem der Duisburger Oberbürgermeister Karl Jarres stark, den Stresemann Anfang November 1923 als Innenminister in sein Kabinett holen sollte. Er plädierte dafür, die Verantwortung für das Schicksal der okkupierten Territorien den Besatzungsmächten zu überlassen und gleichzeitig den Versailler Vertrag aufzukündigen, was mit großer Sicherheit eine dramatische Verschärfung des Konflikts, womöglich sogar einen neuen Krieg mit Frankreich zur Folge gehabt hätte. Am 25. Oktober reiste Stresemann, nicht zuletzt alarmiert über die jüngsten Vorstöße der Separatisten, ins unbesetzte Hagen, um mit Vertretern der besetzten Gebiete, darunter auch Konrad Adenauer, die Lage zu erörtern. Zu Beginn referierte Jahres über die Ergebnisse einer Vorbesprechung, die am Vortag in Barmen stattgefunden hatte. Aus allen Bezirken sei berichtet worden, dass sich der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung aller Schichten dem Separatismus gegenüber durchaus ablehnend verhalte. Dennoch sei die Gefahr, die von ihm ausgehe, angesichts der Ungewissheit und Unsicherheit über die Zukunft der Rheinlande nicht zu unterschätzen. Stresemann eröffnete seine Rede mit der Feststellung, dass er als Reichskanzler ganz selbstverständlich jede Diskussion über eine Trennung von Gliedern des Deutschen Reiches vom heutigen Reiche ablehnen müsse. Wir haben das Rheinland nicht aufgegeben und infolgedessen können wir auch nicht das Rheinland als irgendeinen Teil des Deutschen Reiches ansehen, der sich aus eigenem Entschluss vom Reiche zu trennen vermöchte. Das Protokoll des Stenografen verzeichnete an dieser Stelle ein lautes »Bravo«. Gegen Jahresgewand erklärte der Kanzler, er müsse sich dagegen verwahren, dass wir mit derselben Überstürzung etwa einen Bruch mit Frankreich herbeiführen, wie wir seinerzeit die Kriegserklärung im Jahre 1914 herbeigeführt haben. Der Protokollant vermerkte Zurufe: Sehr richtig. Wenn Deutschland jetzt den Vertrag von Versailles aufkündige, so sei das vielleicht im Augenblick populär, aber eminent undiplomatisch. Es würde uns ins Unrecht setzen, wo wir das beste Recht haben, was wohl je ein vergewaltigtes Volk in der Welt gehabt hat. Aber auch was Adenauers Projekt betraf, sparte Stresemann nicht mit Kritik. Es sei eine Utopie zu glauben, dass mit der Bildung eines Rheinstaats die Rheinfrage gelöst und die Drangsalierungen und Sanktionen durch Frankreich aufhören würden. Dann wird man uns weiter bis aufs Blut zu quälen versuchen, wird weiter versuchen, das von uns zu erpressen, was wir nicht freiwillig geben. Allerdings stellte der Kanzler den Rheinländern anheim, gegebenenfalls selbst Verhandlungen mit Frankreich und Belgien über mögliche Erleichterungen in den besetzten Gebieten zu führen, um nicht-separatistischen Elementen wie Dorten, Smets, Mattes und anderen die Dinge zu überlassen. Adenauer entgegnete, dass auch ihm der Gedanke an eine Trennung der Rheinlande vom Reich fernliege. Das Bild, das er von der Lage in den alt- und neu besetzten Gebieten zeichnete, fiel düster aus. Zwar seien die Putsche der Separatisten in einigen Orten bereits zurückgeschlagen worden, doch sei angesichts steigender Arbeitslosigkeit, Zahlungsmittelknappheit und Nahrungsmittelsorgen damit zu rechnen, dass sie in einem zweiten Anlauf erfolgreicher sein und einen großen Teil der Rheinprovinz unter ihre Herrschaft bringen würden. Da Reich und Länder trotz besten Willens nicht helfen könnten, stehe man vor der Frage: Sollen wir dieses Unheil, das wir bestimmt kommen sehen, über uns ergehen lassen? Sollen wir die Franzosen oder die Werkzeuge der Franzosen über Rheinland und Ruhr herrschen lassen? Oder soll man wenigstens den Versuch machen, das abzuwehren? Niemand gebe sich der Illusion hin, konterte Adenauer Stresemanns Angriff, dass mit der Bildung eines rheinischen Bundesstaates alle Probleme gelöst würden. Im Gegenteil, man wisse, dass auch ein solcher Rheinstaat einen erheblichen Teil der ganzen Reparationslasten zu tragen haben würde. Aber es sei schon viel erreicht, wenn darüber Bewegung in die festgefahrenen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich komme. Der Kölner Oberbürgermeister versicherte in eindringlichen Worten, dass er sich nicht von eigennützigen Gesichtspunkten, sondern nur von der reinsten Liebe zu unserem Lande und unserem Reich leiten ließe. Das Treffen in Hagen endete mit einem bescheidenen Ergebnis. Es wurde ein 15-köpfiger Ausschuss aus Vertretern der besetzten Gebiete gebildet, der das Gespräch mit der Interalliierten Rheinland-Kommission suchen sollte. Über das Ziel der Verhandlungen gab es jedoch keine klaren Weisungen seitens der Reichsregierung. Wichtigste Figur in diesem Ausschuss war Adenauer. Ende Oktober 1923 gab er der belgischen sozialistischen Tageszeitung Le Peuple ein Interview, in dem er sich aufs Schärfste vom Separatismus Dortens und seiner Anhänger distanzierte. Die Schaffung eines rheinischen neutralen Pufferstaates gewährleiste weder die Sicherheit Frankreichs noch Belgiens. Den Belgiern habe ihre Neutralität 1914 auch keinen Schutz vor dem deutschen Angriff geboten. Dem europäischen Frieden sei am besten gedient, wenn es zu einer Interessengemeinschaft zwischen den drei Ländern komme. Thirard weigerte sich zunächst, mit Adenauer zusammenzutreffen. Der Oberbürgermeister aus der britischen Besatzungszone war in den Augen der Franzosen persona non grata. Am 28. Oktober begab sich der Kölner Erzbischof, Kardinal Karl Josef Schulte, zum Hochkommissar, um ihn zu bitten, Mitglieder des 15er-Ausschusses zu empfangen. Bei dieser Gelegenheit erklärte Thirard, es sei für ihn unmöglich, sich gegen die öffentliche Meinung in Frankreich zu stellen, welche die von den Separatisten proklamierte Rheinische Republik bereits als eine vollendete Tatsache betrachte. Auch wenn sich an deren Spitze unmögliche Leute befänden, werde man sich nicht dazu bereit finden, gegen die separatistische Bewegung vorzugehen, die spontan entstanden und fast überall erfolgreich aufgetreten sei. Thirard versicherte, Frankreich wolle keine Annexion der Rheinlande, sondern nur Sicherheit, und die könne lediglich durch einen unabhängigen Staat neutralen Charakters erreicht werden. Einen Tag später, nachdem er noch mit anderen rheinischen Persönlichkeiten gesprochen hatte, reiste Thirard nach Paris, um sich neue Instruktionen zu holen. Ihm waren inzwischen Bedenken gekommen, ob es wirklich im Interesse Frankreichs lag, ausschließlich auf die Karte der Separatisten zu setzen. Denn es war deutlich geworden, dass diese zwar mit Rückendeckung der Besatzungstruppen zeitweilige Erfolge erzielen konnten, aber außerstande waren, eine effektive Verwaltung auszuüben und eine breite Unterstützung in der Bevölkerung zu mobilisieren. Daher schien es nicht ratsam, dem Komitee der 15 dauerhaft die kalte Schulter zu zeigen. Poincaré wies Thirard an, sich der separatistischen Bewegung weiter als einer Figur im diplomatischen Tauziehen zu bedienen, zugleich aber gab er ihm grünes Licht für Verhandlungen mit dem 15er-Ausschuss. Nach seiner Rückkehr empfing Thirard am 3. November den Präsidenten der Kölner Industrie- und Handelskammer, Louis Hagen, und teilte ihm den Entschluss seiner Regierung mit ihm und Mitgliedern des 15er-Ausschusses über die Art des zukünftigen Staatswesens der besetzten Gebiete zu verhandeln. Hagen erklärte sich dazu bereit, allerdings unter der Bedingung, dass die Separatisten von allen Verhandlungen ausgeschlossen würden und dass der zu errichtende Rheinstaat unter allen Umständen im Zusammenhang mit dem Deutschen Reiche verbleiben müsse. Was die Zusammensetzung der Verhandlungskommission betraf, bestand Hagen darauf, dass Adenauer beteiligt werden müsse, womit sich Thirard schließlich auch einverstanden erklärte. Im zweiten Teil der Unterredung ging es um ein Lieblingsprojekt des Kölner Bankiers, die Gründung einer rheinischen Goldnotenbank. Da einerseits ungewiss war, ob die Rheinland-Kommission die Durchführung des Rentenbankgesetzes im besetzten Gebiet erlauben würde, und andererseits noch nicht feststand, ob die Reichsregierung überhaupt gewillt war, die Rentenmark dort einzuführen, sah Hagen in der Schaffung eines kaufkräftigen Zahlungsmittels im Rheinland die einzige Möglichkeit, um der Wirtschaft wieder auf die Sprünge zu helfen. Thirard zeigte sich dem Projekt gegenüber aufgeschlossen, und man besprach bereits die Details, namentlich die Höhe des benötigten Kapitals und die Frage der ausländischen Beteiligung. In der Kabinettssitzung vom 9. November kam die Lage in den besetzten Gebieten ausführlich zur Sprache. Was die Gemüter dort am meisten bedrücke, berichtete der Minister für die besetzten Gebiete Johannes Fuchs, sei der Separatistenterror. Nur ein verschwindend kleiner Teil der Bevölkerung würde sich für eine Trennung von Preußen und niemand unter den anständigen Elementen für eine Trennung vom Deutschen Reiche aussprechen. Trotzdem bestehe die Gefahr, dass sich in einzelnen Städten wie Koblenz und Trier kleine Republiken bilden, wenn nicht den besetzten Gebieten wirtschaftlich entgegengekommen wird. Scharf kritisierte vor allem der preußische Ministerpräsident Otto Braun die Pläne Adenauers und Louis Hagens. Frankreichs Ziel sei nach wie vor die Loslösung des Rheinlands vom Reich. Es werde sich nicht mit einem Rheinland als neuen Bundesstaat zufrieden geben. Wenn man jetzt das Rheinland in irgendeiner Form von Preußen abtrennt, dann bindet man sich für alle späteren Zeiten, und das ist verhängnisvoll. Man würde sich auch für alle Zeiten binden, wenn man jetzt seine Zustimmung zur Gründung einer rheinischen Goldnotenbank erteilte. Stresemann schloss sich dem an, allerdings mit dem Zusatz, dass gegen die Fortführung privater Fühlungsnahme mit den Besatzungsmächten auch auf politischem Gebiet aus seiner Sicht keine Bedenken bestünden. Doch bevor der Gesprächsfaden hier weitergesponnen wurde, geriet das Rumpfkabinett Stresemann in eine schwere Krise, die mit dem Sturz des Reichskanzlers endete. Kapitel 7: Auf dem Weg zur Stabilisierung – von Stresemann zu Marx. Der Herbst 1923 war ungewöhnlich schön und mild. Ist es nicht, als wolle die Natur mit unerhörten Finden und Zartheiten der Atmosphäre die entfesselten Leidenschaften besänftigen, im türkisblauen Himmel eine gütige, sanft wärmende Sonne, schwärmte Thea Sternheim Ende Oktober in ihrem Tagebuch. In seltsamem Kontrast dazu stand das wirtschaftliche und politische Chaos in Deutschland. Die Hyperinflation trieb ihrem Höhepunkt zu. »Wie trostlos ist heute so ein Gang durch die Straßen der Stadt«, bemerkte der Reiter Josef Goebbels. »An allen Ecken stehen Gruppen von Arbeitslosen und debattieren und spekulieren. Es ist eine Zeit zum Lachen und zum Weinen.« Für sein erstes Tagebuchheft, in dem er seit dem 17. Oktober 1923 festhielt, was ihn bedrückte, musste er 1 Milliarde Mark zahlen. Dafür konnte man sich früher die halbe Welt kaufen. »Täglich wird alles schlimmer und bedrücklicher, wird es unmöglich, sich zu sammeln«, klagte auch Viktor Klemperer am 22. Oktober. »Vor allem das Geld und immer das Geld. Der Dollar springt täglich um Milliarden, die Preise gehen mit. Brot kostet 1,5 Milliarden.« Ein beispielloser Marktsturz an der New Yorker Börse erschütterte das Land. Die Geldentwertung nahm geradezu astronomische Ausmaße an. Der amtliche Dollarkurs, der am 31. Oktober 72 Milliarden betragen hatte, stieg am 1. November auf 130 Milliarden, am 2. November auf 320 Milliarden und am 3. November auf 420 Milliarden, um auf diesem Stand für nur 3 Tage zu verharren. Am 7. November sprang er auf 630 Milliarden, am 13. November auf 840 Milliarden. Die Zahl habe sich von ihrem Körper gelöst und führe ein Eigenleben von hinreißend grausiger Spukhaftigkeit, berichtete der Berliner Börsenkurier am 6. November. Dabei treffe das naheliegende Gleichnis vom Irrenhaus nicht zu, denn kein gewöhnlicher Geisteskranke habe sich in seinen Wahnvorstellungen zu Summen verstiegen, wie sie in jetziger Papiermark einen Tagesbedarf ausdrücken, aus dem einfachen Grunde, weil er sie nicht kannte. Harry Graf Kessler, der in der zweiten Oktoberhälfte von Paris nach London gereist war, machte auf den Straßen der britischen Hauptstadt eine interessante Beobachtung. Reihen von Händlern standen dort, die für ein paar Pence deutsche Banknoten mit Millionen- und Milliardenbeträgen als Merkwürdigkeit feilboten. Bei seiner Rückreise nach Deutschland am 10. November musste er im Schlafwagen zu seiner Verblüffung für eine halbe Flasche Wasser 500 Milliarden zahlen. Noch überraschter war er, als er nach seiner Ankunft in Berlin mit einem Bekannten ein Restaurant aufsuchte. Abends zu zweien für 3 Billionen sehr schlecht gegessen. Eine Suppe, ein Fleischgericht, eine Flasche mäßigen Wein und Kaffee. In London hätte dasselbe Essen vielleicht 10 bis 12 Schillings gekostet. An den Irrwitz der Fantasiepreise musste sich Kessler nach längerer Abwesenheit aus Deutschland erst noch gewöhnen. Die wenigsten Berliner konnten sich freilich noch einen Restaurantbesuch leisten. Viele mussten öffentliche Speisehallen aufsuchen, wo sie gegen einen geringen Betrag eine warme Mahlzeit einnehmen konnten. Über eine dieser Elendsstätten berichtete ein Journalist des Berliner Tageblatts. »An langen Tischen sitzen auf Holzbänken alle Altersklassen dicht gedrängt zusammen. Eine junge Mutter birgt in ihrem Umschlagtuch den blassen Säugling, der vor Hunger weint und schreit. Sie sticht aus dem Blechnapf eine Löffelspitze voll Reis, prüft die Wärme und träufelt die Speise in den winzigen Mund des haarlosen Säuglings. Wie gierig schluckt er den in Wasser gekochten Brei. Das im Weinen verkrampfte Gesicht glättet sich zum Wohlbehagen. Neben ihr sitzt der Greis mit langem weißen Bart, dem man ansieht, dass er von der Zeit heruntergeschleudert wurde aus Persönlichkeitswert und gesichertem Dasein zur öffentlichen Notspeisung. Dazwischen halbwüchsige Kinder, alle mit diesen großen, frühwissenden Augen, den dunklen Schatten darunter und der durchscheinenden Haut. Ein Arbeiter in mittleren Jahren löst aus den Reihen sich heraus und kommt auf mich zu, nicht um zu betteln, sondern um sich von der Seele zu reden, was ihn bedrückt. Dass es uns noch einmal so schlecht gehen würde, wer hätte das geglaubt? Der Mann ist seit einem halben Jahr ohne Arbeit, hat 4 Kinder und eine Frau, die von den Entbehrungen schon schwindsüchtig geworden ist. »Der Zusammenbruch ist vollkommen«, teilte Betty Scholem ihrem Sohn Gershom mit, der gerade eine Anstellung als Leiter der hebräischen Abteilung an der Jerusalemer Nationalbibliothek bekommen hatte. Es flackern da und dort Plünderungen auf, aber viel ist es nicht. Die verzweifelten Frauen sind viel zu mürbe, sie lassen sich alles gefallen. Von Unruhen ist bisher nichts zu merken, obwohl man sie seit Wochen stündlich erwartet. Man wundert sich nur, dass sie ausbleiben. Doch am Montag, den 5. November, kam es im Berliner Scheunenviertel, nordöstlich des Alexanderplatzes, einem beliebten Wohnquartier für viele aus dem Osten eingewanderten Juden, zu pogromartigen Ausschreitungen. Auslöser war eine plötzliche, extreme Erhöhung des Brotpreises am vorangegangenen Wochenende von 25 auf 140 Milliarden Mark. Gesteigert wurde die Erregung durch antisemitische Agitatoren, die das Gerücht in die Welt setzten, die Galizier hätten das von der Stadt herausgegebene, wertbeständige Notgeld planmäßig aufgekauft, sodass für die tausenden Erwerbslosen nichts mehr übrig geblieben sei. Die Hetzreden fielen auf fruchtbaren Boden. Gegen Mittag des 5. November begannen die Plünderungen jüdischer Geschäfte und Wohnungen. Ehe die erschreckten Bewohner dieser Gegend ihre Geschäfte schließen konnten, drangen Haufen, besonders jugendlicher Burschen, in die Läden und die Zimmer ein, prügelten die Bewohner, zogen ihnen die Kleider vom Leibe und flohen, berichtete der Reporter der Vossischen Zeitung. Dieses Treiben wurde systematisch etwa eine Stunde von Haus zu Haus fortgesetzt, ehe die Schutzpolizei alarmiert war. Jeder auf der Straße gehende jüdisch aussehende Mensch wurde von einer schreienden Menge umringt, zu Boden geschlagen und seiner Kleider beraubt. Die Unruhen setzten sich bis in die späten Nachtstunden fort. Erst am folgenden Tag gelang es einem massiven Aufgebot an Schutzpolizei, unterstützt von Einheiten der Reichswehr, die Menschenansammlungen zu zerstreuen. »Berlin hat sein Judenpogrom gehabt. Berlin ist geschändet worden. Eine Schmach für ein Volk, das sich zu den Zivilisierten zählt«, schrieb der sozialdemokratische Vorwärts. Ebenso entsetzt zeigte sich die Vossische Zeitung. Was man in Deutschland vor dem Kriege für völlig unmöglich gehalten hätte, was unter der planmäßigen, veröffentlichten Hetze seit 1918 sich langsam vorbereitete und in kleinen Orten, auch außerhalb des hitlerschen Machtbereichs, schon hier und da zum Ausbruch gekommen war, das ist gestern nun auch in der Reichshauptstadt Wirklichkeit geworden. Was in Berlin geschah, war ein schlimmes Vorzeichen. Anders als beim wenige Tage später stattfindenden Hitlerputsch und den ihn begleitenden judenfeindlichen Exzessen konnten die Teilnehmer an den Plünderungen jüdischer Geschäfte und den Misshandlungen jüdischer Menschen im Scheunenviertel nicht eindeutig dem rechtsextrem völkischen Milieu zugeordnet werden. Sie entstammten in ihrer Mehrheit der Gruppe der verelendeten Erwerbslosen. Offenbar bedurfte es nur eines geringen Anstoßes, um den Protest über eine extreme Notlage in antisemitische Bahnen zu lenken. »Pogrome in Berlin. Die noch Opfer suchende Volkswut stürzt sich auf den Juden«, erkannte Thea Sternheim. Besorgt registrierte auch Betty Scholem, wie sehr sich das Virus der Judenfeindschaft in der Hochzeit der Hyperinflation ausgebreitet hatte. »Aber der Antisemitismus hat das Volk so durchsetzt und verseucht, dass man allenthalben auf die Juden schimpfen hört, ganz öffentlich, in so ungenierter Weise wie nie bisher.« Mitte November 1923 erreichte die Hyperinflation ihren bizarren Höhepunkt und zugleich ihr Ende. Die Inflation raste die letzte Runde ihres Amoklaufes, erinnerte sich der Theaterregisseur Bernhard Reich. Es war die Zeit, als ein harter Dollar mit Billionen wertlosen deutschen Papiergelds aufgewogen wurde. Da fragte der Urmünchner Volkskomiker Karl Valentin erstaunt: »Was, ein Dollar kostet 3 Billionen Mark? Mehr ist da auch nicht wert.« Am 14. November überstieg der Dollarkurs erstmals die Billionengrenze, am 15. stand er bei 2,52 Billionen. An diesem Tag wurde die neue Währung, die Rentenmark, ausgegeben, auf die sich noch die Große Koalition Mitte Oktober verständigt hatte. Den Termin hatte das Kabinett in seiner Sitzung vom 7. November endgültig festgesetzt. Dabei hatte Finanzminister Luther davor gewarnt, dass auch die Rentenmark ein totaler Fehlschlag werden würde, wenn es nicht gelinge, die ungeheuer angewachsenen Ausgaben des Reiches auf ein erträgliches Maß zurückzuführen. Deshalb müssten die Zahlungen für das besetzte Gebiet, darunter als größter Posten die Unterstützung der Erwerbslosen, eingestellt werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Ministerrunde 2 Tage später. Alle Verantwortung für etwa entstehendes, ungeheures wirtschaftliches Elend im besetzten Gebiet müsse den Mächtigen zur Last fallen, welche diese Verhältnisse im besetzten Gebiet herbeigeführt haben, Doch aufgrund eines Einspruchs des neuen Innenministers Karl Jahres, des vormaligen Oberbürgermeisters von Duisburg, wurde die Entscheidung am 12. November korrigiert. Nun sollten die Zahlungen doch noch über den 15. November hinaus für eine beschränkte Zeit von etwa 10 Tagen verlängert werden. Nur mit Mühe konnte Luther davon abgehalten werden, seinen Rücktritt zu erklären. Bei der Unterzeichnung der Anweisung im Kabinett habe er den einzigen Weinkrampf seines Lebens bekommen, hat er in seinen Erinnerungen bemerkt. In derselben Sitzung des Kabinetts wurde Hjalmar Schacht, ein Gründungsmitglied der DDP und Direktor der Darmstädter und Nationalbank, zum Reichswährungskommissar bestellt. Er sollte dem Finanzminister beigeordnet sein und künftig an allen Kabinettssitzungen mit beratender Stimme teilnehmen dürfen. Nach dem plötzlichen Tod des Reichsbankpräsidenten Rudolf Hafenstein am 20. November folgte Schacht ihm nach. In den frühen 30er Jahren sollte der Bankier als einer der wichtigsten Unterstützer Hitlers aus dem Kreis der Wirtschaft noch eine verhängnisvolle Rolle spielen. Gemeinsam gelang es Luther und Schacht, die neue Währung zum Erfolg zu führen. Mit dem Tag ihrer Erstausgabe, am 15. November, stellte die Reichsbank die Diskontierung von Reichsschatzwechseln ein. Die Papiermark blieb zwar gesetzliches Zahlungsmittel, aber sie durfte nicht weiter gedruckt werden. Erst am 20. November wurde ein fester Wechselkurs bekannt gegeben. Man entschied sich dafür, den Kurs des Dollar bei 4,2 Billionen Papiermark zu stabilisieren und danach das Umtauschverhältnis zwischen Rentenmark und Papiermark auf 1 zu 1 Billion festzusetzen. Das bedeutete faktisch eine Rückkehr zum Vorkriegsdollarkurs von 4,20 Mark. Infolge eines mehrtägigen Streiks der Berliner Drucker Mitte November 1923 konnte zunächst nur eine beschränkte Menge der neuen Währung hergestellt werden. Es dauerte noch einige Tage, bis an den Bankschaltern Rentenmark erhältlich waren. Es werden Scheine zu 1, 5, 10, 50, 100, 500 und 1000 Mark ausgegeben, berichtete die Vossische Zeitung. Die Scheine sind doppelseitig bedruckt, spielen in verschiedenen Irisfarben, sind verhältnismäßig klein und hochformatig. Entscheidend für den Erfolg der Operation war, dass die Bevölkerung Vertrauen in die Stabilität der neuen Währung fasste. Nachdem man jahrelang mit der Illusion der großen Zahlen gelebt hatte, musste man sich nun wieder an kleine Summen gewöhnen. Die Umstellung gelang in relativ kurzer Zeit, wie Sebastian Haffner in seinen Erinnerungen bezeugt. Dann passierte etwas Seltsames. Kleine, hässliche, graugrüne Scheine mit dem Schriftzug »Eine Rentenmark«. Wenn jemand sie zum ersten Mal in Zahlung gab, wartete man etwas erstaunt, um zu sehen, was geschehen würde. Es geschah nichts. Sie wurden tatsächlich angenommen und man erhielt seine Ware. Ware im Werte einer Billion. Das Gleiche geschah am nächsten Tag und am Tag danach und am folgenden Tag. Unglaublich. Plötzlich wurden Löhne und Gehälter in Rentenmark ausgezahlt und etwas später, Wunder über Wunder, erschienen sogar Groschen und Sechser, feste, blinkende Münzen. Man konnte sie in der Tasche klingen lassen und außerdem behielten sie ihren Wert. Man konnte am Donnerstag noch etwas kaufen mit dem Geld, das man am vorigen Freitag erhalten hatte. Die Welt war voller Überraschungen. Viktor Klemperer erhielt am 22. November seine erste Gehaltszahlung in Rentenmark und sie bedeutete für ihn, wie für viele andere, eine beträchtliche Erleichterung des Alltags. Die Angst vor der plötzlichen Geldentwertung, die Hetze des Einkaufenmüssens, haben ein vorläufiges Ende. Dennoch trat das Wunder der Rentenmark, von dem schon in der zeitgenössischen Erinnerung die Rede war, nicht über Nacht ein. Die neue Währung war in den Worten Finanzminister Luthers kein Zaubermittel mit Soforteffekt. Es gab noch eine lange Durststrecke zu durchwandern, bevor grünes Land und einigermaßen fester Boden erreicht waren. Doch im Dezember 1923 waren leichte Zeichen der Besserung bereits überall zu erkennen. Man sieht in den Lebensmittelgeschäften wieder vergnügte Verkäuferinnen. Ein erster Hoffnungsstrahl dringt durch das Dunkel, beobachtete Harry Graf Kessler in Berlin. Mitte Dezember berichtete der Korrespondent des Manchester Guardian, dass sich die Stimmung in Deutschland in den letzten 14 Tagen verändert habe. Mutlosigkeit ist Zuversicht gewichen. Der Albtraum astronomischer Zahlen und hirnerweichender Rechnungen mit Millionen, Milliarden und Billionen bei jeder kleinen Transaktion hat aufgehört. Auch die Landwirte fassten Vertrauen zur neuen Währung und belieferten die Städte wieder mit ihren Produkten. Um die Weihnachtstage fiel dem britischen Botschafter Debenham auf, dass es Lebensmittel wieder in Hülle und Fülle gab. Kartoffeln und Getreide werden in großen Mengen auf den Markt gebracht, während die Butter, die man bis jetzt nur in besseren Stadtvierteln bekam, jetzt zu einem bestimmten, wenn auch hohen Preis, überall erhältlich ist. Die Schlachthäuser haben jetzt reichlich zu tun, Viehladungen treffen überall ein, und die Polonaisen vor den Schlachterläden und Lebensmittelgeschäften sind verschwunden. Eine willkommene Ergänzung zur Währungsreform war der Abschluss eines Vertrages zwischen einer Sechserkommission des Bergbaulichen Vereins, an ihrer Spitze Hugo Stinnes und Albert Vögler, mit der Mission Interalliée der Contrôle des Usines et des Mines, MICUM. Die Verhandlungen, die Anfang Oktober begonnen hatten und immer wieder vom Scheitern bedroht gewesen waren, konnten am 23. November zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden. Man einigte sich darauf, dass die Kohlenzechen 18% ihrer Förderung abzuliefern hatten, der Gegenwert aber voll auf ein Reparationskonto gutgeschrieben wurde. Auf die darüber hinaus geförderte Kohle war eine Abgabe von 10 Francs pro Tonne zu entrichten. Die an das Reich seit der Ruhrbesetzung abgeführte Kohlesteuer musste rückwirkend an die Besatzungsbehörde gezahlt werden und floss, neben anderen Abgaben, in eine Pfänderkasse. Das Abkommen galt zunächst bis zum 15. April 1924 und war für alle Zechen verbindlich, die noch keine separaten Vereinbarungen mit der MICUM getroffen hatten. So hart die Bedingungen auch waren, so war damit doch ein verlässlicher Rahmen geschaffen worden, innerhalb dessen die Produktion wieder anlaufen konnte. Das Herz der Ruhrwirtschaft begann wieder zu schlagen. Für die Zechenbesitzer waren die Belastungen erträglich, konnten sie doch einen Großteil der Kosten auf das Reich bzw. auf die Verbraucher abwälzen. Mitte November 1923 schienen die Tage des Rumpfkabinetts Stresemann gezählt. Die Intrige der Reichswehrführung gegen ihn, der ständige Kampf mit der Opposition in der eigenen Partei, der Hitlerputsch in München, die Umtriebe der Separatisten, all das hatte den ohnehin gesundheitlich geschwächten Reichskanzler stark mitgenommen. Der amerikanische Botschafter Houghton notierte nach einer Unterredung mit Stresemann am 15. November: »Der Kanzler sieht halb tot aus, er ist vollkommen erschöpft.« Dennoch dachte Stresemann nicht daran, die Flinte ins Korn zu werfen. Auf Lord Debenham, der am Abend des 17. November bei einem Essen in der Reichskanzlei eine eingehende Aussprache mit ihm hatte, machte er den Eindruck eines zwar müden, aber noch immer ganz zuversichtlichen Menschen. Für den 18. November hatte Stresemann eine Sitzung des DVP-Zentralvorstands in Berlin einberufen. Vor diesem Gremium aus Vertretern der Wahlkreise, der Reichstagsfraktion und der Landtagsfraktionen wollte er eine klare Entscheidung über den Kurs der Partei herbeiführen. Die Stickluft muss endlich einmal gereinigt werden, und wir müssen uns mit denjenigen auseinandersetzen, die bei uns nichts als deutschnationale Politik betreiben, hatte er bereits am 8. November einem Parteifreund anvertraut. So ging Stresemann auch gleich zu Beginn seiner Rede in die Offensive. Entweder ist die Partei mit ihrem Kanzler nicht einverstanden, dann hat er die Konsequenzen zu ziehen. Oder aber die Partei steht hinter ihrem Kanzler, dann haben andere die Konsequenzen für ihr Verhalten zu ziehen. Nach einer Tour d'horizon über die innen- und außenpolitische Lage stellte er direkt die Kabinettsfrage. »Sie haben das Recht, ein Urteil zu fällen, ob der Weg, den wir gegangen sind, richtig war oder nicht. Sie können aber von dem Führer Ihrer Partei nicht verlangen, dass er das Opfer bringt, diesen Weg weiterzugehen, wenn er seine eigene Partei nicht hinter sich hat.« Das Protokoll verzeichnete an dieser Stelle »stürmischer, sich immer wieder erneuernder Beifall«. Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen und bereiten dem Reichskanzler eine stürmische Ovation. In der anschließenden Diskussion machte sich die Empörung vieler Delegierter über die Quertreibereien der Kanzlerfront Luft. Der Fraktionsvorsitzende Scholz sah sich gezwungen zu erklären, dass niemand unter den Abgeordneten daran dächte, den Parteivorsitzenden um den Preis eines Bürgerblocks mit den Deutschnationalen zu opfern, was, wie jeder im Saal wusste, keineswegs der Wahrheit entsprach. Am Ende sprach der Zentralvorstand mit 206 gegen 11 Stimmen Stresemann das Vertrauen aus, verbunden mit der Aufforderung an die Reichstagsfraktion, den Kanzler in seiner Politik restlos zu unterstützen. Das war ein persönlicher Triumph für Stresemann. Er hat nun die Partei, hat die Fraktion hinter sich, stellte Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung fest. Auch wenn es bedenklich sei, dass seine heftigsten Gegner weiterhin der Fraktion angehörten, würden sie wohl für eine gewisse Zeit Ruhe geben. Parlamentarisch wäre es für den Reichskanzler sicherlich eine Entlastung gewesen, wenn der rechte Flügel seiner Fraktion endgültig zu den Deutschnationalen hinübergeschwenkt wäre. Allerdings hing die Entscheidung über das Schicksal der Minderheitsregierung Stresemann nicht mehr allein von der DVP ab. Am 20. November sollte auf Antrag der SPD der Reichstag wieder zusammentreten, der sich nach der Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes am 13. Oktober auf unbestimmte Zeit vertagt hatte. Die Deutschnationalen und die Kommunisten hatten schärfste Opposition angekündigt und auch die SPD-Fraktion hatte sich nach längeren internen Auseinandersetzungen dazu entschlossen, einen Misstrauensantrag einzubringen. Begründet wurde er damit, dass die Reichsregierung gegen Sachsen und Thüringen in schärfster Form vorgegangen sei, gegen die verfassungswidrigen Zustände in Bayern aber nichts Entscheidendes getan habe. Diese Behauptung traf zwar zu, doch war nicht recht zu erkennen, welche Vorteile sich die SPD von einem Sturz Stresemanns versprechen konnte. Die Sozialdemokraten werfen ihm gewiss nicht mit Unrecht vor, er habe sich im Konflikt mit Bayern schwach gezeigt. Sind Sie sicher, der Nachfolger werde stärker, Ihren Auffassungen mehr zugetan und in der Verwirklichung Ihrer Wünsche erfolgreicher sein? Fragte das Berliner Tageblatt. Eine Neuauflage der Großen Koalition war nicht in Sicht. Vielmehr bestand die Gefahr, dass das Rumpfkabinett durch eine weiter rechts stehende Regierung ersetzt, womöglich sogar von einem auf die Reichswehr gestützten Direktorium abgelöst würde. Die Sozialdemokraten konnten also nichts gewinnen, aber viel verlieren. Ihr Misstrauensantrag mochte die Partei Linke befriedigen, er war aber nicht nur kurzsichtig, sondern einfach nur dumm. Am 19. November besprach Stresemann im Kabinett die politische Lage. Er teilte mit, dass der Reichspräsident seinen ganzen Einfluss aufbieten wolle, um seine Partei von einem Misstrauensantrag abzuhalten. Doch unabhängig davon, ob Ebert damit Erfolg habe oder nicht, sei es durchaus denkbar, dass keiner der Misstrauensanträge von DNVP, KPD und SPD eine Mehrheit im Reichstag finden würde. Seinerseits die Vertrauensfrage zu stellen, lehnte Stresemann ab und ebenso wies er den Vorschlag einiger Minister zurück, auf eine Auflösung des Reichstags hinzuarbeiten, weil er sich von Neuwahlen keine Erleichterung der politischen Verhältnisse versprechen könne. Freilich scheint es Ebert auch abgelehnt zu haben, dem Reichskanzler die Auflösungsorder zur Verfügung zu stellen, die dieser, wie schon einmal vor der Abstimmung zum Ermächtigungsgesetz im Oktober, als Druckmittel hätte einsetzen können. Botschafter Debernon vermerkte, dass der Reichspräsident nicht daran interessiert gewesen sei, das Minderheitskabinett mit allen Mitteln zu halten, weil ihm ein leichter zu behandelnder Reichskanzler genehmer gewesen sei. Bedenkt man, dass die Beziehung Eberts zu Stresemann nie ganz ungetrübt gewesen war und durch sein zeitweises Liebäugeln mit den Direktoriumsplänen Seegts zusätzlich Schaden genommen hatte, so scheint die Vermutung nicht ganz abwegig zu sein. Doch wichtiger als persönliche Animositäten waren für das Reichsoberhaupt verfassungsrechtliche Bedenken. Einer von einem Misstrauensantrag bedrohten Regierung die Vollmacht zur Parlamentsauflösung zu geben, entsprach nicht Eberts Vorstellung von seinen Amtspflichten. Zumindest so lange nicht, wie noch die Aussicht auf die Bildung einer neuen, parlamentarisch gestützten Regierung bestand. Das Kabinett Stresemann ist durch die Offensive der Sozialdemokratie und der Deutschnationalen, die getrennt marschieren, nicht vereint, aber gleichzeitig schlagen, stark gefährdet, kommentierte die Vossische Zeitung den Zusammentritt des Reichstags am Nachmittag des 20. November. Die Sitzung nahm einen unerwarteten Verlauf. Nachdem Wels für die Sozialdemokraten und Hergt für die Deutschnationalen gesprochen hatten, schickte sich Stresemann an, seine Rede zu halten. Da meldete sich der KPD-Abgeordnete Wilhelm Köhnen und verlangte das Wort zur Geschäftsordnung. Als Reichstagspräsident Löbe ihm den Wunsch abschlug mit der Bemerkung, dass er bereits dem Reichskanzler das Wort erteilt habe, inszenierten die Kommunisten einen Tumult, wie ihn das Haus noch selten erlebt hatte. Die Ursache ihrer Empörung war, dass Löbe Kriminalbeamte in das Reichstagsgebäude hatte kommen lassen, um Mitglieder der Regierung und des Reichstags zu schützen, die Drohschreiben erhalten hatten und um ihr Leben fürchten mussten. Sind wir in einem Parlament oder in einem Zuchthaus?« rief der KPD-Abgeordnete Hermann Remmele dreimal mit sich überschlagender Stimme, worauf ihn Löbe von der weiteren Verhandlung ausschloss. Die Rechte blieb die Antwort nicht schuldig. »Brausend schlagen die Wogen der Erregung ans Gestühl des Präsidiums«, berichtete Erich Dombrowski im Berliner Tageblatt. »Alle Abgeordneten sind aufgeregt von ihren Sitzen aufgestanden. Überall bilden sich Gruppen, man diskutiert, man lärmt hüben wie drüben.« Löbe unterbrach die Sitzung für eine Stunde, doch auch danach konnte Stresemann seine Rede nicht halten, weil sich Remmele entgegen der Anordnung des Präsidenten weigerte, den Saal zu verlassen. Löbe vertagte daraufhin den Reichstag auf den 22. November. Am Vormittag des 22. November überraschte Stresemann sein Kabinett mit der Mitteilung, dass er nun doch entgegen seiner ursprünglichen Absicht die Vertrauensfrage im Reichstag stellen wolle, falls die Sozialdemokraten ein Misstrauensvotum einbringen sollten. Über einen deutschnationalen und kommunistischen Misstrauensantrag werde er sich dagegen hinwegsetzen. Über die Gründe für seinen Sinneswandel lässt sich nur spekulieren. Hoffte er, dass die drei Parteien am Ende doch nicht gemeinsam gegen ihn stimmen würden? Wollte er die SPD dazu zwingen, Farbe zu bekennen und ihr die Verantwortung für den Sturz der Regierung zuweisen? Oder war es ihm einfach nur leid, auf der Hintertreppe abgelehnter Misstrauensvoten das Überleben seiner Regierung zu sichern? Wie auch immer, der Kanzler wusste, dass er ein hohes Risiko einging. Am frühen Nachmittag des 22. November eröffnete Reichspräsident Löbe die Sitzung. Das Reichstagsgebäude war zuvor in eine Art Ausnahmezustand versetzt worden. Nur zwei Portale waren geöffnet und beide Eingänge wurden durch Schutzpolizei und Beamte des Reichstags scharf kontrolliert. So sollte verhindert werden, dass nicht legitimierte Personen sich Zutritt verschafften. Gegen Mittag versuchte Remmele, der für die Dauer von 20 Sitzungstagen ausgeschlossen worden war, inmitten einer Gruppe seiner Parteifreunde in das Gebäude einzudringen. Er wurde aber erkannt und abgewiesen. Die Stimmung im Plenarsaal war aufs Äußerste gespannt. In der Diplomatenloge hatte sich viel Prominenz eingefunden, darunter Lord Debenham und der russische Botschafter Nikolai Krestinsky. Jeder wusste, es ging um das Schicksal der Regierung Stresemann. Der Reichskanzler sprach ungewohnt lang, fast 2,5 Stunden. Seine Rede war, nicht nur nach dem Urteil seines Sohnes Wolfgang, eine der besten, die er je gehalten hatte. Temperamentvoll und kämpferisch, auf die Zwischenrufe von rechts und links schlagfertig antwortend, gab er einen umfassenden Rechenschaftsbericht über die bisherigen 3 Monate seiner Regierungstätigkeit. »Selten ist eine schwer zu verteidigende Sache besser verteidigt worden«, befand Georg Bernhard. Mit einer ganz ungewöhnlichen dialektischen Geschicklichkeit habe es Stresemann verstanden, die Gegensätze zu überbrücken zwischen einst und jetzt und für die Hörer der Rede auch Angriffe fortzudebattieren, die ihrer Berechtigung nicht entbehrten. Damit spielte der Chefredakteur der Vossischen Zeitung vor allem auf die berechtigte Kritik der SPD an der Ungleichbehandlung der Fälle Sachsen und Bayern an, über die Stresemann allzu schnell hinweggegangen war. Noch einmal legte der Kanzler sein Glaubensbekenntnis ab. »Nicht Restauration und Gegenrevolution, sondern Evolution und Zusammenführung, das müssen die Grundgedanken der großen Richtlinien der Politik sein. Sie haben kaum irgendwo ein Land, das so zerklüftet ist durch politische, wirtschaftliche und soziale Gegensätze.« Nicht zuletzt, um dieser Polarisierung der Kräfte entgegenzuwirken, habe man sich seinerzeit zur Bildung der Großen Koalition entschlossen. Sie sei kein Selbstzweck gewesen, aber doch auch mehr als nur irgendein taktisches Manöver. Ausdrücklich bedauerte es Stresemann, dass dieses Bündnis Anfang November in die Brüche gegangen war, schloss aber eine neue Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie, in welcher Form auch immer, nicht grundsätzlich aus. Er habe den Eindruck, erklärte er am Ende seiner Rede, dass es sich mehr um eine Parlamentskrise als um eine Kabinettskrise handle, da sich keine mehrheitsfähige Parteienkonstellation als Alternative zu seiner Regierung abzeichne. Nichtsdestotrotz habe er den Reichstagspräsidenten gebeten, die Entscheidung nicht aufzuschieben, sondern sie rasch herbeizuführen. Politischen Beobachtern war nicht ganz klar, wie Stresemanns Rede zu bewerten sei. War sie der Schwanengesang eines Politikers, der wusste, dass die Partie verloren war? Oder war sie der letzte Versuch, die Reihen zu schließen und Unterstützung für die Fortsetzung seines Kabinetts zu mobilisieren? Bereits wenige Stunden später klärte sich die Situation. Am späten Abend fasste die SPD-Fraktion den endgültigen Beschluss, einen Misstrauensantrag einzubringen. Damit war das Schicksal von Stresemanns Regierung faktisch besiegelt. Der Reichstag trat am Vormittag des 23. November zur entscheidenden Sitzung zusammen. DNVP, KPD und SPD brachten ihre Misstrauensanträge ein. Stresemann ergriff noch einmal das Wort, um klarzustellen, dass er eine klare und zweideutige Entscheidung wünsche und deshalb die Regierungsparteien gebeten habe, nun ihrerseits die Vertrauensfrage zu stellen. Die Beratungen des Reichstags zogen sich bis in die späten Nachmittagsstunden hin. Die ohnehin herrschende Erregung steigerte sich, als bekannt wurde, dass Reichswehrchef Seegt die KPD, NSDAP und die Deutsch-Völkische Freiheitspartei verboten hatte. Sowohl auf der äußersten Rechten als auch auf der äußersten Linken löste die Nachricht wütende Proteste aus. Erst um 19.30 Uhr konnte Reichstagspräsident Löbe zur Schlussabstimmung aufrufen. Mit 231 gegen 156 Stimmen, bei 7 Enthaltungen und einer ungültigen Stimme, wurde der Antrag der Koalitionsparteien, der Regierung das Vertrauen auszusprechen, abgelehnt. Bei der DVP waren 6 Abgeordnete der Abstimmung ferngeblieben. Noch auffallender waren die starken Lücken in den Reihen der Sozialdemokraten. 20 Abgeordnete hatten sich entschlossen, nicht gegen den Vertrauensantrag zu stimmen. Die Verkündung des Ergebnisses wurde mit Stillschweigen aufgenommen. Kein Zeichen des Beifalls oder des Missfallens wurde gegeben, und der Präsident fuhr in der Erledigung der Tagesordnung fort, berichtete die Vossische Zeitung. Unmittelbar nach der Abstimmung rief Stresemann die Minister zusammen und teilte ihnen seinen Entschluss mit, sich sofort zum Reichspräsidenten zu begeben, um ihm die Demission des Kabinetts zu unterbreiten. Von einem Sozialdemokraten erfuhr Stresemann, was Ebert seinen Parteifreunden ins Stammbuch geschrieben hatte. »Was euch veranlasst, den Kanzler zu stürzen, ist in 6 Wochen vergessen, aber die Folgen eurer Dummheit werdet ihr noch 10 Jahre lang spüren.« Nach dem Zeugnis Wolfgang Stresemanns kehrte sein Vater, keineswegs deprimiert, in die Reichskanzlei zurück. Er hatte die Entscheidung im Parlament gesucht und sie mit Aplomb herbeigeführt. Vor ausländischen Pressevertretern erklärte er kurz darauf nicht ohne Stolz, es sei das erste Mal in der Geschichte der Republik, dass eine Regierung in offener Feldschlacht fiel. Nach nur 103 Tagen war die Kanzlerschaft Stresemanns beendet worden. Das Echo darauf fiel, je nach politischem Lager, recht unterschiedlich aus. Die Deutsche Allgemeine Zeitung meinte, dass dem Kanzler, der geschickt in der parlamentarischen Debatte und bewandert wie kaum ein Zweiter in der Kunst des Ausgleichs und der Kompromisse gewesen sei, die starke Faust und der harte Wille gefehlt habe, die in Krisenzeiten unbedingt erforderlich seien. Vor allem warf ihm das Stinnesblatt vor, die Deutschnationalen nicht zur Mitarbeit herangezogen zu haben, sondern stattdessen fast fanatisch an der Politik der Mitte festgehalten zu haben. Das Berliner Tageblatt erklärte, dass die dem Kanzler eingeräumte Frist zu kurz gewesen sei, um mit den vielfältigen Problemen fertig zu werden. Schien eine Wunde am kranken deutschen Körper zu heilen, gleich riss eine andere auf. So war es ihm nicht möglich, seine Ideen und seinen Willen auf ein Problem zu konzentrieren, sondern immer wieder wurde er abgelenkt durch neue Fragen, die plötzlich am Horizont der Politik auftauchten. Die Vossische Zeitung erblickte die Ursache für Stresemanns Scheitern darin, dass er seiner Politik nicht treu geblieben sei, sondern sich zu tief in die Netze der Taktik verstrickt habe. Von seinen Gegnern auf der Rechten, die sich mit der Opposition in seiner eigenen Partei verbündet hätten, sei er Schritt für Schritt zurückgewichen, immer wieder mit dem gleichen Misserfolg. Die Gegner wurden nur kühner und seine parlamentarische Basis wurde immer schmäler. Sehr unfreundlich fiel das Urteil der Weltbühne aus. Stresemann habe seine Kanzlerschaft dazu gebraucht, um das deutsche Volk dem Militär zu unterstellen. Aus Furcht vor der radikalen Linken habe er sich an die Brust des kaiserlichen Generals von Seegt geworfen. Kuno hat uns um das Ruhrgebiet gebracht, Stresemann hat uns um die bürgerliche Freiheit gebracht. Auch das Tageblatt zog eine negative Bilanz. Stresemann habe das stärkste politische Kapital, das irgendein Reichskanzler seit Bethmann besessen, in 3 Monaten vertan. Heute sind die Historiker weitgehend einig darin, dass Stresemann während seiner kurzen Amtszeit wichtige Leistungen sowohl in der Außen- als auch in der Innenpolitik vollbracht hatte. Mit dem Abbruch des passiven Widerstands an der Ruhr hatte er die Voraussetzungen für eine außenpolitische Entspannung geschaffen, die den Weg zu einer Lösung des Reparationsproblems freimachen sollte. Mit der Einführung der Rentenbank und Rentenmark war es gelungen, die Hyperinflation einzudämmen und die Weichen für eine Stabilisierung der Währung und eine wirtschaftliche Erholung zu stellen. Und schließlich hatte er in der größten Existenzkrise der Republik, in der starke Kräfte in Reichswehr, Wirtschaft und Politik auf diktatorische Lösungen setzten, sich als entschlossener Verteidiger der verfassungsmäßigen Ordnung und des parlamentarischen Systems erwiesen. Gerade das macht deutlich, welchen langen Weg er seit der Revolution 1918-19 zurückgelegt hatte. Zur Bilanz von Stresemanns Kanzlerzeit gehört freilich auch eine Episode, die schon manchen seiner Anhänger nachhaltig irritiert hatte. Im Herbst 1923 erlaubte er dem Kronprinzen Wilhelm die Rückkehr nach Deutschland. Der älteste Sohn Kaiser Wilhelms II. War im November 1918 seinem Vater ins niederländische Exil gefolgt, wo er in einem ehemaligen Pfarrhaus auf der Insel Wieringen Unterschlupf fand. Sein Name stand ganz oben auf der Liste der Kriegsverbrecher, deren Auslieferung die Alliierten im Vertrag von Versailles verlangten, ohne allerdings auf die Erfüllung dieser Forderung zu bestehen. Im September 1920 hatte Stresemann den Kronprinzen zum ersten Mal besucht und einen günstigen Eindruck von ihm gewonnen. Wilhelm sei ein sehr sympathischer und großdenkender Mensch von den besten Anlagen, der im Gegensatz zu seinem Vater in der Welt der Wirklichkeit lebe. Stresemann scheint immer noch Gefühle monarchischer Loyalität empfunden zu haben, und zweifellos schmeichelte ihm die Aufmerksamkeit, die der Kronprinz ihm, dem Aufsteiger aus kleinen Verhältnissen, schenkte. Die beiden blieben auch in den folgenden Jahren in Kontakt. Als Wilhelm sich im Juli 1923 um eine Heimkehr nach Deutschland bemühte, die Regierung Kuno ihm aber die Bitte abschlug, weil sie zu schwerem innenpolitischen Streit führen könne, erklärte sich Stresemann in einem langen Brief an den Kronprinzen bereit, alles zu tun, damit Eure kaiserliche Hoheit die Einreise nach Deutschland freigegeben wird. Nachdem Stresemann Kanzler geworden war, forcierte der Kronprinz seine Bemühungen, ja, nach Abbruch des passiven Widerstands verlangte er sogar in ultimativer Form, dass die Reichsregierung bis zum 5. Oktober eine Entscheidung herbeiführen müsse, andernfalls würde er sich auch ohne deren Zustimmung auf den Weg nach Deutschland machen. Stresemann bat wegen der labilen Lage noch einmal um Aufschub. Am 23. Oktober aber besprach er die Angelegenheit mit seinen Ministern. Unter der Bedingung, dass Wilhelm seinen Wohnsitz nicht in Potsdam, sondern auf seinem Gut im schlesischen Oels nehmen und sich jeder politischen Betätigung enthalten werde, stimmte das Kabinett zu. Umgehend teilte Stresemann dem Kronprinzen den Beschluss mit. Zwar seien die Verhältnisse immer noch außerordentlich gespannt, aber man könne ihm seinen Wunsch nicht länger abschlagen. Eure kaiserliche Hoheit werden die deutsche Heimat, die Sie in früheren Zeiten in Glanz und Größe als Mitglied des deutschen Herrscherhauses kannten, in einem Zustand heftiger Wirren, in Verarmung und Elend wiedersehen. Aber es bleibt trotzdem doch das deutsche Land und die deutsche Heimat. Am 10. November überquerte der Kronprinz, ohne die Alliierten zu benachrichtigen, die Grenze nach Deutschland. Wenige Tage später traf er in Oels ein. Der Ex-Kaiser war mit dem Schritt seines Sohnes ganz und gar nicht einverstanden. Seiner Umgebung in Dorn las er am 10. November mit geröteten Augen den Abschiedsbrief vor und erklärte, dass das ganze Unternehmen ohne sein Wissen und hinter seinem Rücken eingefädelt worden sei. Es sei ihm unbegreiflich, wie der Kronprinz so handeln konnte. Wie ist es möglich, dass er bei der Regierung der Stresemann, Hilferding, Braun und Genossen eine solche Erlaubnis erbittet? Bei einer Regierung, die seinen Vater und ihn herausgeschmissen hat, das ist einfach unwürdig. Auch international erregte die Rückkehr des Kronprinzen nach Deutschland erhebliches Aufsehen. Der britische Außenminister Curzon war wütend. Die Aktion sei eine Torheit, ließ er den deutschen Botschafter in London, Friedrich Stamer, wissen, sie spiele Poincaré in die Hände. Auf der alliierten Botschafterkonferenz, die Mitte November 1923 in Paris zusammentrat, widersetzte sich der britische Vertreter allerdings dem Verlangen Frankreichs, neue Sanktionen gegen Deutschland zu verhängen, und auch der belgische und italienische Botschafter schlossen sich der britischen Haltung an. Die französische Regierung sah sich isoliert und verzichtete daraufhin auf Strafmaßnahmen. Harry Graf Kessler hatte die Reaktion vorausgesehen und im Auswärtigen Amt seine Bedenken angemeldet. Staatssekretär Malzahn und Ministerialdirektor Schubert gaben zu, dass der Zeitpunkt unglücklich gewählt sei. Man habe aber den Kronprinzen nicht in Wieringen lassen können, es sei dort zu traurig für ihn gewesen. Außerdem hätte Wilhelm auch auf illegalem Wege zurückkehren können. Angebote von Geheimorganisationen aus Bayern hätten bereits vorgelegen, ihn über die Grenze zu schleusen, und die Reichsregierung hätte dagegen nichts ausrichten können. Stresemann selbst rechtfertigte gegenüber Botschafter Debernon seine Entscheidung damit, dass ihr auch die sozialdemokratischen Mitglieder seines Kabinetts zugestimmt hätten. Es sei besser gewesen, dass der Kronprinz mit Erlaubnis der Republik zurückgekehrt sei, als wenn dies gegen ihren Willen geschehen wäre, weil man damit der Rechten eine willkommene Angriffswaffe in die Hand gegeben hätte. Doch das waren wohl eher vorgeschobene Gründe. Offenbar fühlte sich Stresemann aus monarchischer Anhänglichkeit dem Hohenzollernhaus verpflichtet, wie er auch umgekehrt geglaubt haben mag, sich den Kaisersohn als Verbündeten verpflichten zu können, indem er ihm die Rückkehr ermöglichte. Der Kronprinz sollte sich für die ihm erwiesene Großzügigkeit als wenig dankbar erweisen. Zwar hielt er sich in den ersten Jahren seiner Rückkehr noch weitgehend zurück, aber seit 1930 drängte er immer mehr in die politische Öffentlichkeit und suchte Anschluss an die antirepublikanische Rechte. Im Frühjahr 1932 wurde er zeitweise als Kandidat für die Nachfolge Hindenburgs als Reichspräsident gehandelt, und als der Plan platzte, rief er im zweiten Wahlgang zur Wahl Hitlers auf. »Was nun?« titelte die Kölner Volkszeitung nach dem Sturz Stresemanns. Tatsächlich herrschte große Ratlosigkeit, wie es nun weitergehen sollte. Schlug jetzt die Stunde Segts? Harry Graf Kessler neigte dieser Auffassung zu. Was jetzt kommen wird, ist ganz unklar. In Wirklichkeit wahrscheinlich zunächst eine Diktatur von Segt, der immer mehr als der einzige Machtfaktor in Norddeutschland hervortritt, und gestern die kommunistische, nationalsozialistische und deutschvölkische Partei aufgelöst und verboten hat. Auch Botschafter Debernon zweifelte, ob noch eine Regierung auf parlamentarischer Grundlage gebildet werden könne. Die Tendenz, die in Italien und Spanien die Oberhand behielt und zur Einsetzung einer militärischen Diktatur führte, wird sich auch wahrscheinlich hier auswirken. Doch die Prognosen sollten sich nicht bewahrheiten. Zwar unternahm der Chef der Heeresleitung einige Anstrengungen, um zu testen, wie weit er als Inhaber der vollziehenden Gewalt gehen konnte. Er habe, vertraute er einem Privatbrief an, die ihm zugefallene Macht in etwas weiterem Sinne aufgefasst, als sie gemeint war. Das von ihm am 23. November verfügte Verbot von KPD, NSDAP und Deutschvölkischer Freiheitspartei gehörte dazu. Und immer wieder griff er in die Belange der Ressorts ein, was zu erheblichen Friktionen mit den Ministern führte. Aber die Grenzen der Legalität zu überschreiten und gegen den Willen Eberts eine Militärdiktatur zu errichten, dazu war Segt nach wie vor nicht bereit. Umgekehrt war Ebert, nachdem eine unmittelbare Gefahr für die Republik nicht mehr bestand, darum bemüht, dem General seine Grenzen aufzuzeigen. So dachte er darüber nach, den militärischen Ausnahmezustand in den meisten Ländern, darunter vor allem in Preußen, aufzuheben und nur noch für Sachsen und Thüringen bestehen zu lassen. Außerdem wollte er die vollziehende Gewalt wieder in die Hände des parlamentarisch verantwortlichen Reichswehrministers Gessler zurücklegen. Darüber kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Reichspräsidenten und dem Reichswehrchef. Am Ende konnte Segt in beiden Fällen das Drängen Eberts erfolgreich abwehren. Von der Einsetzung eines Direktoriums, das beide Anfang November noch als eine mögliche Option in Erwägung gezogen hatten, war allerdings keine Rede mehr. »Ich bin ihm zu mächtig geworden, das ist sicher«, beschwerte sich Segt über Ebert, »und er möchte mich rechtzeitig abfangen, nicht etwa beseitigen, aber niederdrücken.« Unmittelbar nach dem Rücktritt Stresemanns bestellte Ebert die Fraktionsführer aller demokratischen Parteien zu sich, um die Möglichkeiten einer neuen Regierungsbildung auszuloten. Sein erster Kandidat für den Kanzlerposten war der Partei- und Fraktionsvorsitzende des Zentrums, Wilhelm Marx. Doch der lehnte den Auftrag ab. Seine Partei habe schon oft genug den Regierungschef gestellt und dafür nur Undank geerntet. Der ehemalige Reichskanzler Konstantin Fehrenbach unterrichtete den Reichspräsidenten in den Mittagsstunden des 24. November von der Entscheidung der Zentrumsfraktion. Stattdessen schlugen Zentrum und DDP den DVP-Abgeordneten Siegfried von Kardorff vor. Der sollte versuchen, ein Kabinett der Mitte zustande zu bringen, wobei eine Einbeziehung der Deutschnationalen nicht mehr prinzipiell ausgeschlossen wurde. Die DVP-Fraktion stimmte einer Kandidatur Kardorffs zu, allerdings sollte er sich mit Stresemann in Verbindung setzen und ihn bitten, weiter das Außenministerium zu leiten. Der gestürzte Kanzler, den es wurmte, dass ein Mitglied seiner Partei sein Nachfolger werden sollte, winkte ab. Auch die Verhandlungen mit den Deutschnationalen, die mit 2 Ministerposten gelockt wurden, blieben erfolglos. Die DNVP lehnte es rundweg ab, unter einem Reichskanzler Kardorff mitzuarbeiten. Dabei spielte auch eine Rolle, dass Kardorff früher der Deutschnationalen Partei angehört hatte, aus Protest gegen deren Haltung im Kapp-Putsch aber zur DVP übergetreten war. Noch am Abend des 24. November gab Kardorff seinen Verhandlungsauftrag an Ebert zurück. Vorübergehend war eine Kandidatur von Innenminister Karl Jarres im Gespräch, der auf der Rechten größere Sympathien besaß als Kardorff. Doch Ebert war inzwischen zur Überzeugung gelangt, dass eine schnelle Einigung der Parteien auf eine Koalitionsregierung mit ausreichender parlamentarischer Basis nicht zu erwarten war und beauftragte am 25. November Heinrich Albert mit der Bildung eines fraktionsunabhängigen Geschäftsministeriums. Der Reichspräsident hatte den früheren Schatz- und späteren Wiederaufbauminister unter Kuno bereits vor dem Sturz Stresemanns ins Auge gefasst. Nun schrieb er ihm einen Brief, der sofort in der Presse publiziert wurde, er sehe nur die eine Möglichkeit, eine Regierung bewährter Männer zu bilden, die keine parteipolitischen Rücksichten nehmen müssten. Die Nominierung Alberts stieß bei allen bürgerlichen Parteien auf heftige Kritik. Am Nachmittag des 26. November suchten die Fraktionsvorsitzenden von DVP, Zentrum und DDP den Reichspräsidenten auf, um ihm die Kandidatur Alberts auszureden. Es war abzusehen, dass Eberts Favorit keine Aussicht hatte, die notwendige Unterstützung im Reichstag zu finden. Nachdem sich auch Seeckt geweigert hatte, Albert die vollziehende Gewalt zu übertragen, gab dieser seinen Auftrag zurück. Das bedeutete auch eine empfindliche Schlappe für den Reichspräsidenten, der den Widerstand der Parteien offensichtlich unterschätzt hatte. Man muss leider zugeben, dass die gegenwärtige Kabinettskrise ein wenig erfreuliches Schauspiel bietet, kommentierte Erich Dombrowski im Berliner Tageblatt. Und Stresemann, der in diesen Tagen an einer schweren Grippe laborierte, notierte: »Großer Wirrwarr in der Regierungsbildung.« Das Kandidatenkarussell drehte sich weiter. Als nächster war der Zentrumspolitiker und christliche Gewerkschaftsführer Adam Stegerwald an der Reihe, dem gute Verbindungen zur DNVP nachgesagt wurden. Ihn beauftragte Ebert am 28. November mit der Bildung einer Regierung der 5 bürgerlichen Parteien, also mit Einschluss der Deutschnationalen. In den Koalitionsgesprächen zeigten sich die Vertreter der DNVP überrascht konzessionsbereit. Sie erklärten, sich auf den Boden der Weimarer Verfassung stellen zu wollen, und sie hatten auch nichts mehr gegen einen Außenminister Stresemann einzuwenden. Doch die Verhandlungen scheiterten daran, dass die DNVP eine Bürgerblockregierung nun auch für Preußen forderte, also die dort regierende Große Koalition zu Fall bringen wollte. Diese Forderung wiesen die Fraktionen des Zentrums, der DDP und der Deutschen Volkspartei im Preußischen Landtag umgehend zurück. Damit war auch Stegerwald gescheitert. »So kommen wir nicht weiter«, schrieb die Deutsche Allgemeine Zeitung am 29. November. »Das Volk verliert die Geduld. Der Reichspräsident ernenne einen Reichskanzler, der Volksparteiler und Deutschnationale hinter sich hat. Er löse den Reichstag auf und er wird sehen, dass eine Mehrheit des Volkes diesem Kurs begeistert folgt. Ohne einen solchen Entschluss ist die Lösung der Kabinettskrise auf verfassungsmäßigem Wege nicht mehr möglich.« Doch für eine solche Lösung war Ebert nicht zu haben. Einen DNVP-Politiker an die Spitze der Regierung zu berufen, kam für ihn schon mit Rücksicht auf die möglichen außenpolitischen Folgen nicht in Frage. So blieb als letzte verbliebene Möglichkeit der Versuch, wiederum eine Koalition der bürgerlichen Mitte zu bilden, die zwar über keine parlamentarische Mehrheit verfügte, aber mit einer Tolerierung durch die SPD rechnen konnte. Voraussetzung dafür war, dass eine Persönlichkeit gefunden wurde, die sowohl eine Minderheitsregierung zusammenhalten konnte, als auch das Vertrauen der Sozialdemokraten besaß. In den Nachmittagsstunden des 29. November wandte sich Ebert erneut an Wilhelm Marx und diesmal konnte sich der Zentrumspolitiker der Bitte des Reichspräsidenten nicht mehr versagen. Bereits am 30. November konnte er ein Kabinett auf der Basis der bisherigen Koalition aus DDP, Zentrum und DVP, ergänzt um die Bayerische Volkspartei BVP, präsentieren. Zur Beschleunigung der Regierungsbildung hatte ein Schreiben Luthers an den Reichspräsidenten beigetragen, in dem er um seine Entlassung bat, weil die drängenden Entscheidungen auf finanziellem Gebiet von einem nur noch geschäftsführend im Amt befindlichen Finanzminister nicht getroffen werden könnten. Der neue Reichskanzler, ein in Köln gebürtiger Rheinländer, war zum Zeitpunkt seiner Berufung 60 Jahre alt. Er hatte nach seinem Jurastudium eine erfolgreiche Karriere als Richter absolviert. Wie Stresemann verfügte er über eine reiche parlamentarische Erfahrung. Von 1910 bis 1920 war er Abgeordneter im Preußischen Landtag, seit 1910 auch Mitglied des Reichstags. Im September 1921 wurde er zum Fraktionsvorsitzenden des Zentrums gewählt, im Januar 1922 übernahm er auch den Parteivorsitz. Anders als sein Vorgänger war Marx kein mitreißender Redner. Als seine hervorragendste Eigenschaft wurde seine Integrationsfähigkeit gerühmt. Er war ein Mann des Ausgleichs, der sich auch bei den politischen Gegnern Respekt erworben hatte. Insofern war er der ideale Kompromisskandidat, dem man zutrauen konnte, auch einem bürgerlichen Minderheitskabinett von Fall zu Fall den nötigen Rückhalt im Parlament zu verschaffen. Die personelle Zusammensetzung des Kabinetts war weitgehend identisch mit der letzten Stresemann-Regierung. Auf ausdrücklichen Wunsch der Zentrumsfraktion war Stresemann gebeten worden, sich weiterhin als Außenminister zur Verfügung zu stellen, und dieser Bitte mochte er sich nicht entziehen. So war auf dem so wichtigen Gebiet der Außenpolitik die Kontinuität gewährleistet. Karl Jahres blieb Innenminister und übernahm zugleich den Posten des Vizekanzlers. Ebenso in ihrem Amt verblieben Otto Gessle als Reichswehrminister, Heinrich Brauns als Arbeitsminister, der ostpreußische Rittergutsbesitzer Graf von Karnitz als Ernährungsminister, Rolf Oeser als Verkehrsminister und Anton Höfle als Postminister. Der Letztere wurde auch mit der kommissarischen Leitung des Ministeriums für die besetzten Gebiete betraut. Neu im Kabinett waren nur Eduard Hamm, unter Kuno Staatssekretär in der Reichskanzlei, der Köth als Wirtschaftsminister ablöste, und der BVP-Abgeordnete Erich Emminger, der zum Justizminister ernannt wurde. Keiner, der die Ministerliste des neuen Kabinetts sieht, wird begreifen, wozu der ganze Hexensabbat notwendig war, um schließlich ein so unschuldiges Kabinett hervorzubringen, das man doch wirklich ohne jede Zauberei hätte schaffen können, kritisierte Georg Bernhard in der Vossischen Zeitung. Die neue Regierung stand vor der Aufgabe, rasch eine Reihe von durchgreifenden Maßnahmen auf dem Gebiet der Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik zu beschließen. Die entsprechenden Gesetzentwürfe waren in den Ressorts bereits ausgearbeitet worden, ihre Behandlung aber durch die siebentägige Regierungskrise verschleppt worden. Da nicht damit zu rechnen war, dass das Sanierungsprogramm auf normalem parlamentarischem Wege passieren würde, einigte sich das Kabinett Marx bereits in seiner ersten Sitzung am 1. Dezember darauf, vom Reichstag ein Ermächtigungsgesetz zu verlangen, wie es bereits Stresemanns Kabinett im Oktober erhalten hatte. Sollte die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit im Reichstag nicht erreicht werden, beabsichtigte die Regierung, an den Reichspräsidenten mit der Bitte heranzutreten, das Parlament aufzulösen und Neuwahlen auszuschreiben. In der Kabinettssitzung vom 2. Dezember schlug Reichswehrminister Gessler sogar vor, in diesem Fall die verfassungsrechtlich vorgeschriebene Frist von 60 Tagen bis zu Neuwahlen zu verlängern, was auf einen klaren Verfassungsbruch hinausgelaufen wäre. Ebert wollte freilich eine Auflösung des Reichstags möglichst lange hinauszögern, weil er den Zeitpunkt für Neuwahlen auch im Blick auf die labilen Zustände im besetzten Gebiet für ungünstig hielt. Stattdessen ließ er dem Kabinett am 2. Dezember durch Staatssekretär Meißner, dem Chef des Büros des Reichspräsidenten, mitteilen, dass er bereit sei, bei einer Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes Notverordnungen aufgrund des Artikels 48 zu erlassen, ein Instrument, das er auch schon der Regierung Kuno zur Verfügung gestellt hatte. Die entscheidende Frage war, wie sich die Sozialdemokraten, die mit 170 Mandaten die weitaus stärkste Fraktion stellten, verhalten würden. Der SPD-Parteivorstand hatte es zunächst strikt abgelehnt, dem Ermächtigungsgesetz zuzustimmen, weil sie einer Regierung, der sie nicht mehr angehörten, nicht eine so weitreichende Blankovollmacht geben wollten. Doch die Ankündigung Eberts, erneut großzügig vom Artikel 48 Gebrauch zu machen, wirkte als ein starkes Druckmittel. Zwar besaß der Reichstag das Recht, Notverordnungen mit einfacher Mehrheit aufzuheben, aber was nutzte das der Partei, wenn sie eine solche Mehrheit nicht zusammenbringen konnte? In dieser Sicht mochte ein zeitlich befristetes Ermächtigungsgesetz als das kleinere Übel erscheinen. Am 4. Dezember beschloss die SPD-Fraktion mit 73 gegen 53 Stimmen, für die Annahme des Ermächtigungsgesetzes stimmen zu wollen. Erleichtert wurde ihr diese Entscheidung durch eine Konzession der Regierung. Danach sollten vor Erlass von Verordnungen je ein Ausschuss des Reichsrats und des Reichstags in vertraulicher Beratung angehört werden. Am Nachmittag des 4. Dezember stellte Marx im Reichstag das neue Kabinett vor. Das Haus bot das übliche Bild des großen Tages. Wohin man auch sah, reihte sich Kopf an Kopf, berichtete das Berliner Tageblatt. Der Regierungstisch zeigte nicht viele neue Gesichter. Im Grunde genommen war es nur eine Umgruppierung, die vorgenommen ist. Dr. Stresemann, der bis noch vor kurzem den historischen Eckplatz eingenommen hatte, ist zwei Plätze heruntergesetzt worden. Vor ihm thronten der Reichskanzler und der Vizekanzler. Als Marx das Rednerpult betrat, trat sofort erwartungsvolle Stille ein. Selbst die Kommunisten verzichteten diesmal weitgehend auf Störungen. Der Ausschluss ihres Abgeordneten Remmele wirkte offensichtlich disziplinierend. Marx sprach nur kurz, ruhig und sachlich im Ton, aber entschieden in der Sache. Er begründete, warum er ein neues Ermächtigungsgesetz für unerlässlich hielt. Die Regierung ist der Meinung, dass angesichts des ungeheuren Zwanges der Zeit langwierige Verhandlungen im Reichstag, wie sie die Beratungen einschneidender wirtschaftlicher und finanzieller Gesetze erfordern würden, nicht wünschenswert, ja geradezu unerträglich erscheinen. Mit einem eindringlichen Appell warb er um die Zustimmung des Hauses. Es handelt sich nicht mehr um Monate oder Wochen, sondern nur noch um Tage, in denen sich zeigen muss, ob es uns gelingt, uns vor dem drohenden völligen Verfall noch im letzten Augenblick zu retten. Am 6. Dezember wurde die Abstimmung auf Antrag der Koalitionsfraktionen noch einmal vertagt, weil abzusehen war, dass wegen des Fehlens zahlreicher Abgeordneter die für die Annahme notwendige qualifizierte Mehrheit nicht erreicht werden würde. Die SPD-Führung verordnete verschärften Fraktionszwang. Am 8. Dezember wurde das Ermächtigungsgesetz mit 313 gegen 18 Stimmen bei einer Stimmenthaltung angenommen. Wider Erwarten hatten die Deutschnationalen den Saal nicht verlassen. Offenbar wollten sie das Odium des Scheiterns nicht auf sich nehmen. Von der SPD waren immerhin noch 39 Abgeordnete des linken Parteiflügels der Abstimmung ferngeblieben. Das Gesetz, das bis zum 15. Februar 1924 gültig sein sollte, ermächtigte die Reichsregierung, die Maßnahmen zu treffen, die sie im Hinblick auf die Not von Volk und Reich für erforderlich und dringend erachte. Damit besaß die Regierung Marx nun die Handhabe, um die von ihrer Vorgängerregierung eingeleitete Politik der Stabilisierung fortzusetzen. Am vordringlichsten war, durch rigorose Beschränkungen der Ausgaben und ebenso drastische Steigerung der Einnahmen den Reichshaushalt in Ordnung zu bringen. Den Personalabbau im öffentlichen Dienst, den die Große Koalition unter Stresemann am 17. Oktober beschlossen hatte, trieb das Kabinett Marx entschlossen voran. Bis Ende März 1924 sollte sich der Personalbestand der Reichsverwaltungen, einschließlich von Post und Eisenbahn, um 25% verringern. Knapp 400.000 Beamte, Angestellte und Arbeiter waren ausgeschieden. Im Dezember 1923 beschloss die Regierung überdies, die Beamtengehälter auf ein Maß festzusetzen, das weit unter Vorkriegsniveau lag. Die höheren Beamten erhielten beispielsweise nicht einmal mehr die Hälfte ihrer Besoldung von 1913. »Unsere Finanzen sind sehr bedrücklich«, notierte Viktor Klemperer am 10. Dezember. Nach neuester Regelung der Beamtengehälter sollen wir keine 4.000 Mark im Jahr haben. 50% des Friedensgehaltes, wo alle Preise nach erfolgter Senkung noch 150% des Friedenspreises ausmachen. Der jüngste Witz lautet auf die Frage nach dem Befinden: Mies mal Reichsindex. Durch drei Steuernotverordnungen sollten die Staatsfinanzen saniert und das Steuersystem auf eine solide Basis gestellt werden. Die erste, vom 7. Dezember, verhalf dem Reich durch Vorverlegung von Steuerterminen auf den Dezember zu dringend benötigten Mehreinnahmen. Nach der zweiten Verordnung vom 19. Dezember wurden die Umsatzsteuer erhöht und die Einkommen-, Körperschafts- und Vermögensteuer neu festgesetzt. Die dritte Verordnung vom 14. Februar 1924 sah vor, dass über eine Hauszinssteuer und eine Obligationssteuer Inflationsgewinne steuerlich erfasst werden sollten. Zugleich wurde der Finanzausgleich zwischen Reich und Ländern neu geregelt. Die inflationsbedingten Zuschüsse des Reichs an die Länder wurden abgebaut. Eine Entschädigung der Inflationsverlierer kam freilich über bescheidene Ansätze nicht hinaus. Insgesamt sollte sich das Ergebnis der Haushaltssanierung mit der Kombination von Ausgabensenkungen und Steuererhöhungen günstiger darstellen, als es manche Auguren vorausgesagt hatten. Bereits im Frühjahr 1924 war die kritische Phase der Stabilisierung überwunden. Mithilfe des Ermächtigungsgesetzes vom 8. Dezember konnte die Regierung Marx auch einige sozialpolitische Einschnitte durchsetzen. Das betraf vor allem die umstrittene Arbeitszeitfrage. Am 14. Dezember beschloss das Kabinett, die wöchentliche Arbeitszeit im öffentlichen Dienst von 48 auf 54 Stunden heraufzusetzen. Eine Woche später erging eine allgemeine Verordnung über die Arbeitszeit. Danach sollte vorbehaltlich einer späteren endgültigen Regelung am 8-Stunden-Tag grundsätzlich festgehalten, aber durch tarifliche Vereinbarungen und behördliche Ausnahmeregelungen die Möglichkeit eingeräumt werden, die Arbeitszeit täglich um 2 Stunden zu verlängern. Damit war der 8-Stunden-Tag, eine der großen sozialpolitischen Errungenschaften der Novemberrevolution, faktisch beseitigt.